Sie haben mich den Pfarrer genannt, weil ich die Kirche unbefleckt betreten habe. Meine Arbeitgeber haben gewechselt, aber der Name ist geblieben. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. In der Tat. Guten Abend. Guten Abend. Da fehlt doch Abend. noch Ja, schönen einer. guten Abend, hallo. Ich finde den Knopf mal wieder nicht, Ja, aber das ist das. ja nicht schlimm, weil manchmal sind die Finger ein bisschen verklebt vom leckeren Vanilleeis. Heute ist der Welttag des Vanilleeises und ich genieße jetzt noch ein leckeres Vanilleeis zum Kaffee und starte mit euch in den sonntäglichen Wahnsinn. Das Ja, ist ja. mir zu Vanilla. Too Vanilla? Okay, nächstes Mal wieder ein bisschen mehr edgy. Okay. Salted Caramel oder so. Fällt mir Salted ein wie, Caramel Ice Cream. da fällt mir ein, wie klein das Magnum-Eis geworden ist. Das ist richtig geschrumpft in den letzten Jahren, ne? Ist das Aber gut? dafür ist es doch teurer geworden, Ach Mama. ja, richtig. Das ist ja ausgleichend. Vorabkritik: Daily Mail ist eigentlich keine vertrauenswürdige Quelle bei einem Ja, Filmreview. nee, So aber eine bei der Filmreview lässt man Kinokritik es mal durchgehen. kann Ne? man Ja, das vielleicht machen, oder? genau. Shrinkflation, Shrinkflation, weiß Quelle. Ach, du ich legst ja nicht. Ansprüche an heute. Come on. Ja, aber wir haben hier eine Dame, die den Film mit ihrer Mutter gesehen hat. Der war für die Leute, die kinomäßig hinter dem Mond leben. Es ist das tolle Wochenende, an dem Oppenheimer und Barbie gleichzeitig gestartet sind. Zwei thematisch. Vielleicht kann man gar keine unterschiedlicheren Filme an einem Tag starten lassen. Obwohl beides hat irgendwie mit der Vernichtung der Menschheit zu tun. So wie wir sie kennen. Ja, wir haben hier ein Review, nicht zu Oppenheimer, aber zu Barbie von Sarah Wine, die mit ihrer Tochter in dem Film war. Sie hat gesagt, sie hat noch nie so einen Hype auch gesehen. Sie sagt, die Leute haben wirklich angestanden um die Kinos rum. Das kenne ich eigentlich nur von den Prequels damals und von Herrn der Ringe, aus meiner Erfahrung. Auch, es gab wohl auch wirklich Leute, die dann da feministisch protestiert haben mit Megafonen und haben den Leuten dann gesagt, warum tut ihr das? Es ist peinlich, dahin zu gehen. Ihr seid Frauen. Ihr solltet euch schämen, dass ihr in diesen Film geht. Was ist eine Frau? Ja, Fragezeichen. Nee, aber schon lustig, dass es halt, obwohl das ein, wie wir lernen werden, ein durch und durch feministischer Männerhassfilm ist, gibt es trotzdem immer noch Frauen, die sagen: Nein, ihr dürft diesen Film nicht sehen. Das ist heteronormativ. Finde ich schon mal fantastisch. Also ihre 20-jährige Tochter ist also genau die Zielgruppe, die ihr Leben lang mit der passenden Propaganda schon beschossen worden ist, wie in so einem Atomreaktor. Ja, und die fand ihn super. Aber die Mutter fand ihn nicht so gut. Sie sagt, alles in allem waren das 1 Stunde 54 Minuten reiner Männerhass. Mit einem Feigenblatt aus ein paar Tanzroutinen und ein oder zwei guten Witzen. Kannst du bringen, 2023, ne? This year. Ein Kraftvier. zutiefst ein Anti-Männer, ein zutiefst anti-männlicher Film, eine Erweiterung des TikTok-Feminismus, der jede Form der Maskulinität, außer vielleicht der absolut Vanilla. Gar nichts, also die überhaupt nicht anecken will, die nennen die toxisch und halt predatory, also ja, gewalttätig. Und man framet die Frauenbewegung nicht als eine Bewegung, die Gleichheit zwischen den Geschlechtern erreichen will, sondern als einen kulturellen Rachefeldzug, mit dem man Männer halt komplett aus der Story Na, rausschreibt. dann ist ja Also, doch ein Stückchen Wahrheit noch dran. jeder Mann ist entweder ein Idiot, ein Heuchler oder ein trauriger, armseliger Loser. Ja, also es ist im Endeffekt wohl, ich habe mir den Film natürlich nicht angeschaut, ich habe mir Kritiken angeschaut, aber es ist im Endeffekt so, dass halt die Kens komplett blöde sind in Babyland und die Frauen natürlich alles regeln. Und dann werden Ken und Barbie irgendwie die echte Welt beschworen von einer unglücklichen feministischen Mutter, alleinerziehend. Und dort lernt Ken halt das erste Mal kennen, dass er als praktisch als Mensch betrachtet wird. Und dann geht er mit den Sachen, die er da gelernt hat, zurück und erklärt es den anderen Menschen in Babyland. Und die leben dann da auf einmal auch glücklich und als Paare und all solche Dinge. Und dann kommt aber Barbie und macht das alles wieder rückgängig. Ups. Weil man kann halt Menschen nicht irgendwie glücklich in Paaren leben lassen. Es gibt wohl auch eine schwangere Barbie. Über die werden halt ständig Witze gemacht. So, haha, schwanger, hihihi. Also so nach dem Motto, du bist nicht ganz dicht. Also schwanger sein, Partnerschaft, gleichberechtigte Partnerschaft und solche Sachen. Ja, also wenn man sich überlegt, dass das kleine Mädchen halt eine Zielgruppe für diesen Film sind, auch ist schon ein bisschen erschreckend, dass man ihnen so offen diese Propaganda reindrückt, dass Männer eigentlich zu nichts gut sind, dass Männer für alles Schlechte aber trotzdem verantwortlich sind, dass man als Frau einfach, weil man eine Mumu hat und eine Gebärmutter, irgendwie das Recht hat, Männer so scheiße zu behandeln, wie man will. Ich verstehe es nicht so ganz. Also wie ist eine uralte Frage, aber man stelle sich das halt mit umgedrehten Rollen vor. Was für ein Film wäre das denn? Von wann wäre der denn? Macht Barbie hier eine Satire auf die 40er Jahre in Amerika? Oder was ist, also ist eure Satire so alt wie die Puppe? Oder weil wir haben doch diese Gesellschaft nicht, in der Frauen, den Frauen nichts zugetraut wird oder wurde. Also ich meine, wir haben bei Marie Curie angefangen, über diverse Wissenschaftlerinnen, Künstlerinnen in allen Formen und Farben im 20. Jahrhundert alles gehabt. Was genau ist das für eine Zeit, die diese Satire beschreibt? Das will nicht in meinen Kopf. Das will ja, so eine nicht. Zeit, die eben nicht in der Realität stattfindet, würde ich sagen. Also scheinbar schauen die Mädchen sich solche Männerrollen ganz gerne an, wenn die ablosen oder so. Aber in Wirklichkeit stehen sie dann doch auf andere. Nehme ich mal hier also das ist halt im Endeffekt das, was wie sich halt so jemand, also diese Macherin von dem Film ist eine, die nur in Los Angeles irgendwie und in New York gelebt hat in ihrem Leben. Und ja, wie die sich wahrscheinlich die Welt der Unterprivilegierten irgendwie vorstellt oder so. Wo man dann da irgendwie Geschlechterklassenkampf betreiben muss. Nach allem, was ich gehört habe, ist das ganze Ding auch überhaupt nicht geeignet für jüngere Zielgruppe. Es sei denn, man hat Bock auf ein paar unangenehme Diskussionen hinterher. Also, vor allen Dingen das Ende soll wohl nicht sehr jugendfrei sein. Ja, und auch, also die Kinder verstehen es wohl auch nicht. Ne? Also, die fragen ihre Eltern dann, was ein Gynäkologe ist und solche. Und das Patriarchat. Also, irgendwie in irgendeiner Kritik stand, ein super Trinkspiel wäre halt, jedes Mal, wenn das Wort Patriarchat fällt, einen Tequila-Slam zu nehmen, dann ist man halt am Ende vom Film tot. Und das meinte der Reviewer ernst. Mhm. Allein das ist schon so eine große Red Flag, dass man eigentlich, ja. Also in einem Anime-Barbie-Film habe ich gesehen, wie die Barbie meinte zu seiner Freundin, was musst du machen, um irgendwas erledigt zu bekommen? Man muss einen Jungen fragen. Also die Antwort. Das ist jetzt vorbei, ja. Ja, hier ist es wohl so, dass die Barbies immer, wenn sie irgendwas von den Kens wollen, einfach mit den Wimpern klimpern, weißt du? So, oh, Hundeblick. Und dann machen sie einfach alles. Ja, funktioniert. Oh, schlecht. Ja, und die leben wohl auch nur dafür, dass sie Aufmerksamkeit bekommen von denen. Ja, genau. Es wird ein Film für Simp-Männer. Ja, das ist genau die Rolle, die Männer in Zukunft einnehmen dürfen. Die dürfen für ihre Onlyfans-Ischen abdrücken. Für die Frauen, denen sie versehentlich Kinder gemacht haben. Und vielleicht holst du dir noch so einen Virtual Companion als Abo, dem du Geld reindrücken kannst. Ja. Ich weiß es nicht. Also machst du noch eine dritte und vierte Elternschaft auf oder so. Mit ganz anderem Unterhalt bezahlen. Ja. Dann förder doch lieber vielleicht eine islamische Familie in deiner Umgegend, damit du nicht die Weisheit und in Somalia perpetuierst. Oh, guck mal, der DGB lügt. Genau, DGB-Frauen erzählen uns, in der Arbeitswelt würde Barbie nicht lächeln. Ja. Fucking Barbie, die schon alles war. Ärztin, jo. Astronautin, bisschen dicker, aber so auch Sportlerin, die war schon alles, aber sie wird immer noch scheiße bezahlt, verdammt. Danke, DGB-Frauen. In fast allen Berufen hat Barbie weniger Einkommen als Ken. Ach, ja, gleichen Beruf, ja. Ne? Im krass. Schnitt verdienen Frauen in Deutschland 18% weniger als Männer, ist leicht Gender Pay Gap. Haben Sie den Barbie-Film gesehen? Einmal auswendig gelernt ist auswendig, muss man das nochmal ab und zu wieder rauslassen. Kennen Sie den Film Fuck You Ken 3? Ja. Nicht mit uns. Als DGB deutscher Gesetzes-Barbie oder wie? Aber es sind ja auch nur die DGB-Frauen. Deutscher Gender. DGB-Männer halten schwer dagegen. Was setzt uns dafür ein, dass alle fair bezahlt werden? Alle, ja. Außer die Männer natürlich. Die können einfach weniger geben, kriegen, damit es wieder passt. Und außerdem ja, verdienen Frauen in Deutschland 18% weniger als Männer. Ja, in ganz Deutschland, DGB? Nein. Im Osten ist euer Pay Gap nämlich schon reversed, sowieso. Stimmt, ja. Und also... Ne, selbst das ist also verkehrt und ja, wie es halt immer ist, das Ganze ist gekoppelt an wirtschaftliche, also wie gut diese Regionen wirtschaftlich dastehen. Je schlechter die dastehen, desto kleiner ist dieser Gap. Ja. Ja, mich erinnert das immer an Kubicki, der gesagt hat, wir haben zwischen Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein auch 17% Lohnunterschied. Ist das dann Diskriminierung oder was? Ja, klar. Ja. Muss ja irgendwie. Geht ja praktisch gar nicht anders. Ja, ich meine, die Gleichheit wird schon häufig auch als Gleichberechtigung oder als Gerechtigkeit, sagen wir mal so, verstanden. Ne? Und das ist natürlich nicht unbedingt das Gleiche. Ne? Aber im sozialistischen Denken vielleicht schon so ein bisschen. Auf der anderen Seite arbeitet so eine Barbie doch auch voll wenig. Also bei meiner Schwester haben die immer nur im Regal rumgestanden. Ja, aber die Mental Care-Arbeit und so. Ja, und arbeitet die nicht auch kreativ eher? Dass man das nicht so sieht, dass das auch Arbeit ist? Dachte ich jetzt mal so. Web-Performerin oder so. All is plastic, it's fantastic oder so. Ne? Ja, alles fantastisch. Und die Frauenfußballmannschaft ist auch fantastisch. Findet ihr die Frauenfußballmannschaft nicht auch fantastisch? Ja, dann liegt das nur daran, dass ihr einen gender-stereotypisierten Bias habt. Doch, ja, ich habe schon gespielt, alle Spiele der Weltmeisterschaft verfolgt. Biep, bob, biep, biep. Neuseeland. Es ist genauso gut wie bei den Männern. Biep, bob, biep, biep. Ja, ja. Grunde. Und das wurde hier jetzt mal überprüft. Da kommt eine Studie. Wie bestellt, könnte man schon fast vermuten, aber nein, das ist ja ganz klar, dass sowas erforscht werden muss. Gender Information and Perceived Quality, an Experiment with Professional Soccer Performance. Und da hat man im Endeffekt 621 Probanden genommen, die in zwei Gruppen geteilt. Einmal, und die sollten halt den Spieltypus charakterisieren, ob es interessant ist oder nicht interessant ist. Und die Hälfte bei denen wurde quasi... Alle Spieler wurden verblurrt, sodass man nicht sehen konnte, sind das jetzt Männer oder sind das Frauen? Ich meine, und verschiedene andere Kriterien wurden wahrscheinlich auch verhüllt. Wenn da irgendwo Weltmeisterschaft oder irgendwas stand, haben die das wahrscheinlich auch überdeckt, weil sonst könnte man das ja denken. Aber ja, dabei halt ist herausgekommen, gut, Männerfußball wird als interessanter und schneller wahrgenommen. Wenn man nicht weiß, dass es Männerfußball ist, wird alles gleich wahrgenommen. Allerdings wird der Männerfußball überproportional stark wahrgenommen. Das steht natürlich in den ganzen Zeitungsartikeln nicht drin. Also wenn man die Gender überdeckt, ist zwar gleich interessant, ob es Männlein oder Weiblein sind, die da spielen, aber generell ist das Niveau niedriger in der Wahrnehmung. Und bei den Männern, da wird das dann halt besonders wahrgenommen, wenn man weiß, dass die Männer spielen. Ich kann da nur rein interpretieren, dass es wahrscheinlich an anderen Sachen liegt, sowas wie Marketing oder dass man bestimmte Favoriten hat oder dass man irgendwelche Leute wiedererkennt, irgendwelche Fußballer aus der Werbung oder was weiß ich. Dass es wahrscheinlich eher an sowas liegt und dass man es interessanter hält, weil da mehr drüber gesprochen wird und so. Aber da wird in dieser Studie jetzt nicht drauf reingegangen. Das sind einfach nur meine ersten Überlegungen. Die hochwissenschaftlichen Leute hier, die haben einfach nur gesagt, nee, das kann nur an irgendwelchem Bias liegen, weil halt man... Also Fußball gucken, ohne Geschlechter zu erkennen, das heißt eigentlich, dass man eine ziemlich entfernte Kamera haben muss, oder? Ja, wie gesagt, die haben das irgendwie verpixelt. Ja, Dann das jetzt dann. Blöd, ja, ach so, ja. Nur Entfernung, ich dachte, ja gut. Ja, also generell. Okay, dann halt, am Ende wollte ich sagen, Fußball ist gar nicht viel langsamer und so, ist das gar nicht. Ist genauso spannend. Nein, klar. Jetzt gibt es eine schöne Studie dazu, die das untermauert. Nochmal, wenn man die, wenn man überhaupt nichts wahrnimmt, ob es Männlein oder Weiblein sind, dann ist es auch relativ langweilig anscheinend. Männerfußball scheint irgendwas zu haben, was die Leute noch zusätzlich reizt. Ich weiß nicht, was könnte das so sein? Aber wie passt das damit zusammen, dass Frauen Fußballmannschaften gegen Jugendmannschaften verlieren? Ja, aber wenn du sie einfach pixelst, dann denkst du, dass es einfach nur unglaublich gelangweilte Männer sind. Und von daher. Das heißt, also ich habe mal gesagt, das hat mich an 70er-Jahre-Fußball erinnert, was die Frauen da spielen. Ich glaube, das so ein bisschen fehlt halt noch zum modernen Fußball. Vielleicht, wenn man dann so einen Farbfilter drüber legt. Weißt du, so 70er-Jahre-Style? Ja, diese Partner, wie hieß das? Und so alte Einblendungen und vielleicht so eine AI, die wie Ernst Huberti spricht oder Dieter Kürten. Namen allerseits. Ran. Ja, Saskia Hödel mal wieder. Die Frau mit der wilden Frisur. Die Frau mit der wilden Frisur, die ist im Urlaub mit ihren Kindern. Oh. Und Einmal möchte ich sehen, dass diese Leute für ihre Entscheidungen Verantwortung übernehmen. Und zwar bitte ohne allen anderen die Schuld zu geben und rumzujammern. Das Intro ist ja schon schlecht, ey. Einfach mal. Enttäuschung. Ja, mit Kindern kommt die häufige Enttäuschung. Etwa wenn ständig Termine abgesagt werden oder wenn das Geld wieder nicht für den Urlaub reicht. Ich meine, eine Entscheidung zu treffen, dass man Kinder haben will, ist eine Entscheidung, Kinder zu haben. Also da trifft man eine Entscheidung. Und jeder weiß, was dahinter steckt. Und wenn du mir erzählen willst, dass du vor ein paar Jahren nicht wusstest, was auf dich zukommt, dann ja, bestätigst du meine Vorurteile über das, was momentan so als junge Menschen durchgeht. Aber sonst... Ja, normalerweise jammern ja nur die Männer immer, oh, so teuer und so, kennt man ja. Ne? Heute habe ich geweint. Voll gesellschaftlich akzeptiert sowas. Heute habe ich geweint, weil ich nicht ins Freibad konnte. Wie so ein Kleinkind oder eher wie so eine Mutter. Enttäuschung ist ein unterschätztes Gefühl, wenn es um Elternschaft geht. Komisch, von anderen Eltern höre ich irgendwie das Gegenteil. Ich meine, klar, die jammern auch mal, dass sie wenig Zeit haben und so. Sie tun das aber halt nicht in der Tageszeitung. Enttäuschung ist immer ein Problem der Erwartung. Könnte man auch sagen, auf jeden Fall. Ich erinnere mich nicht, dass ich früher so oft enttäuscht war, aber all die abgesagten Termine, Gelegenheiten, all die Unmöglichkeiten, privat und beruflich, da kann man sich vorher noch so sehr versprechen, dass sich das Leben nicht ändern wird, dass die Kinder nicht den Ton angeben, dass man die gleichen Freiheiten haben wird wie früher. Ja, und was bringt das, sich zu belügen, Saskia? Hat es dir irgendwas gebracht? Nein, jetzt bist du enttäuscht. Ja, nee, weil du dich selber belogen hast. Na, Kinder kriegt dann, ändert sich halt eben auch was. Und nee, aber bei der Saskia nicht, die hat sich doch versprochen, dass das Leben sich nicht ändert. Ja, genau. Ich. Danke, genau. Wenn das Kind Fieber hat, kannst du nicht sagen, jetzt steh mal nicht so im Mittelpunkt, heute ist das Beyoncé-Konzert. Also kannst du schon, ändert aber nicht. Deshalb kann der Vorsatz, seine Freiheiten weiterhin zu kontrollieren, nur scheitern. Planung und Enttäuschung sind ein Paar, das in Familien Hand in Hand geht, ständig. So sehr, dass man bei der Planung schon mit der Enttäuschung rechnet, in der Hoffnung, dass man sie dann leichter verkraftet. Okay, also auch noch negative Glaubenssätze dazu. Wenn man sowieso sagt, es geht nicht alles, es geht eh nichts und es wird eh alles chaotisch, dann wundert man sich hinterher, dass das auch so läuft. Ja, das ist diese, so wahnsinnig, das ist diese wahnsinnig linke Zeitung hier, ne? Von diesen Leuten, die am liebsten vom Staat bemuttert werden wollen, von früh bis spät. Und die sehen hier, dass das schon in ihrer eigenen kleinen Familie nicht richtig funktioniert, alles. Das Geld nicht reicht und man nicht machen kann, was man will und so. Komm, da ist der böse Ex doch schuld, oder nicht? Unterhalt. Vor einigen Wochen hat mir der 5-Jährige erzählt, wo seine Freundinnen in den Urlaub fahren. Vulkaninseln, Meer, Strand und Palmen sind Wörter, die gefallen sind. Dann hat er gefragt, ob wir wegfahren. Ich habe erklärt, dass wir dieses Jahr wieder kein Geld dafür haben. Dann habe ich von tollen Freibädern und einem Ausflug zum See gesprochen. Das können wir uns leisten. Auch nicht selbstverständlich. Alles versoffen, wa? Nein. Entschuldigung. Heute sollte es also passieren. Urlaub für ein paar Stunden. Ich habe es mir in allen Farben ausgemalt. Freibad, Pommes, Ketchupfinger, kleine Füße in Plastiksandalen. Der Geruch von Sonnencreme und Chlor, der sich auf die frischen Handtücher legt. Warme Kinderhände, die sich an einem festhalten, während man durchs Wasser wartet. Als morgens dann der Zweijährige weinerlich mit einem Ausschlag am ganzen Körper aufgewacht ist, war ich erst besorgt und dann traurig. Irgendwann kamen die Tränen. Man muss nicht Psychologie studiert haben, um zu erkennen, dass es hier nicht um das Freibad geht. Das sind die Sprüche, die man als Mutter oft hört, wie du hast es dir selbst ausgesucht. Das ist nicht nur unsensibel, sondern auch astreines Gaslighting. Denn ich wollte Kinder, die habe ich mir ausgesucht. Die Kinder sind hier aber nicht das Problem, sondern alles andere. So, ist es so? Alles ja, die andere. Gesellschaft, die Ausschläge verursacht und... Auf jeden Fall nicht die Saskia, die hat nicht gratis verteilt. Kinder entschieden und das war ja jetzt nicht für die Probleme entschieden. Saskia, ich klinke mit den Augen, wenn ich was haben will. Öde, Hödel. Saskia Hödel, meine Damen und Herren. Hödel, Hödel. Ja, ist nicht so. Ja, jetzt ganz so unironisch, klar gibt es solche, aber ich meine... andere, ja, klar, ganz andere Probleme, die jammert hier immer noch auf hohem Niveau und darf darüber in einer Zeitung schreiben, wofür sie ja bestimmt auch noch Geld bekommen. Also, ja, eben, das ja. ist es ja. Also ja, klar dürfen sich Eltern Leute, über ja. den... Und dabei im Hinterkopf halten. Schön ist das Ganze trotzdem nicht. Ne? Und ich meine, das Kind, keine Ahnung, die hat über das Kind jetzt auch... Also ich kann mir das Kind jetzt nicht lebhaft vorstellen. Sie hat nicht sehr viel über ihr Kind geschrieben. Also ich wüsste jetzt nichts über ihr Kind. Außer es 5 Jahre und fragt, warum fahren wir nicht in Urlaub? Es hat Ausschlag. Ja, ist krank geworden, als das Kleine ist krank geworden. Also, ja, ich meine, es ist doch irgendwie, aber ist doch so, ist doch einfacher, als wenn man jetzt noch mit dem Arbeitgeber abkaspern muss, dass man wieder 3 Tage fehlt, weil das Kind krank ist und so weiter. Also, da einfach ja, das sind auch, zu können, ist doch irgendwie einfacher. Soll man aber positiv sehen, das Ganze, finde ich. Nochmal, es ist halt Jammern auf hohem Niveau, was ja auch okay ist, aber ja, wozu? Hat halt in der Kolumne nichts zu suchen eigentlich. Das ist so ein typischer Sommerloch-Text. Ja, und wenn das so die linken Anliegen sind, irgendwie von der Taz, dann ist ja nicht mehr so viel, ne? Ich meine, einfach Kind abgeben, der Staat kümmert sich ums Kind und das ist doch sowieso die sozialistische Utopie. Vielleicht kommt die Dame ja von selbst irgendwann drauf. Ja, apropos sozialistische Utopie, kommen wir jetzt zur Intersektionalität. Habe. Es geht darum, trete ich nach oben oder nach unten. Also es ist was anderes, wenn ich als lesbische Frau einen Witz über Heteromänner mache. Da trete ich nach oben. Das sind die Menschen, von denen ich Diskriminierung erfahre. Wenn diese Männer aber lesbenfeindliche Witze über mich machen, dann hat das eine ganz andere Machtebene. Und diese Machtebenen sind eben sehr komplex, innerhalb auch von Communities. Ich meine, wir sind beide Teil der LGBTQIA+. Yeah. Gleichzeitig ist aber Herr Kerkeling ein Mann und ich eine Frau. Also ich habe durch mein Geschlecht noch mal weniger Privilegien. Gleichzeitig sind wir beide weiß. Gleichzeitig haben wir beide keine sichtbare Behinderung. Sind also auch innerhalb unserer Community extrem privilegiert. Keine sichtbare. Okay. Tabe, es geht darum, trete ich nach oben. Keine sichtbare, keine okay. Sichtbare. Eben zwei Sätze. Das sage ich jetzt mal nicht dazu. Geil. Ja, aber wie wäre es, wenn alle über alle Witze machen dürfen? Aber dann tritt man ja. Aber das haben wir früher so gemacht im Patriarchat. Alle dürfen über alle Witze machen und gut ist. Aber nein, bestimmte Witze sind einfach verboten. Ja, die erste Frage, die ich schon mal habe, ist, auf welche Art und Weise werden lesbische Frauen von heterosexuellen Männern diskriminiert. Aber ehrlich, die kaufen doch sogar die Videos von denen. Auf die Art und Weise, dass sie das denen nicht im Gesicht ansehen oder wie und die vielleicht mal, denen vielleicht mal Hallo sagen oder so. Ja, und die dann sagen sie dann den Harper vernatzen oder verarschen und Komödie draus machen und Erbe umgekehrt nicht. Und auf der anderen Seite haben wir diese ganzen Andrea Dworkin, Valerie Solanas, das Gamma-Manifest, diese ganze dreckige Scheiße, so die männerfeindlichste Kacke überhaupt, die in der Weltgeschichte rausgehauen wurde, wurde von irgendwelchen Lesben verzapft. Jetzt als Barbie-Film. Aber die haben von Frederic Solanas hat das Messer von unten geführt. Wahrscheinlich, ja. Also das war schon, also das war, die hat versucht, sich zu befreien von Andy Warhol und dem Patriarchat. Das eine allerdings strukturell. Ja, in der Tat, ne? Ja, jemand hat im Chat auch schon die Oppression Olympics und Gerhard Saad erwähnt, der Psychodad, genau. Ja. Ja, also das so genau hörte sich das für mich an. Und dann habe ich hier noch 3 Punkte mehr. Und der Harper hatte einen weniger, ziehen wir 4 ab. Heterosexuell haben wir 2-mal genannt, plus 3. Und das wird dann einfach in den Social Credit Score auf die Karte mit drauf, weißt du, dein Privileg-Score. Ja. Und am Ende, das habe ich jetzt nicht vorbereitet, da ging es dann auch noch um Rammstein. Und da hat sie dann noch den Spruch losgelassen, die Unschuldsvermutung sei ja nur ein juristisches Konzept, so nach dem Motto, da muss sich ja nur der blöde Staat dran halten, aber wir normalen Menschen, wir können ja einfach weiter so tun, als wären die Leute alle schuldig, einfach so. Und ja, wenn es glaubhaft genug ist und dann halt einfach alles verbieten und wegmachen und kaputt machen und so, ne, weil ja, da müssen wir uns ja nicht dran halten. Das ist ja nur der böse, böse Rechtsstaat. Und das hören wir ja jetzt aller Tage sowieso wieder. Ich erinnere noch an letzte Woche und den Herrn Tose, da bei Thilo Jung, der hat sich auch darüber beschwert, dass der böse, böse Rechtsstaat die Leute beschützt und das Eigentum der Leute beschützt. Na, und das ist ja sowieso alles böse. Aber zum Glück können wir ja einfach als aufrechte Faschisten einfach so tun, als gäbe es das alles gar nicht. Und einfach unseren Kulturkampf hier machen und Leute wegcanceln und so weiter und so fort, weil es ist ja eh gerecht, wenn wir das so sehen, ne? Und von daher geht das ja schon. Und solange wir uns damit noch rumnerven müssen mit diesem rechtsstaatlichen Quatsch, dann können wir es wenigstens ignorieren und beiseite schieben, aber über kurz und über lang, da kriegen wir es dann auch noch weg. Und das hier ist auch so ein Schritt in die Richtung. Gefährder. Ja, glaubhaft und plausibel. Oder nee, nur glaubhaft. Na, glaubhaft ist das reichen. Sieht die diskriminierteste? Diskriminiertesteste. Ja, gut, ging jetzt auch durch verschiedene Sachen durch. Genau, ich habe es direkt mal mitgebracht. Vielfalt, Respekt, Antidiskriminierung. Ich weiß nicht, ob es wieder verfügbar ist, aber zeitweise hat man nur eine Fehlermeldung auf der Seite bekommen. Von an die Diskriminierungsstelle des Bundes. Der Link war falsch, die Adresse ist die richtige, haha. Die haben wohl irgendwas an ihrer Webseite umgestellt. Aber jetzt ist es wohl wieder auch verfügbar, aber ich hatte es vorher auch archiviert. Ja, was steht denn da drin, worüber sich viele Leute aufgeregt haben? Ja, alles, was da drin steht, also es wurde jetzt nicht übertrieben bei der Berichterstattung. Ja, Gericht entlasten, Schlichtungsverfahren einführen, finde ich wunderbar. Altruistisches Klagerecht. Ja, ein altruistisches Klagerecht, wunderbar. Also mehr Verbandsklagen, Entschädigungen wirksam und abschreckend gestalten. Wie ist jetzt von oben durch? Ne? Ja. Ja, bei Rammstein ist es ja schon so, dass gar keine Klagen von Frauen gekommen sind, sondern irgendwelche Anonymen dann Anzeigen gemacht haben. Vielleicht von der Bild-Zeitung einer oder so. Ne? Ja, das habe ich anders gehört, aber gut. Ja, okay. Tja, also da steht immer, worum es geht und dann, was gemacht werden soll. Ja, Schutz vor sexueller Belästigung stärken. Nach aktueller Rechtslage schützt das AGG nur vor sexueller Belästigung im Arbeitsleben. Sexuelle Belästigung tritt aber auch in anderen zivilrechtlichen Vertragsverhältnissen auf. Ja, das ist das wichtige Wort. Zivilrechtlich. Ja, ich meine, strafrechtlich kann man ja alles machen, aber zivilrechtlich. Gerade bei Verträgen, die auf Dauer geschlossen werden, wie zum Beispiel bei Mietverhältnissen oder Mitgliedschaften im Fitnessstudio, kann sexuelle Belästigung ein erheblicher Eingriff in die Rechte Betroffener darstellen. Ne? Ein Diskriminierungsschutz besteht hier bislang nicht. Ja. Ja, wieso Nötigung, oder nicht? Also, es gibt ganz viele verschiedene Sachen, die das alles schon regeln. Die sind nur alle eindeutig abgegrenzt. Und hier haben wir wieder einen Wischiwaschi-Begriff, der eingeführt werden soll, damit man einen Kafka-esken Hammer hat, mit dem man auf die Leute einhauen kann, wenn sie nicht das tun, was man von ihnen verlangt. Ja, was ich hier lese, ist... Ich verklausuliere das mittlerweile gar nicht mehr, weil was ist das mittlerweile anderes? Ja, was das ist, die Menschen leiden, gibt uns Macht. Das ist das. Nee, das ist ein Missbrauch von Macht ist das. Ja, und es soll ein Werkzeug geschafft werden, ein Werkzeug neben vielen anderen, die es ja schon gibt, ein weiteres Werkzeug soll geschaffen werden, das mit einer unscharfen Definition von dem, was ein Tatgegenstand ist, die Leute quasi gefügsam machen. Wie wird das denn bezeichnet? Anders kann man das mittlerweile gar nicht mehr sehen, muss man wirklich sagen. Das, hier, Schutz vor Diskriminierung durch künstliche Intelligenz. Kommen wir gleich nochmal zu, separat. Das ist nochmal was anderes. Ja, geht es um Bilderkennungssoftware und naja. Menschen mit Behinderungen besser vor Diskriminierung schützen. Ja, warum nicht? Schutz vor Diskriminierung bei allen Arten von Arbeit. Ja, Freiberufler und Freiwilligendienstleister sollten da auch, ja, also quasi Subunternehmen können diese Regelungen teilweise aushebeln und kleine Unternehmen haben leider keine Antidiskriminierungsbeauftragte und das soll geändert werden. Ne? Ja. Mehr Arbeitsplätze für die Antidiskriminierungsbeauftragten. Kirchenklausel europarechtskonform gestalten, das habe ich mir jetzt mal nicht genauer angeguckt, weil ich denke mal, da weißt du bestimmt eher was dazu, Chris. Irgendwas mit Kirche. Wenn's aber der Hoax fängt doch schon an bei Schutz, oder nicht? Man kann niemanden so richtig schützen davor, wenn der andere diskriminiert wird. Also man kann das vielleicht hinterher abfedern, die Folgen. Es wird halt nur behauptet, dass die Menschen halt leiden und dass man deswegen diesen Leuten hier mehr Macht geben muss. Ja, sorry, hast ja recht. Ich meine, dass halt die Leute weniger leiden. Ja, aber diese Geschichte hier mit dem Europa-Urteil, wo es ja darum ging, dass man bei irgendwelchen Sachen, die mit Religion nichts zu tun hat, mit Konfession, dass man da nicht voraussetzen kann, dass die Leute eine entsprechende Konfession haben. Das gibt es eigentlich schon seit einer ganzen Weile und da passiert halt nichts bei uns in Deutschland. Das ist schon wahr. Und im Endeffekt steht ja in diesem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz auch drin, dass im Endeffekt die Kirchen davon ausgenommen sind. Und ja, das ist halt schon lustig, weil die können das halt machen. Ne? Die können halt weiterhin auch sagen so, ja, du bist, hast dich scheiden lassen, dann bist du nicht mehr, dann werfen wir dich jetzt raus oder du bist homosexuell, dann werfen wir dich raus. Ich weiß zwar nicht, wie oft das heutzutage noch passiert, aber theoretisch ist das halt möglich. In der Vergangenheit ist das so. Scheidungsgeschichten auf jeden Fall, ja. Das passiert, glaube ich, noch. Ich weiß nicht, wie ist das denn bei den stellen die Muslime ein zum Beispiel? Müssen die nicht, nee. Aber das ist ja auch nochmal die andere Geschichte. Das ist ja dieses, was sie immer als Tendenzbetrieb dann sagen. Das ist ja ein Tendenzbetrieb. Ja. Und das, na, da wird sich dann auch mal mit rausgeredet, weil es gibt ja halt noch andere Sachen. Es gibt ja irgendwelche Verlage und so, wo sie ja auch, oder Parteien, ne? Du kannst ja jetzt auch nicht, wenn du jetzt, keine Ahnung, CDU-Mitglied bist oder so, kannst du ja jetzt auch nicht irgendwie bei der FDP irgendwie arbeiten. Die erwarten dann halt natürlich auch, dass du da irgendwie eine Gesinnung hast, die zu dem Bild von der Partei irgendwie passt. Das ist schon richtig alles. Aber halt solche Geschichten, dass du den Leuten halt bis in ihr Privatleben dann reingehen kannst und irgendwie halt sagen kannst, ne, so mit dem Beispiel von der Scheidung oder so, ja. dass das ein Kündigungsgrund ist oder so, das funktioniert halt mit diesem Kram nicht. Ne? Und das kannst du auch in diesen Tendenzbetrieben nicht machen. Ne? Ja, Kündigungsgrund ist das, glaube ich, heute nicht mehr. Und das steht halt explizit da drin, dass das für die Kirchen halt nicht gilt. Und da steht nicht, das gilt für irgendwelche Verlage oder so nicht, sondern da steht nur, dass es für die Kirchen nicht gilt. Und das ist halt also schon die kirchenrechtlichen Privilegien sollen gestrichen werden. Das könnte ich jetzt ehrlich gesagt auch so interpretieren, warum dürfen das die Kirchen und nicht andere zivilgesellschaftliche Organisationen? Warten wir es mal ab, was da wirklich bei rumkommt. Das ist jetzt alles nur Vorschlag, wie es so schön heißt, ja. Schutz vor Diskriminierung wegen des Alters stärken. So, ja, okay, da gibt es bestimmte Sachen. Es soll eher an andere Anforderungsprofile gemacht werden, wie, kann man ja, eine Berufserfahrung, mindestens 15 Jahre Berufserfahrung oder so, Dienstjahre oder gesundheitliche Eignung für die Tätigkeit. Junger Mann zum Mitreisen reicht nicht mehr. Ja, machen Sie das aber dann Moment, andersherum oder wie? Sagen Sie dann, dass man nicht mehr reinschreiben darf, wir wollen Berufserfahrung. Weil das ist ja Diskriminierung. Es geht ja darum, du kannst sagen, ich war zu alt. Und also erstmal kannst du sagen, gut, diese Stellenanzeige, die darf man nicht schalten. Und dann, ich bin nicht genau, ich war zu alt. Ich meine, das ist umgekehrt, dass so Leute, die frisch von der Uni kommen und irgendwie Beauftragte für Desinformationskampagnen werden wollen, weil was ja das ist, was die am besten können, die jungen Leute. Dass es dann irgendwie heißt, nee, wir stellen hier aber nur Leute ein, die berufserfahren sind und dass ich dann da anrufe und sage, hier Diskriminierung auf Basis des Alters oder wie. Ihr müsst mich auch einstellen, wenn ich noch überhaupt nichts weiß und nicht gearbeitet habe. Tja, Altersgrenzen. Warum nicht auch Geschäftsfähigkeit, Führerschein ab 3? Ich meine, ab wann kann man nochmal sein Gender ändern? 14, ne? Dann warum nicht dann auch, ja. Naja, Schutz vor Diskriminierung wegen des Alters stärken. Ja, also vielleicht, nehmen wir mal an, du hast Leute, die 65 sind und die in ihrem Beruf weiterarbeiten wollen, die dürfen es nicht. Diesen Fall gibt es tatsächlich. Aber ja. Als ob man das nicht unbürokratisch irgendwie regeln könnte. Aber Piloten dürfen ja auch nur bis 45 oder so arbeiten, ne? Also geht es hier vielleicht auch manchmal ist es vom Beruf abhängig einfach. Rechtsklarheit für Unternehmen schaffen, Mindeststandards für Beschwerdeständetabellen. Wir mehr Jobs für die eigentliche Zielgruppe. Ne? Mindeststandards für das betriebliche Beschwerdeverfahren. Konkrete Befugnisse der Beschwerdestellen. Das Fehlen von Beschwerdestellen sollte als Indiz für eine Benachteiligung normiert werden, sodass dies Ansprüche auf Schadensersatzentschädigung nach sich ziehen kann. Ja, das finde ich den eigentlichen Knaller in dem Ding, muss ich direkt sagen. Ja, weil du musst eine Antidiskriminierungsstelle haben, in Klammern, für kleine und mittlere Unternehmen sollten überbetriebliche Beschwerdestellen geschaffen werden. Da, keine Ahnung, ne, da können wieder die AA-Stiftung kann wieder irgendwas ausgründen, ne, und ein bisschen Fördergelder dafür abgreifen. Ne, also das ist wieder ein Jobbeschäftigungsprogramm. Und nochmal, das Fehlen von Beschwerdestellen sollte als Indiz für eine Benachteiligung normiert werden. Ja, also du hast keine Stelle, das heißt, du bist Nazi. Sorry, ich sag's jetzt einfach direkt. Ja, und dann so Aufpasserjobs, ne? Als irgendwie alles falsch laufen würde, wenn die nicht da wären. Das ist so lächerlich. Der Staat greift ein. Ja, ja. Das Fehlen von Beschwerdestellen sollte als Indiz für eine Benachteiligung normiert werden. Hey Leute, habt ihr ein AG? Nee, wir haben hier kein AG. Dann seid ihr Diskriminatory. Achso, meinst du, das wird dann so laufen wie bei Mietverträgen mit Wohnberechtigungsschein? Habt ihr einen AGG-Schein? Ja, sorry, dann kannst du den Job leider nicht haben. Pass mal auf, ja. Gibt es irgendwo die Antidiskriminierungsstelle und da musst du dich dann raten lassen, wie früher beim Kreiswehrersatzamt. Bist du tauglich? Bist du tauglich für den AGG-Schein? Ja, nee, sorry, leider nicht. Kannst du nächstes Jahr nochmal versuchen. Kannst ja dein Geschlecht ändern in der Zeit. Ja. Ja, ja. Vielfalt in öffentlichen Stellen des Bundes fördern, weil da gibt es noch nicht zu wenig. Ein Gebot zur Förderung der Wertschätzung von Vielfalt und Verhinderung und Beseitigung jeder Form von Diskriminierung für öffentliche Stellen des Bundes sollte im AGG verankert werden. Dass insbesondere diskriminierungssensible und diversitätsorientierte Rekrutierung aus Weiterbildung sowie Personal- und Organisationsentwicklung umfassen. Mit anderen Worten, das ist ja nichts Neues, aber was soll man noch machen? Soll man eine Quote Maximalquote für indigene Bevölkerungsgruppen einführen? Ja, entweder oder? Vielfalt oder keine Diskriminierung. Entscheidet euch für eins. Ihr könnt nicht beides haben. Wie wäre es mit Vielfalt in der Diskriminierung? Eine Vielfalt an Diskriminierung. Schutz vor Diskriminierung im Geschäftsverkehr. Beschränkungen auf Massengeschäfte streichen. Ja, das ist... Hätte ich mir auch nochmal genauer angucken sollen, sorry. Tja. Diskriminierungsschutz auf dem Wohnungsmarkt stärken. Ja, das hatten wir schon. Auf dem Wohnungsmarkt werden Menschen häufig aus rassistischen Gründen oder wegen ihrer ethnischen Herkunft benachteiligt oder aus sozialen Gründen. Es kommen natürlich soziale Sachen sind ja auch in dem AGG mit drin. Ne? Dies sollte künftig ausnahmslos auch für Diskriminierung in Wohnanzeigen gelten. Also die Stellenanzeigen sollen, es soll ähnlich wie bei Stellenanzeigen bei Wohnungsanzeigen auch gemacht werden erstmal. Ich stelle die Wohnung frei. Tja, ja. Ich meine, das sind halt die falschen Leute, an die man solche Ansprüche dann ranträgt. Ne? Tja, Schaffung und Unterhaltung stabiler Wohnungssituation. Ja. Also muss man dann irgendwie bald nachweisen, wie ist denn mein Miet? Ich habe, sagen wir mal, oder wie soll das laufen? Hast du dann einen Vermieter, der, nehmen wir mal ein Beispiel, der hat drei Wohnungen in drei unterschiedlichen Häusern. Muss er dann nachweisen, dass er in seinen Wohnungen die Quote hat oder dass pro Haus die Quote an den Mietern stimmt? Das ist doch ganz einfach. Wenn ihn jemand anzeigt, muss er nachweisen, dass kein Diskriminierung stattgefunden hat. Er muss es nachweisen, ja. Das wird lustig. Ja, das andere wäre ja diskriminierend. Und das ist ja wieder dieser ekelhafte Rechtsstaat, der den Leuten sagt, nee, wenn du nicht genau sagen kannst, warum hier irgendwas schiefgelaufen ist, dann ist hier vielleicht gar nichts schiefgelaufen. Tja. Bei welchem Punkt sind wir? Diskriminierungsschutz bei Versicherungsverträgen verbessern. Ja, die Möglichkeit, VersicherungsnehmerInnen wegen der Religionszugehörigkeit oder der sexuellen Identität unterschiedlich zu behandeln, sollte gestrichen werden. Versicherungen sollten verpflichtet werden, Auskunft über diese Risikokalkulation zu geben, wenn der Vertragsschluss deswegen verweigert wird oder dies zu höheren Prämien führt. Ja gut, das ist ein ewiges Thema. Wie werden laut Sterbetafeln und verschiedenen anderen Kriterien Männlein und Weiblein unterschiedlich gerankt? Ne? Da gibt es teilweise auch so Spirenzken. Ich dachte, das wäre schon weg, dieses Ding, dass Frauen und Männer unterschiedliche... Ja, theoretisch ja, aber in der Realität funktioniert es halt nicht, deswegen wird es auch ein ewiges Thema sein. Ja, wenn du zum Beispiel irgendwelche medizinischen Studien hast, wo du Krankheiten hast, ich nehme jetzt einfach mal ein ganz dummes Beispiel, du hast Krankheiten, die sind Männer- oder Frauenkrankheiten. Ja, könnt ihr euch jetzt ja überlegen. Vielleicht irgendwas, was mit Gebärmutter, Halserkrankung zu tun hat oder Prostata oder was auch immer. Und da ist das Risiko, kann das Risiko ja nicht wirklich verglichen werden zwischen Männern und Frauen. Die ganze Transgender-Thematik lasse ich jetzt mal außen vor. Das kommt nämlich auch noch. Deswegen wird das ein ewiges Thema sein. Aber wie soll man das berechnen? Man kann das nicht wirklich berechnen. Das ist ein unterschiedliches Risiko. Deswegen wird es immer eine Ungleichbehandlung geben. Deswegen gibt es ganz viele Ausnahmeklauseln und so weiter und so fort. Das ist einfach nur ein ewiges Thema. Nichts Neues, aber ja, funktioniert einfach nicht. Frist zur Rechtsdurchsetzung verlängern. Ja, klar, also natürlich, man kennt es ja, man wacht Wochen später auf und merkt, verdammt, ich wurde da vor einigen Wochen diskriminiert. Ist mir vorher überhaupt gar nicht aufgefallen, aber auf einmal ist es mir aufgefallen und deswegen... Und zwar strukturell durch Fristsetzung. Tja, Frist zu geltend machen von Ansprachen sollte auf 12 Monate verlängert werden. Naja, ne, gut, ich meine, die Forderungen, die es tatsächlich gibt, woraus diese Forderungen begründet sind, das ist eher seltsam. Ne? Nachweis von Diskriminierung erleichtern. Ja, jetzt kommt der Stammtischteil. Das Erfordernis, eine Benachteiligung und Indizien nachzuweisen, sollte auf die Glaubhaftmachung herabgesenkt werden. Das ist ein Satz, den liest man wirklich selten. Das Erfordernis, eine Benachteiligung und Indizien nachzuweisen, sollte auf die Glaubhaftmachung herabgesenkt werden. Das heißt, dass die überwiegende Wahrscheinlichkeit genügt. Welche Wahrscheinlichkeit? Anhand von welchen Berechnungen? Welche Sozialmathematiker der Zivilgesellschaft haben da Wahrscheinlichkeiten ausgerechnet? Die feministischen Quantenphysiker haben die Wahrscheinlichkeit ausgerechnet. 100% Wahrscheinlichkeit, dass der Mann die Frau dass ein Mann eine Frau diskriminiert. Wie war das in der Talkshow? Hat gesagt, so im Zweifelsfall glaube ich lieber einer lügenden Frau als einem potenziellen Vergewaltiger oder irgendwie sowas? Ne? Weil ja, genau, das war die Dame, die wir eben hatten. Ja. Also die feministische Wahrscheinlichkeit ist, die überwiegende Wahrscheinlichkeit genügt. Also bei 100% Wahrscheinlichkeit, das ist ja nicht nur eine überwiegende Wahrscheinlichkeit, sondern eine überwältigende Wahrscheinlichkeit, nicht wahr? Ihr merkt, das Vokabular ist schon wirklich lustig. Die überwiegende Wahrscheinlichkeit. Mhm. Es sollte ein Auskunftsanspruch gegenüber der diskriminierenden Partei geschaffen werden. Ja, alles klar. Der Penner, der hat mich doof angeguckt. Mir mal seine Adresse. Genau. Glaubhaft. Ich meine, sehe ich nicht bescheuert aus, oder? Ja, gut. Okay. Ja. Ja, also das ist schön. Ja, kein Alibi in meiner selben Stadt oder so, ja. Dann reicht das schon vielleicht, ne? Was soll man dazu sagen? Ich meine, war das bei der Wahl von der Frau irgendwie absehbar, dass irgendwie solche Vorschläge kommen könnten? Nein. Keiner ahnen können. Ja. Zum Beispiel Aussagen der betroffenen Person, Testings oder auch das Versäumnis eines Arbeitgebers, eine Beschwerdestelle einzurichten, können hinreichende Indizien. Also, ne, Glaubhaftmachung reicht, aber zusätzliche Indizien können wir ja trotzdem mal schaffen. Das hatten wir ja gerade. Das Versäumnis eines Arbeitgebers, eine Beschwerdestelle einzurichten. Beschwerdestelle, ja. Das ist ein geiles Indiz, ne? Oder noch kein Diversity-Training gemacht oder so, auch ein gutes Indiz. Ich finde, man sollte auch die Twitter-History des Arbeitgebers durchforsten und schauen, was Mitarbeiter so twittern, um dann ein genaues Bild zu kriegen, was für ein Klima in dem Betrieb auch herrscht, ob da vielleicht Diskriminierung praktisch vorprogrammiert ist, strukturell sozusagen. Auch prüfen, ob die Azubine nicht bei OnlyFans ist oder so. Also, genau. Wie hoch ist die Frauenquote, wenn sie nicht bei annähernd 100% ist? Das muss man sich dann also so vorstellen, dass du hast die Wohnung nicht bekommen, die irgendwie vom Rechtsanwalt vermietet wird, der das übernimmt für die Familie, der das Haus gehört. Und die Tatsache, genau, das ist nur Kautenanzeige zu schalten. Die Tatsache, dass dass die Familie, der das Haus gehört, keine Beschwerdestelle für Antidiskriminierung hat, kann als Indiz gewertet werden, dass du diskriminiert wurdest, oder wie? Ja, also man könnte so eine, das hört sich jetzt sehr satirisch überspitzt an, aber es gibt ja etwas wohlhabendere Immobilieneigentümer, die ja Immobilienunternehmen quasi haben, um ihren Vermögen zu verwalten. Für die wird das zutreffen, ja. Ja, nur für eine Diskriminierung muss es eigentlich eine Abwertung oder eine richtige Schlechterstellung auch geben oder so. Und wenn ich in meine Wohnung, wovon ich dann nur eine habe, bei 20 Leuten aufteilen muss, natürlich fühlen die sich alle benachteiligt. Sind sie ja im Prinzip auch, aber einen muss man ja auch auswählen. Also das ist doch kokolores sowas. Ja, ich meine, die ganzen Vorgaben für diese ganzen Sachen sind mittlerweile so ein bürokratisches Monster, dass die wenigen rein privaten Vermieter, die es mittlerweile gibt, ja meistens halt, dass irgendwie über private Vermittlung auch ihre Wohnungen weitergehen. Das kennen wir ja alle aus unserem Freundes- und Bekanntenkreis, ist ja meistens so. Und das wird sich durch diese Gesetzgebung nicht verbessern. Das Einzige, was es machen wird, ist es halt, wenn die Leute diesen freihändigen Vermietungsprozess selber initiieren, dass sich dann Leute benachteiligt fühlen könnten und den Leuten dann Probleme machen könnten. Viel mehr Sinn sehe ich hinter dieser Sache nicht. Aber ja, jetzt bei den Mieten beispielsweise. Natürlich Entschädigungen wirksam und abschreckend gestalten. Ja. Ja, ihr wollt, dass es gar nicht mehr nachgewiesen werden muss, ob überhaupt eine Diskriminierung tatsächlich stattgefunden hat, aber es soll abschreckend sein, ja. Ja, also abschreckend und wirksam heißt für mich, dass es die Wirkung Abschreckung ist. Sonst ja. Nichts. Gut, hier. Ja, es ist ja so, die Strafen werden festgesetzt und es gibt halt gewisse Formulierungen und da soll die Formulierung halt verschärft werden, dass die Staatsanwälte mehr oder weniger gezwungen sind, höhere Strafen in diesen Fällen zu verhängen. So, ja, also das Strafmaß ist ja ausreichend, aber diesen Satz interpretiere ich halt so, dass in den wenigen Fällen, die es gibt, dass die Staatsanwälte sich dann eher an der unteren Skala orientiert haben und dass denen nicht ausreicht, dass es nicht genug Abschreckungscharakter hat. Warum sollte man das sonst so formulieren? Und deswegen Entschädigungen wirksam und abschreckend gestalten, also die Staatsanwälte dazu zwingen, höhere Strafen zu fordern. Ja, ja. Bin auch Hardliner überall, wa? Wunderbar. Betroffene entlasten. Verbandsklagerecht einführen. Ja, Betroffene von Diskriminierung schrecken oft vor der Geltendmachung ihrer Rechte zurück. Das haben wir ja jetzt beim Till Lindemann gesehen, beim Rammsteiner. Der alte Rammsteiner. Ne? Für den hat sich das Verbandsklagerecht wirklich gelohnt. Naja, hauptsächlich für die ganzen Anwälte, die daran beteiligt waren. Aber ja, ja, man sollte nicht mehr betroffen sein, sondern wir haben ja unsere guten Samariter, die mit ihren Fördergeldern finanziert für unsere Rechte streiten können hier. Sollte ein Verbandsklagerecht sowie die Möglichkeit der Prozessstandschaft für Antidiskriminierungsverbände geschaffen werden. Ja, weil ist halt so. Ne? Was soll das bedeuten, Prozessstandschaft? Ja, dass sie einfach Klagerecht haben für Dritte. Also es gibt ja dieses Verbandsklagerecht, da gibt es bestimmte Kriterien und das würde einfach nur die Kriterien weiter schon, absenken, dass das für nicht, die sind nicht dann, betroffene sind Klage dann, einreicht. Ich dachte schon, die sind Ankläger und Richter in einer Person oder so. Ja, also jetzt würde jetzt zu weit aber führen. Warum sind die eigentlich nicht Ankläger und Richter in einer Person? Ich habe eine Vermutung, warum das so da steht, aber das kann ich wirklich... Angesichts der Tatsache, dass die ja nichts falsch machen und ja immer genau wissen, wann Diskriminierung vorliegt, warum sind die eigentlich nicht Richter und Ankläger in einer Person? Also, das würde ja Sinn machen, nach dem, was sie hier meinen. Ja. Strukturelle Diskriminierung jetzt auch noch. Also hier, nochmal so. Meine Vermutung ist halt, es ist eine Diskriminierung aufgetreten. Und dann ist es nicht nur so, dass du für jemand anders, der nicht mal genannt werden muss, der potenziell diskriminiert wurde, klagst, sondern dass du als Antidiskriminierungsstelle sagst, hier, da hat Diskriminierung stattgefunden, dadurch bin ich persönlich betroffen, nicht nur irgendwelche Personen, die konkret oder unkonkret sein können, sind betroffen, sondern ich bin davon auch betroffen, weil ich Antidiskriminierungsstelle habe, ich habe auch Prozessstandschaft, deswegen kriege ich vielleicht auch Schadensersatz. Aber das ist nur meine Theorie. Nur meine Theorie. Ja. Natürlich schön, ne? Viel anderes erwarte ich ehrlich gesagt nicht, weil Fördergelder reichen ja nicht aus, oder? Rechtssicherheit schaffen, altruistisches Klagerecht einrichten, ja. Ach, diese schönen, schönen Begriffe. Altruistisches Klagerecht, da geht einem doch richtig das Herz auf. Ne? Altruismus, ne? Die unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung sollte ein altruistisches Klagerecht erhalten. Ist das verwandt mit der Altreit oder wie? Nee, altrussisch. Ein altrussisches Klagerecht. Nein. Ja. Das sind die alternativen Rechte, oder? Die Altreit. Ja, also wie gesagt, das hat auch wieder was damit zu tun, man klagt nicht für sich, sondern für andere. Da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Abstufungen. Im Endeffekt soll es einfach vereinfacht werden, dass, wenn irgendwo irgendwas passiert, sagen wir einfach mal ein Beispiel. Du hast Aktivist A, der möchte eine politische Botschaft rausschicken und dann sagt Poster B darunter, das stimmt aber gar nicht, die offiziellen Zahlen zeigen was ganz anderes. Und dann kann eine Antidiskriminierungsstelle kann gucken, okay, aufgrund von welchem Kriterium ist diese Person jetzt, hat irgendwen beleidigt und wir verklagen den jetzt. Und dann freut sich der Aktivist und das steht alles in keinem Zusammenhang. Und diese Konstellation, die soll immer vereinfachter werden. Und da gibt es natürlich rechtliche Hürden noch. Ja, da sind wir wieder bei dem furchtbaren Rechtsstaat. Ja, und das niemand... altruistisches Klagerecht einrichten, wie gesagt, das ist, hört sich gut an. Und es geht immer wieder um das Gleiche. Man klagt nicht, weil man selber betroffen ist, sondern man klagt für andere Leute. Ja, Münchhausen bei Proxy. Und niemand erwartet die altruistische Inquisition. Doch, dann kam sie um die Ecke. Die altruistische Inquisition ist ein guter Titel. Mhm. Mhm. Ja, Rechtssicherheit schaffen, ja, ja, gut. Und Gerichte entlassen, Schlichtungsverfahren einführen, ist der letzte Punkt. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes sollte die Möglichkeit zu einer verpflichtenden Schlichtung erhalten, sofern die betroffene Person dies wünscht. Ja. Also, naja, einfach nur mehr Befugnisse, mehr Macht, mehr Pöstchen. Ja, wir müssen ja die neue Person. Generation auch... Die betroffene Person, also mit anderen Worten, derjenige, der behauptet hat, er wird diskriminiert werden, der sagt, nee, das geht aber jetzt nicht vor Gericht, das wird jetzt im Schlichtungsverfahren entschieden, oder wie? Ja, kann er, kann die Person sagen. Und die, Ja, es gibt ja in diesen, es gibt ja, bevor es zu einem Gerichtsprozess kommt, gibt es ja verschiedene Stagen, unter anderem auch die Schlichtungen, verschiedene Wege gibt es, Mediation, je nachdem, welche Rechtsgüter halt auch berührt sind. Ne? Und ja, der Punkt ist der, es geht ja hier um ganz viel, um zivilrechtliche Sachen. Ja, deswegen eine weitere Schlichtungsstelle. Da geht es halt auch nur die Antidiskriminierungsstelle, dass die halt bei mehr von diesen Schlichtungsverfahren beteiligt wird, ihre Kompetenz zur Verfügung stellt, damit das natürlich da auch alles richtig abläuft und es geht natürlich nicht darum, dass sie mehr Geld und mehr Pöstchen wollen. Nein, nein. Was ich mir jetzt frage, ist, hat die Antidiskriminierungsstelle eigentlich eine Antidiskriminierungsstelle? Was ist denn jetzt, wenn ich mich von der Antidiskriminierungsstelle diskriminiert fühle? Wer klagt denn dann für mich? Ja, und hat die Antidiskriminierungsstelle der Antidiskriminierungsstelle eigentlich eine Antidiskriminierungsstelle? Genau, haben die eine, die werden eine Antidiskriminierungsstelle haben, weil der Bund hat ja verschiedene, dass es noch kein Bundesamt für Antidiskriminierung gibt. Hör bloß auf, wir haben genug beauftragt. Also die Gefährder machen mir Angst. An wen kann ich mich wenden? Ja, ja, also die Aufregung darüber ist durchaus gerechtfertigt, meiner Meinung nach. Ich hoffe, ich habe noch ein paar Punkte aufzeigen können, über die sich nicht so viele Leute aufgeregt haben, die meiner Meinung nach noch wichtiger sind als dieses so, ja, Glaubhaftmachung, wie ist das mit der Wahrscheinlichkeit? Und es geht um Zivilrecht, nicht Strafprozess. Ne, das mit der Glaubhaftmachung und sowas bei Strafprozesssachen. Ja, da sind wir ganz schnell in einer sehr seltsamen Staatsform dann. Ja. Queerfeindlicher Angriff am Steintor. Genau. Männer verprügeln Transfrau. Das ist Männer? Aus Hannover. Das ist schon wieder geschehen. Waren das wieder 1,90 Meter große Frauen oder Männer? Nee, oder was? Wahrscheinlich ist der von Haien angegriffen worden, die aus dem Hai-Eros kamen. fehlt noch ein Tee oben drüber. Ja, beim letzten Mal war es ja am Hauptbahnhof und dieses Mal ist es hier eigentlich der noch gefährlichere Ort in Hannover geworden, nämlich das Steintor, bekannt für seinen organisiertes Verbrechen. Also auch da wieder ein Ort, wo sowieso Messerstechereien, alle möglichen Geschichten eine Nase lang passieren. Und da hat es jetzt wieder eine Transfrau erwischt. Wieder ist die Beschreibung der Täter etwas dürftig. Aber sie sagen auch, dass wieder der Staatsschutz ermittelt und dass es wohl jede Menge Zeugen gegeben haben soll, die sich da auch schon jetzt dazu gemeldet haben. Aber ich habe Der noch nicht. Staatsschutz ermittelt. Haben die schon wieder eine Flagge zerrissen oder warum? Naja, das ist ja generell queerfeindliche Angriffe, ne? Das ist ja ein Fall für den Staatsschutz. Ach so, das ist immer staatsschutzrelevant Ja, mittlerweile. Okay. Deutschland wird im Queer verteidigt. Ist doch klar. Das Angriff ist die auf unsere Genderstaatspolizei. Huch. Fahne und alles. Also, ja, und außerdem habe ich noch eine Theorie, steht ja auch in keinster Weise in einem Artikel drin, aber ich halte es für durchaus wahrscheinlich, dass diese Person eventuell da auch einer gewissen Arbeit nachgeht im Steintor. Weil, wie wir hier auf dem Bild schon sehen, gibt es also einige einschlägige, rotlichtige Veranstaltungen und das halte ich für durchaus möglich, dass sich eventuell diese Person auch deswegen da aufgehalten hat, weil die da irgendwo arbeitet. Aber das ist jetzt nur eine Vermutung von mir. Ja, aber natürlich hat das wieder alle möglichen, also ist natürlich aufgefallen im politischen Hannover und dann gab es eine so Äußerung wie von den Julis Hannover, die hier geschrieben haben, ein erneuter Angriff in Hannover unterstreicht die gefährlichen Ausmaße. Die LGBTQ-Feindlichkeit, angefeuert von Stolzmonat und Co., in unserer Gesellschaft zum Teil schon heute angenommen hat. Stolzmonat. Ja, Stolzmonat, wo die Leute. Der wird am Steintor gefeiert, der Man muss die Stolzmonat, ja. Probleme auch benennen. Es ist wirklich unsagbar. Wie heißt die Partei FDP? Ja, so heißt die Partei. Aber das sind ja nur Wenn die du das so Julis sagst, dann dann musst du heftig. sagen, wer feiert denn sonst am Steintor immer? Aber die Löwen, Geparden, Bären, Tiger und Quokkas, die sind halt gefährdet. In einem Lebensraum, wo man ihre natürlichen Feinde ansiedelt. Ja. LGBTQ-feindliche Gewalt und Hasskriminalität müssen deshalb kriminalistisch klar erfasst und strafrechtlich exakt so behandelt werden, wie zum Beispiel rassistische Gewalt heute schon. Sehe ich auch nichts von. Außerdem der Staatsschutz ermittelt doch schon, was wollt ihr noch mehr? Daneben ist für uns klar, dass Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz um den Schutz der sexuellen Identität erweitert werden muss. Das Dann interessiert brauchen der wir eine Steintor auch. Staatsschutzstaffel, die sich Das darum kümmert. verändert alles am Steintor, das sage ich euch. Wir fordern den Stadtrat der Landeshauptstadt Hannover auf, sich mit der steigenden Anzahl queerfeindlicher Angriffe in Hannover auseinanderzusetzen und darzustellen, wie die Freiheit und Sicherheit queerer Menschen in Hannover besser gewährleistet werden kann. Aber kam euer Bürgermeister nicht auch aus so einer Gegend, Weltgegend, die da vielleicht, dass er eine Sprache spricht mit den jungen Leuten gemeinsam oder so? Ja, keine Ahnung. Der ist, glaube ich, nicht in dieser Community. Ist ein studierter Mann von den Grünen. Herr Hekaron meint noch, das Gesetz macht einen klaren Unterschied zwischen Frauen und Transfrauen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was er meint, aber Weiß geht ich auch nicht. vielleicht im Satz Ja, und darum. dann gibt es ja noch einen Kommentar, den ich leider jetzt hier nicht öffnen kann, weil dafür muss man eingeloggt sein. Und da fragt jemand, was denn mit sexueller Identität gemeint wäre. Und die Erklärung, die dann von Julis Hannover kommt, ergibt auch vorne und hinten keinen Sinn. Also es Das ist ist quasi auch geil, so, immer. die Leute Schwurbelt man sich so, ne? immer, ja, man Aber. zitiert da irgendwas und da wird irgendwie gesagt, ja, die Leute haben sexuelle Orientierung, aber das ist das nicht, sondern das ist die Identität von denen. Also quasi Also ist nicht es nur, selbst gewählt. ja, vor allen Dingen quasi nicht nur, dass wir irgendwie in Popo machen oder nicht in Popo oder so, sondern quasi, das macht uns Ganz aus, ne? Und die Person, die wir sind, die definiert sich darüber, ob in Popo oder nicht in Popo. Und das, sie als Frau und das zum sollen wir machen oder so. Und das sollen wir ins Grundgesetz reinschreiben. Yes. Dass die Leute, die das zu ihrer Identität erheben, was sie irgendwie für Vorlieben haben, dass da nichts gegen gesagt werden darf, oder wie? Und dass man stolz und drauf dass man das in der Öffentlichkeit alles ja, zum Thema der von allen machen muss. Nicht von den Leuten selber, die das betrifft, dass sie da in ihrem Leben, dann in ihrer Privatheit ihres Zuhauses mitmachen, was sie möchten, sondern das hat allen zu gefallen und das muss überall so sein und das ist alles prima und so. Ansonsten Diskriminierung. Also. Die Freiheit wird am Schließmuskel verteidigt, sagt der Feinstaunter. Ja. Und hier. Vor ein paar Wochen hatten wir den Real Dyke March, da wo die Judith Bassert dabei war. Und gestern war ja hier der Christopher Straßentag in Berlin. Ich weiß nicht, ich glaube irgendwie, also in Hannover fängt das ja irgendwie mal an, das Jahr. Und in Berlin hört es dann auf. Mit der Pride. Ich meine, die haben schon den ganzen fucking Juni. Und dann schaffen sie es nicht, ihren CSD irgendwie an einem Tag zu machen, sondern dann muss ich auch jede Woche wieder CSD in da, CSD in Sonneberg, ja. CSD in Frankfurt, CSD in Berlin. Und die verstehen einfach nicht, dass es den Leuten einfach hochkommt langsam. Weil sonst kriegst du doch die Leute gar nicht verteilt. Die müssen doch bei mehreren teilnehmen. Insgesamt haben die auch ganz schön viele Tage. Wenn du jetzt einen Schwulentag einrichten ist und einen, keine Ahnung, Transfrauentag, Transmännertag oder so. Und es geht ja darum, dass es sind ja nicht die einzigen Veranstaltungen, die stattfinden, aber die haben überproportional mediale Aufmerksamkeit, deswegen kommt es einem so vor. Und alle anderen großen Veranstaltungen haben ja quasi einen kleinen Christopher Street Day Paradenteil in ihren Eventprogramm implementiert mittlerweile. Aber ich war zum Beispiel früher, habe ich ja im Spieleladen gearbeitet und war viel in der Tabletop-Brettspiel und so Szene unterwegs und da haben wir einmal im Jahr in Essen die Messe gehabt. Da wurden irgendwie 30 Sekunden, wenn du Glück hast, in Regionalnachrichten was drüber gesendet. Aber wäre das nicht auch wichtig, da diese Zusammenkunft medial so zu begleiten, weil es spielen voll viele Leute Brettspiele und so. Ja, das sind aber schon überwiegend also Männer. Also müsste man nicht so eigentlich jeden so. Privatscheiß medial mit Tamtam begleiten, wenn wir gerecht sein wollen. Aber oder, seid oder ihr denn stolz und seid ihr eine unterdrückte Gruppe? Ihr seid doch die Mehrheitsgesellschaft, aber Basement-Dweller, die bei ihrer Mutter wohnen, oder nicht? Ja, aber es macht doch keinen Sinn, gleichzeitig marginalisiert zu haben, zu sein, aber la, gleichzeitig la, la, la, la. Auch irgendwie einen Monat und 18 Tage und 12 Nächte und ich verstehe es nicht. Es will nicht in meinen Kopf, aber der ist halt auch alt und weiß und männlich. Daran wird es genauso liegen. Wie dieser eine Kopf hier. Auf jeden Fall ist die Dyke March ja normalerweise dieses Ding von den Lesben und da hast du hier den Ansprechpartner für queere Themen oder so, wie sein offizieller Titel lautet, in Umgangssprache auch Queerbeauftragter genannt von Berlin, der, wie wir am Ende von der letzten Folge schon gesagt haben, da war es Breaking News, dass er hier den Julian Reichelt und die Judith Bassert und die Geschäftsleitung von deren Webseite da mit Klagen als wegen Volksverhetzung angezeigt hat. Und ja, die stehen da also rum beim Dyke March. Ja, ist ja gut, sollen sie das mal vor Gericht ausfechten, ne? Da gibt es einen Präzedenzfall und dann können sie ihre Kacke da einpacken. Und ich glaube nicht, dass das viele Gerichte durchziehen würden, die Judith dafür 5 Jahre in den Knast zu stecken für so ein blödes Filmchen. Ist doch lächerlich. Ja, sollte man meinen. Aber allein dieser ganze Vorgang schon alleine ist halt ätzend. Ja, aber auch der Umstand, dass er ja behauptet, er sei da, also er hätte praktisch im Namen der Stadtregierung Anzeige erstattet. Also, ja, das ist ja auch so ein bisschen komisch, weil irgendwie. Wie weit sind wir hier inzwischen? Ja, kaum hast du so Beauftragte für so einen Quatsch, dann machen die auch schon irgendeinen Quatsch. Ja, zeigen wir uns das. Dieses Familiendezernat oder wem er da angegliedert ist, die sollen das angeblich gesagt haben, bestätigt haben, dass er dann im Auftrag gehandelt hat, aber die CDU distanziert sich auf jeden Fall davon. Also. Ja, aber das ist ja das, was die CDU oder die FDP oder irgendwer immer macht. man arbeitet, man kungelt, man macht all diese Sachen mit, man installiert diesen Partisano und am Ende sagt man dann, oh, das haben wir nicht gewollt, oh, das ist die Ferne, da man die Umwelt, die Unschuldsvermutung abschaffen will. Das ist uns jetzt echt peinlich, aber wir haben das nicht gewusst. Ja, es ist schon krass, wie blauäugig man da teilweise ist, aber du merkst halt auch bei den Leuten, dass natürlich dieses ganze Diskriminierungsgerede, die sind halt nicht so abgeklärt wie wir, die das schon seit ein paar Jahren machen. Die, wenn die von Leuten hören, wenn Leute ungerecht behandelt, dann glaubst du es halt ja normalerweise. Glaubst du nicht daran, dass es irgendwelche Narzissten sind, die diese Scheiße erzählen, irgendwelche Selbstdarsteller, die sich da irgendwie wichtig machen und so. So. Und unsere Kinder erziehen wir zu pavlovschen Hunden, die genau da anfangen zu sabbern, wenn jemand sagt, ich bin aber ein Opfer. Ich bin aber ein Opfer. Ich bin ein Opfer. Und dann hat man den Kindern schon abgewöhnt, dann noch zu argumentieren oder irgendwas, Widerworte zu geben, weil das wäre ja privilegiert. Ja, der Herr Pantisano hat nicht nur Unsinn gemacht, sondern auch ein Interview gegeben. Da befragt man ihn so ein bisschen über seine SPD-Identität und er fängt dann gleich an zu jammern. Als es um Wolfgang Thierse geht, sagt er zum Beispiel, das ist voll gemein. Der Thierse hat sich immer für die Ostdeutschen stark gemacht und für die ostdeutsche Identität. Und jetzt sagt er halt über die Identität der anderen Leute, das sei falsche Identitätspolitik. Da hätte ich mir eher vom ehemaligen Bundestagspräsidenten gewünscht, dass er seine Expertise, seine Kraft, seine Stimme und sein Gewicht dazu nutzt, zu sagen, lasst queere Menschen gleichberechtigt am Tisch der Inklusion teilhaben. Das hat er aber nicht gemacht. Dafür habe ich mich gerne mit ihm gestritten und würde es jederzeit wieder tun, weil ich glaube, dass es notwendig ist. Nun ja. Dann fragen sie ihn, ob er hat sich unter anderem mit Alice Schwarzer angelegt. Ich finde, dass die feministische Arbeit auch von Alice Schwarzer ein großartiges Gut ist, damit wir Männer vor allen Dingen verstehen, welchen Stellenwert Frauen haben. Sowas kann, glaube ich, auch nur ein schwuler Mann sagen, oder? Ich kann mir nicht helfen. Ich weiß nicht, als Heterosexueller ist irgendwie... Ich ganz ernst meint oder so. Wir nehmen uns als Männer viel zu wichtig und vergessen dabei, dass wir eigentlich in der Minderheit sind. Was? Trotzdem verdienen wir zum Beispiel beim gleichen Job mehr Geld als Frauen und haben unterm Strich eigentlich auch mehr Rechte, auch wenn das vielleicht auf dem Papier nicht so ist. Das ist auch keine Mental Gymnastics. Super Spruch. Im Gesetz steht, dass alle gleich sind, aber irgendwie also habe ich das Gefühl, ich ahne empirisch. Ja. Alle meine Freunde von der SPD erzählen mir, das wäre gar nicht so. Ja. Ich sehe gerade in 5 Jahren so einen Artikel, wo er dann sagt, es war falsch, Judith Blossert anzuklagen oder so, zu verklagen. Oh Mann. Was hat man dann davon hinterher? Ne? Ich bin aber der Meinung, dass Feminismus inklusiv sein muss und nicht ausschließen darf. Pantisano, wie sollen das? Es heißt Feminismus. Das schließt schon mal die Hälfte, also die Minderheit, die du eben genannt hast, aus. Nein, ist für alle da. Ja, aber nee. Steht so im Dingsbums, im Lexikon. Du meinst Scheune. An der Scheune auch, ja. Und im Lügen. Es darf nicht die einen Frauen geben, die anderen Frauen nicht als Frauen respektieren und akzeptieren. Ja, die darf es einfach nicht geben. Ne? Es gibt aktuell eine weltweite Bewegung, die sagt, Transfrauen... Es darf die Frauen nicht geben, die Männer nicht akzeptieren als Frauen. Es gibt aktuell eine weltweite Bewegung, die sagt, Transfrauen seien keine Frauen. Als schwuler Aktivist weiß ich aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, die eigene Identität zu definieren und auch vor allen anderen zu verteidigen. Das brauchst du gar nicht machen, Junge. Weil, rate mal was... Es ist den anderen Leuten scheißegal, dass du in Popo magst oder nicht in Popo magst oder so. Das interessiert nur dich und die Leute, mit denen du das irgendwie machst. Andere Leute ist das vollkommen Wumpe. Identität. Es gibt aktuell eine weltweite Bewegung, die sagt, Transfrauen seien keine Frauen, als schwuler Aktivist, bla bla, das hatten wir schon. Wenn jetzt also Transfrauen ausgeschlossen und angegriffen werden, weil andere wie Alice Schwarzer ihnen ihr Frausein absprechen, dann werde ich mich immer schützend dazwischen stellen. Das ist meine Pflicht als Demokrat. Sprechen die nicht sogar die Existenz ab oder so? Demokrat. Ja. Nochmal für die Nachfragen im Chat, der Herr Pantisano ist... SPD. Moment, irgendwo steht's hier. Steht's doch hier irgendwo, oder? Schwul? Nee. Sein Alter? Der war persönlicher Referent für Saskia Esken. Bla bla bla, wo steht das Moderator, denn, was er da geworden ist? Queerbeauftragter steht hier wieder. Also hier steht auch nicht der offizielle Titel. Ja, der offizielle Titel ist, soweit ich weiß, Ansprechpartner für queere Themen der Landes... Sie haben auch mal die auf Twitter Mitarbeiterin der Emma als Hündinnen bezeichnet. Was soll das? Wissen Sie, wenn man streitet, sagt man manchmal Dinge, die man nie gemeint hat. Finde ich schon mal eine geile Aussage. Super, ja. Diese Erfahrung kennen wir alle. Und die habe sogar ich auf Twitter einmal gemacht. Nach der Code-Analyse war es doch ein Schwein, oder wie? Nicht nur ein... Ich bin jemand anderes, ich bin jemand, der gerne beim Sprechen Bilder malt. In diesem Tweet habe ich bedauerlicherweise die Leinwand mausgerutscht, sagt die Frau. Ich bin jemand, der gerne Bilder malt. Sagen wollte ich etwas ganz anderes. Und die Schwarze ist jemand, der gerne Bilder von Frauen malt, die nicht wie Männer, die keine Männer sind. So. Ich hatte das schreckliche Bild der sogenannten Kettenhunde im Kopf, die einfach sich so um sich beißen, ohne Rücksicht auf Verluste. Der Tweet war zu lang, ich musste kürzen und dabei nahm ich Ketten weg und so blieben Hündinnen übrig. Oh mein Gott. Gluck, gluck. Glück, also das wird schon so passiert sein, Brudi. So auch aggressive Hunde brauchen einen Grund für ihre Gewalt. Also die werden ja auch scharf gemacht. Es ist nicht so, dass das einfach aus sich selber rauskommt. Nicht so böse wie ein Löwe. Den Tweet löschte ich kurz nach dem Posten sofort wieder und bat auch um Entschuldigung. Bei wem denn eigentlich? Als Queer-Beauftragter ist es mein Ziel, durch meine Arbeit abzuschaffen. Ganz bestimmt. Ja, so das mit dem Anecken, so, das ist doch Masche oder so, nehme ich an, oder? Das hatte ich mir in der Vergangenheit wahrscheinlich ein paar Erfolge gebracht. Ich glaube, das ist schon das, was er jetzt gebracht hat, das ist schon wieder diese neue Taktik, die die jetzt haben. Meint es auch das Göring-Eckharten? Das ist dieses Ding, dass du da diese ganzen Sachen sagst, die eigentlich richtig sind. Ach so. So Dinge wie, ja, wir müssen Leute, wir müssen Rücksicht nehmen und wir müssen andere Meinungen zu tolerieren und so weiter und so fort. Diese ganzen Sachen, die du alle die ganze Zeit nur sagst, aber nicht machst. Und auch nicht von irgendjemandem einforderst aus deiner eigenen Blase, aus deiner eigenen In-Group. Also dieses ganze theoretische Gedöns. Aber dann kannst du dich ja hinstellen und sagen, ich habe die ganze Rhetorik verwendet, die ein normaler, vernünftiger Mensch verwenden sollte. Klar, ich habe überhaupt nicht vor, irgendwas dagegen zu irgendwas zu tun in dieser Art und Weise. Aber jetzt bitte hier beurteilt mich mal bitte nach dem, was ich gesagt habe, ne? Und nicht nach dem, was ich tue, weil das wäre schon gut. Aber Berlin ist doch eine diverse, bunte Stadt, in der das zusammen öffentlich auftreten nicht nur möglich, sondern an vielen Orten ganz normal ist. Herr Schütze, machen Sie doch mal den Selbstversuch. Ich stelle mich gern zur Verfügung und wir laufen mal eine Stunde lang Hand in Hand durch die Stadt. Und dann schauen Sie mal, wie Sie sich danach fühlen. Bei gleichgeschlechtlichen Paaren ist da immer diese verdammte Angst, dass da einer kommt, der einem gleich ins Gesicht spucken oder sogar dir nichts zuschlagen könnte. Einer modernen Demokratie dürfen wir nicht vorenthalten, dass alle ihr Leben selbstbestimmt und sicher leben dürfen. Ja, es ist so ein bisschen wie mit dem Vergewaltiger, von dem man ja nicht weiß, ob er vielleicht im Kunden nebenan im Rewe steckt oder so. Nee, es ist noch viel perfider, weil er sagt nämlich in keinem Ton, von wem er sich da bedroht fühlt. Ja, das auch. Weil wer ist denn derjenige, der in Neukölln oder Kreuzberg, warum hat denn der Herr Kerkeling gesagt, der ist irgendwie aus Berlin weggezogen in dem Interview, wenn ich das richtig kolportiert bekommen habe? Ja? Also passieren kann einem sicher sowas, das kann ich mir schon vorstellen. Aber ja, aber dann sag doch auch Pantisano, sei doch nicht so ein feiger Sack, sondern sag halt, wer dich bedroht. Er fühlt sich sicher ein bisschen verbunden. Sprich's doch aus, aber dann hast du Angst, dass deine Woke Mischpoke dir von hinten den Dolch in den Rücken schiebt und dann war es das mit dem schönen Posten. Ah, apropos schöner Posten, es gibt auch Kritik daran, dass die Stelle nicht ausgeschrieben war, sondern freihändig vergeben wurde. Warum ist das eigentlich so gemacht worden? Dieser Senat hat sich vorgenommen, in den 3,5 Jahren, die er zur Verfügung hat, so schnell wie möglich zu handeln. Eine Ausschreibung in einer vielfältigen Community würde sehr lange dauern. Die Verwaltung hat jetzt so entschieden. Ich habe die Rolle mit viel Ehrfurcht angenommen. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein lauter Aktivist, der die Politik vor sich hergetrieben hat, jetzt in so eine Position eingebunden wird. Doch, aktuell ist das voll im Trend. Ich freue mich auf die Aufgaben, die vor mir liegen, weil auch ich will, dass wir irgendwann wirklich gleichberechtigt und sicher und in Würde hier leben können. Dass wir die ungewaschenen Massen da draußen vor uns hertreiben, ja. Aktivist. Ja, den Schmuh, ne? Nicht ausgeschriebene Stelle schon wieder und so. Überall Schmuh. Dann wird alles mit Druck auf die Bevölkerung losgelassen. Erfüllungsdruck. Ja, und der Ben Krischke hat sich ja auch mit dieser ganzen Causa beschäftigt. Unter der schönen Überschrift Queermanns Heil ist ja der Untertitel der Queerbeauftragte Berlins Alfonso Pantisano macht mit hanebüchenden Strafanzeigen Jagd auf zeitgeistkritische Journalisten. Damit will er zweifellos ein Exempel statuieren. Das ist schon ziemlich irre. Ja. So sieht das wohl aus. Ja, wäre aber nicht das erste Mal, dass er auch andersrum dann plötzlich Exempel statuiert. Und dann geht es ja direkt um diese Geschichte. Das ist ja der ehemalige Chef des Ethikrates, der sich hier drüber auslässt über so ein Video von der Redaktionssitzung wahrscheinlich von Reichelt und schreibt dann hier, ehrliche Frage, deuten die Zuckungen dieses Menschen, das tickartige Salutieren, das Sinnbefreite nach links und rechts schauen, Klammern, da sitzt doch erkennbar niemand, und hier so ein lachendes Smiley-Gesicht, sowie das hysterische Lachen darauf hin, dass er ein psychotisches oder ein Drogenproblem oder beides hat? Na, wie war das mit Persönlichkeitsrecht und irgendwie Leuten unterstellen, sie wären krank? Wer ist denn Peter der Brock? Der ehemalige Chef vom Ethikrat. Achso, ja, sorry. Das ist okay, wenn wir das tun, Chris. Das steht in der Scheune. Ein aufrechter Theologe und guter Mensch ist das. Ja, kann er ja machen, er ist ja nur ehemaliger Chef. Ja, genau. Ehemaliger Chef des Ethikunrats. Ehemaliger aktuell lassen sich sowas aber auch. Amtierender Nicht-Ethik. Das ist die Altersweisheit. Ja, und gestern fand dann auch wieder die jährliche internationalistische Queer Pride statt. Und da hat hier die Judith Bassert wieder ein Video gepostet. So wie letztes Jahr ja auch. Da hat sie ja so mehrere Interviews geführt gehabt und so letztes Jahr. Und ja, das ist ja das übliche Ding mit hier From the River to the Sea und so. Das hat hier auch der Aras Nathan verteilt. Und darunter haben wir den, ich glaube, der arbeitet für irgendeinen Europaabgeordneten von den Grünen oder so, dieser Christo. Und der schreibt hier mal ganz unabhängig vom Inhalt: Findest du es echt in Ordnung, Inhalte eines rechten Fake News Medium zu teilen? Und in dem konkreten Fall eine Person, die bei Bild rausgeflogen ist, weil sie gekündigt hat? Nee, weil sie selbst denen zu rechts und so transfeindlich war. Ja, Christo, du bist ein ganz guter. Und das ist auch die richtige Antwort auf dieses Video hier, ne? Da hast du die einzige Person, die sich da reintraut in diesen ganzen Quatsch und das mal ein bisschen aufzeigt, was da so passiert. Und deine Antwort ist: Ich würde ihn jetzt gern fragen, ob das völlig in Ordnung wäre, wenn jetzt, sagen wir, daneben jemand von der Taz steht, die hier die, wie hieß es, Saskia Hödel und filmt das. Also die exakt gleiche Szene und dann zeigt man ihm die beiden Videos, ob er herausfinden kann, welches von den Videos von der rechten Bild-Influencerin gemacht wurde. Ja, auf dem einen Ex-Bild-Influencerin gemacht wurde. Und welche drauf. Von der tugendhaften POV-Mutter. Da ist der nächste Autor, der sich die Klage einfängt von Pantisani, oder wie heißt. Er hat die Wahrheit gesagt. Hängt den auf. Verstärkte Mobilisierung gegen queere Menschen, sagen uns hier die Faktenerfinder von der Tagesschau. Du hast so runtergescrollt, wolltest du das lustige Bild nicht zeigen? Nee, ich fand das. Ja, meinetwegen. Ja, ne? Tja, ich meine, wer solche Wahlplakate aufhängt, braucht, glaube ich, keine Feinde mehr. Aber ja, dafür gibt es ja genug. Ist das der junge Bruce Wayne? Ist das irgendwie so ein Elseworlds, wo der Joker den jungen Bruce Wayne... Ja, der Joker-mäßige Vibe. Ist das Robin? Oder? Ist das der K. Ray oder wie heißt der? Stimmt, der sieht das wie K. Ray. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall, ja. Gut, ne. Geschmacklos, ja. Ist dann, aber von der, ist dann aber von der AfG oder wie, der Alternative für Gotham, oder... Genau. Ja. Mit Max Schreck als Hauptkandidat. Ja, Batman. Ja, die Faktenerfinder, die geben hier mal einen Artikel, wo die schlimmsten Beispiele, wie dieses Poster oder sowas, also sagen wir mal so, das Poster ist an sich das schlimmste Beispiel, was in dem ganzen Artikel irgendwie vorkommt. Bingo sagt, aber schlimmer wird es nicht. K-Ray, okay. Es geht im Endeffekt nur darum, die Faktenerfinder sagen uns auch mal so, ja, ja, also alles, was mit Trans ist, ist ja nur total übertrieben. Ne? Die fangen erstmal an, irrer Streit in England, Vagina soll jetzt Bonusloch heißen. Ja, und bla bla bla. Ja, gut, das kommt immer mal wieder auf, ist ja ein paar Jahre alt. Das ist die übliche, ne? Scheiße. Wie kann die Bild bloß mit so einem Titel Fakten, ist ja nicht Faktenerfinder, sondern es ist ja das übliche Narrativretter-Ding, was sie betreiben. Ne? Sie picken sich die Sachen raus, wo sie sich so... Und was ist die Widerlegung hier von dem Bonusloch? Die Widerlegung von dem Bonusloch ist ja nicht... Das Wort Vagina soll nicht ersetzt werden. Die Wörter Bonushole und Fronthole werden lediglich als alternative Wörter vorgeschlagen. Ja, eben. Ja, das ist die Widerlegung, als ob das jetzt irgendeinen Unterschied machen würde. Na, das ist ja wieder die übliche Scheiße. Es geht halt darum, du ziehst dir die Sachen raus und da hast du diese kleine Kleinigkeit, an der du dich dann irgendwie hochziehen kannst, um zu sagen, das stimmt ja also gar nicht. Ha, ha, ha. Ja. Und das ist ja wohl nicht das große Aufregerthema. Es wird immer am Thema vorbeigeredet hier. Na, darum geht es auch, dass es halt nicht neu ist, dass sie das ja schon vor einer Weile vorgeschlagen haben. Ja, super Widerlegung, Leute. Ihr seid ganz toll. Rechte und Turfs machen Stimmung. Schön, dass hier Tagesschau... Der Begriff Turf macht Turfs überhaupt nicht Stimmung. Übernimmt. Ja. Macht auch gar nicht Stimmung, dieser Begriff. Ja, Turfs ist gar keine Beleidigung. Doch in rechten Kreisen, sowie von sogenannten trans-exkludierenden radikalen Feministinnen und Feministinnen, in Klammern Turf, ich meine, hä? Okay. Ist die Empörung groß. Britische und deutsche Turf-Aktivistinnen und Aktivistinnen halten den Vorschlag für widerwärtig und frauenfeindlich, schreiben etwa von der Auslöschung der Frau. Im Zusammenhang mit sehr vielen anderen Sachen. Dieses Bonus-Hole ist ja nur eine reine Überspitzung der ganzen Sache. Es sei verstärkt eine Mobilisierung von Hass, Hetze und Dämonisierung gegen LSBTIQ-Sternchen zu beobachten, sagt der Pressesprecher des Lesben- und Schwulverbandes in Deutschland, LSVD. Dann wird behauptet, es gäbe eine Lobby für solche, hier, ein in Deutschland benutzter Kampfbegriff diesbezüglich sei Homo- und Translobby, sagt der Toast vom LSVD, von der Translobby. Ja. Die Verwendung des Begriffs Lobby manipuliert hierbei durch Assoziationen mit Machteinfluss, fehlender Transparenz und Verschwörung. Ansprüche auf Gleichbehandlung und Anerkennung sollen damit abgewehrt werden. Also Homo- und Translobby. Ja. Aber das ist auch alles schon so alt, ne? Also das war schon damals, als ich, das war wann war das? 2015, glaube ich, als ich im Bundestag war bei dieser Veranstaltung von den Grünen. Da haben die sich schon drüber aufgeregt, über diesen Begriff mit der Lobby. Na, also, das ist immer wieder dieselbe Scheiße, was sie darunter radeln. Und das Witzige ist, ich glaube, wir hören jetzt ja auch mal auf damit, weil da steckt aber echt nichts drin in diesem Artikel. Aber es geht total am Thema vorbei. Ja, es wird unterstellt, ja, es Sachen wie Schule oder solche Worte fallen hier überhaupt gar nicht drin. Ne? Die eigentlichen Themen, um die es geht. Ja, aber hier mangelnde Transparenz und so, ne? Carla Reveland. Carla Reveland. Genau. Carla Reveland. Ja, und Carla Reveland. Und wir kennen die Sachen ja aus dem Alltag. Allein der Anblick einer Drag Queen, einer Transperson oder eines lesbischen oder schwulen Paares kann Gewalttäter motivieren, brutal zuzuschlagen. Hier am Thema vorbeigeredet wird, könnt ihr euch jetzt einfach mal selber denken. Ihr seid ja alle medienkritisch geschult, nicht wahr? Ja, mein Don Alfonso von der ganzen Weile noch bei der FAZ. Und hier geht's um Carla Riebeland. Eine Dame, die für die Amadeo-Antonio-Stiftung hier toxische Narrative, Monitoring, rechtsalternative Medien mitgearbeitet hat. Ist ja wie, als würde die wie so eine Spinne in der Mitte von einem Netz sitzen. Und, Gesicht vom inneren Auge. Ne? Und dann für Taz, das Medien, für Zapp, das Medienmagazin, auch alte Bekannte von uns, haben sie sich mit der Amadeo-Antonio-Studie beschäftigt, die ein gewisser Miro Dittrich, mittlerweile vom CEMAS-Institut, da organisiert haben, mit dem sie selber zusammengearbeitet hat. Also sie hatten Kollegen, sie hatten einen Beitrag gemacht über den Typen, mit dem sie bei Amadeo da irgendwie zu tun hatte und hat überhaupt nichts davon offengelegt. Und das wirkt dann so wie eine objektive Journalistin, die da irgendwie sowas macht und hier diesen Beisatz auf Wikipedia und setzt sich ehrenamtlich bei der Amadeo und Hund Stiftung gegen Hate Speech im Netz ein, der ist dann verschwunden, als sich Leute darüber aufgeregt haben. Ja, wie war das mit der mangelnden Transparenz und so? Naja, es ist eine reine Verschwörungstheorie. Ne? Das gibt es ja gar nicht, mangelnde Transparenz oder so von irgendwelchen Leuten, die da ihre Lobby-Scheiße verbreiten. Ja, und das sind die üblichen Verdächtigen hier, also die AAs, Zapp, das Medienmagazin und so, und das ist schon Jahre her hier. Und die einzigen, die sich darüber aufgeregt hat, waren irgendwelche Leute von der AfD und wie der Don Alfonso jetzt schreibt, wie der NDR die Medienkritik der AfD bestätigt. Und so ist das dann halt, ne? Also, wenn du sagst, dass die da Kacke machen, dann stimmt das leider und da muss man das mal anerkennen und ja. Das ist alles nicht mehr glaubwürdig. Diese ganzen Faktenfinder interessieren nur Leute, die ja, den Kram dann mit großen Löffeln auflöffeln. Das hat überhaupt nichts mit Wahrheit ans Licht bringen oder irgendwie positiven Beitrag irgendwie zur Wahrheitsfindung zu tun oder so. Das ist reines unsere Scheiße und unsere Freunde decken, unsere Kacke weiter stärken, auch wenn sie irgendwie angegriffen wird. Zuschieben, ne? Ja, und dieses neueste Ding hier ist auch wieder von der Dame hier, von Carla. Gibt es mehr Straftaten in Schwimmbädern? Was haben sie da gemacht? Umfrage. Und die Umfrage hat ergeben, die Leute haben früher das nicht mitbekommen und kriegen es immer noch nicht mit und sind deswegen der Meinung, dass es gar nicht schlimmer geworden ist. Super Sache. Und die Pommes sind zu teuer. Habt ihr gut gemacht. Ja, 7 Euro. Gibt es dann so tolle Dinge wie hier Quelle Bundesländer, wo hier irgendwelche Gesamtzahlen stehen und dann irgendwelche Balken, wo gar nicht dran steht, was die überhaupt jetzt tun, was die überhaupt darstellen. Super Statistik. 22/2019 steht unten. Ja, wir haben eine Achse vergessen. Euer Pass, ja, aber was? Ja, 2020, ja, ja. 2019? Wildschweinangriffe? Hauptsache, das Tagesschau-Logo ist unten drin. Für die Straftaten. Ich würde sagen, überall ist was da passiert. Straftaten in Schwimmbädern. Ganz komisch. Also ich erinnere mich einfach so, falsch. Es ist jetzt weniger geworden. 2022, als noch Corona-Rest war, da waren es weniger als 2019. Sagst alle halt nur erstes Halbjahr, komm, egal. Ja, ich erinnere mich halt an eine Zeit, wo man ohne einen Sicherheitsdienst. Ich meine, ich bin auch überrascht, wie wenig Bundesländer wir mittlerweile nur noch haben, aber gut. Und nee, das geht noch weiter, aber das funktioniert hier nicht, das Runterscrollen im Archive, das geht noch weiter. Also ja, okay, dann gibt es wahrscheinlich auch eine Achse unten, aber trotzdem. Nee, hier gibt es keine Achse, es gibt keine. Nee, doch nicht? Okay. Nee, das steht nicht dabei, was hier überhaupt dargestellt wird, steht nicht bei. Okay, Ich kann mich erinnern, dass vor ungefähr 10 Jahren der Sicherheitsdienst bei uns im Freibad Einzug gehalten hat. Und es muss damals schon eine Entwicklung gegeben haben. Und jetzt haben wir den Punkt, wo wir Polizei in Freibädern in Berlin einsetzen wollen. Ja, die Polizei hat das so abgelehnt. Die machen das auch nicht. Die machen das mit Eintrittskontrollen und so weiter, Namenskontrollen, Voranmeldungen und sowas. Aber wie geht denn diese Statistik und dieser Artikel von der Frau Reveland zusammen mit meiner anekdotischen Evidenz, dass halt sich Sachen verschlechtert haben in Freibädern und deswegen jetzt irgendwie mit Polizei und Einlasskontrollen gearbeitet. Die Frau Reveland hat halt rumtelefoniert und manipulative Fragen gestellt und dann die richtigen Antworten bekommen, die sie hören wollte. Die anderen Sachen sind ja Zahlen von der Polizei, die werden schon stimmen. Erinnert euch noch an die Einzelfallmap, die es mal gab vor ein paar Jahren? Und da hat ja auch so einen Grimme-Preis oder so einen Scheiß mitgewonnen, indem sie die widerlegt hat und die Widerlegung dann daraus aus, dass man sich zwei, drei Sachen auch wieder rausgepickt hat, die dann, wo es dann irgendwelche Informationen zu gab, die da nicht drin standen, um zu sagen, jetzt habe ich es widerlegt. Ja. Und wie der große Faktencheck von Bielefeld damals, als es um die Amadeo-Antonio-Zahlen ging. Aber das wird irgendwie dann nicht in eine Tagesschau-Studie verarbeitet. Und da gab es ja bei dem Einzelfall-Map-Ding gab es ja eine extra Kategorie für Schwimmbad. Na, also schon 2015 war das ja auffallend. Ja, die Polizeihundertschaften an den Schwimmbädern, ich kann mich erinnern, wo ich noch mehr Memes auf Twitter gemacht habe. Ja, das war in den Jahren schon. Das ist alles keine neue Sache. Und der Psycho-Dad hat hier eine interessante Parallelentwicklung aufgezeigt. Beim Jobcenter gibt es das ja auch inzwischen, ne? Dass man dann nur durch so eine Schleuse reinkommt und Sicherheit da steht und so. Ganz komisch eigentlich, dass das Hand in Hand geht, diese Entwicklung mit den Freibädern. Muss man mal gucken, ob es da eventuell Zusammenhänge gibt. Wäre mal interessant. Ja, das hier ist dieses, was da noch drin verlinkt war, das EDMO, das European Digital Media Observatory. Und das ist halt auf Englisch nochmal die Kacke, wo sie sich hier und dann auf Korrektiv beziehen. Also, ne, das geht da auch im Kreis rum. Die können sich alle aufeinander beziehen und so ihre Realität dann schaffen. Und auch diese ganzen Geschichten, die sie hier widerlegen, false narrative gain, transgender people are sick in transition and leads to mental illness. Was sie da sagen ist, irgendwelche Leute behaupten irgendwas und drei, vier Einzelteile stimmen da dran irgendwie nicht. Aber im Großen ist es doch wieder richtig. Genauso wie people that belong to the LGBT community are pedophiles. Wieder das gleiche Prozedere. Ne? Es wird sich immer zwei, drei Sachen rausgepickt, dann hast du irgendwelche Dinge, die nicht ganz stimmen und dann ist das alles wieder widerlegt und ein falsches Narrativ. Ja. Violent, dangerous perpetrators of mass shootings. Ja, dann schreiben sie hier über dieses Uwalde-Ding und sagen, ja, das war eine Transperson. Und dann gibt es noch ein Fake-Foto von der und deswegen ist das alles ein falsches Narrativ. LGBT-People given preferential treatment in sports. Ne, auch wieder dieselbe Geschichte. Hier ziehen sie sich irgendwie dran hoch, dass es irgendwie behauptet wurde, dass hier die Leute bei diesem Schwimmer, dass da die Frauen aus Protest irgendwie rausgegangen wären oder so. Und die sind gar nicht rausgegangen aus Protest. Also widerlegt, falsches Narrativ. Diktatur der LGBT-Philosophie und Indoktrination. Ne? Also, ja, gibt es alles überhaupt gar nicht. Kein bisschen. Ja, also dieselbe Scheiße. Ne? Das ist alles Widerlegung von Einzelpunkten, um dann irgendwie zu sagen, hier wird ein falsches Narrativ gesponnen. Und wenn du dich halt keine zwei Minuten damit beschäftigt hast und das nur diese Kacke hier, die von der EU hier bezahlt wird mit Korrektiv. Aber gerade bei dem Lia Thomas-Fall gibt es doch zum Beispiel die Aussage von der einen Schwimmerin. Warum baut man sowas dann, also warum lässt man Dinge aus, die das eigene Narrativ beschädigen könnten, glaubt aber, man sei irgendwie der Wahrheit auf der Spur. Weil man hier Narrativrettung betreibt. Ja, scheinbar. Ja, und aber das ist ja nicht Faktenfinden, sondern das ist Narrativrettung. Aber die Narrativrettung sollte man den Tiercharakteren überlassen. 640.000 Euro. Genau, wisst ihr noch, dass das Doppel-Einhorn, erinnert ihr euch, als wir darüber gelacht haben, dass man 60.000 Euro dafür kriegen kann, dass man einen Twitter-Account aufmacht und da irgendwie ein paar Mal schreibt, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt und habt euch alle lieb. Ja, aber guck mal hier. Man kann das Zehnfache kriegen, wenn man statt einfach nur einem Twitter-Account auch Instagram, Facebook, LinkedIn und YouTube bespielt. Dann kann man das Zehnfache, mehr als das Zehnfache von den 60.000 Euro kriegen. Nämlich, wenn man in Hessen eine Organisation betreibt, die da heißt Der Fabulant. Wo ich auch schon, Alter, warum? Dabei handelt es sich um einen fiktiven Charakter, angelehnt an den weißen Hasen aus Alice im Wunderland. Ich weiß gar nicht, wo ihr hin wollt mit der Analogie, aber... Es hat irgendwie Doppel-Einhorn-Vibes, oder? Ja, eben Doppel-Einhorn. Wir wollen damit sagen, dass sie aus einer Traumwelt kommen und uns die Verschwörungstheorien widerlegen. Und dass sie keine Zeit haben, weil sie doch zum Tee müssen. Der Job laut Innenministerium, er nimmt kursierende politische Mythen und Verschwörungstheorien unter die Lupe und setzt diesen Fakten und Argumente entgegen, bewertet sie auch nach deren Fantasie, Wahrheitsgehalt und Gefahrenpotenzial. Beispiele: Chemtrails, Reptiloiden, NBO, angeblich inszenierte Mondlandung. Ich denke, da haben wir unbedingt, das ist ja so unglaublich politisch, die Banking-Videos gebraucht. Also Was das für einen politischen Hebel hat, ne? Also unglaublich. Also. Der Hase ist doch auch geklaut hier, das ist doch von diesem David Byrne, oder wie hieß der nochmal, dieser Regisseur, den Hasenfilm, den großen Hasenköpfe. Haben wir schon mal darüber geredet. Donnie Darko? Nee. Haben wir schon mal darüber geredet, aber ja, das ist so eklig, fand ich gesagt. Sieht aus wie Donnie Darko. Also mich hat es als erstes daran erinnert. Nun wollte die AfD im Landtag mal wissen, wie der Hase läuft. Was ein Bonbon. Eine Bewertung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses sei laut Innenminister Peter Beuth aber noch verfrüht. Der Mann ist bei der CDU. Also, der hat 9 Abonnenten bei YouTube, 27 bei LinkedIn, bei Twitter 57, bei Instagram 298 und bei Facebook 639 am 17. Juli 2023. Also, der bespielt keine 1000 Follower für 640.000 Euro. Super. Dazu kommen übrigens nochmal 71.000 Euro von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und außerdem haben sie auch noch auf dem Hessentag eine Podiumsveranstaltung gemacht, die auch nochmal 7.000 Euro gekostet. Das Internetportal betreibt übrigens das Berliner Unternehmen Modus Zentrum für angewandte Deradikalisierungsforschung, gemeinnützige GmbH. Inhalte checkt das Hessische Informations- und Kompetenzzentrum gegen Extremismus. Und dann guckt man mal nach diesem Modus Zart Institut und dann sieht man gleich als erstes das Logo vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Dann guckt man ins Impressum und schaut, das liegt in Alt-Rhein-Nickendorf 25 in Berlin. Dann guckt man, was ist denn noch in Alt-Rhein-Nickendorf? Oh, das Violence Prevention Network. Und LARET, Vernetzung und Integration e.V. Ah, okay, da gibt es gleich. Und dann lernt man, dass die Dame, die dieses Modus betreibt, Judy Korn, einen ganzen Stall von gemeinnützigen GmbHs vertreibt. Und damit auch im Kompetenzrat der EU für digitalen Unsinn sitzt und solche Sachen. Also, die ist quasi ein wichtiger Akteur der Zivilgesellschaft, ja. Genau, in einem Wort, hier wird wieder mal jede Menge Steuergeld in Kanäle verschoben, wo keiner wirklich einen Überblick hat, wo das überhaupt hingeht. Für das Modus Zart entschied sich eine Jury, bestehend aus Vertretern des jüdischen Lebens in Hessen, des Demokratiezentrums, des Polizeipfarramts der Evangelischen Kirche, des Präventionsreferats des Innenministeriums und des Landesmigrationsbeauftragten. Wie schön, dass ihr niemanden sonst gefragt habt, außer den Leuten, die ihr Geld mit irgendeiner mit Vertreten irgendeiner Betroffenheitslobby. Ich meine, das bei den jüdischen Kollegen auch gar nicht irgendwie eher abschneidend, aber es ist im Endeffekt, wird hier, das sind alles, die haben alle eine geistige Richtung, die sie irgendwie präferieren und die sie in irgendeiner Form halt lobbyartig vertreten. Und daraus soll man jetzt dann irgendwie... Die sollen dann, also alles Zivilgesellschaft auch wieder sozusagen. Ne? Also die haben einen Gleichen aus ihrer Mitte gewählt, dem sie jetzt 500.000 Euro und mehr in den Wanst stopfen. Ja, super, oder? Seid ihr noch da? Ja. Hallo. Weil jemand ist, glaube ich, von uns geschieden. Ja, Mama ist irgendwie rausgegangen. Ja. Keine Ahnung. Ja, Modus Zart. Super. Was die AfD von Donald Trump gelernt hat. Ja, der René Pfister ist ja der Spiegelmann in Washington, der so ein paar Sachen realisiert hat, die wir schon vor Jahren realisiert haben. Hier beschäftigt er sich zum Beispiel kritisch mit einer Sache, von der wir garantiert noch nie was gehört haben, nämlich es gibt eine gewisse NGO namens Neue Deutsche MedienmacherInnen und das habt ihr noch nie gehört, die geben so etwas heraus, nämlich einen ein Leitfaden, wie man Sprache zu machen hat. Also ich weiß nicht, habe ich noch nie gehört. Und schon gar nicht schon 2016, als irgendwelche Weltraumaffen irgendwelche Streams gemacht haben und sich darüber aufgeregt haben oder so. Also ganz neue News, die der René Pfister ja aufgetan hat. Und ja, er stellt also fest, dass diese ganze Einseitigkeit und dieses Erziehungszeug und dieses irgendwie darüber, sich die ganze Zeit nur überlegen, wie man die Sprache jetzt ändern muss, damit die Leute dann nicht mehr die AfD wählen oder Donald Trump wählen oder so, dass das alles überhaupt nichts bringt. Das sind also Gedankengänge, die ja richtig sind, aber auch überhaupt nicht naheliegend oder so. René Pfister hat es auf jeden Fall geschafft, das beim Spiegel zu veröffentlichen, was ja schon mal gut ist, dass das Vielleicht noch. wird das so ein Markenzeichen irgendwann, dann nennen die Leute solche Artikel dann Pfisting. Ja. Du meinst also, und die Definition davon wäre dann, wenn man das erzählt, was die Weltraumaffen schon seit wie vielen Jahren erzählen. Und was für jeden, der sich ein bisschen damit beschäftigt, offensichtlich ist, dann ist das Fisting, oder wie? Ich würde eher sagen, dass man es das einen Weltraumaffen-Zirkus nennt. Tja, hier kommen zwei lustige Themen zusammen, und zwar die Fachkompetenz der Öffentlich-Rechtlichen, was Grafiken angeht und Fakten angeht, und ja, die Berichterstattung über die Hitzewelle und Hitze, Hitze, Hitze. Und ja, hier wurde im Endeffekt eine Grafik benutzt, wo die Anzahl der Tage in Deutschland mit einer Temperatur von mehr als 30 Grad Celsius ausgewiesen wurde. Wenn du ein bisschen runterscrollst, sieht man die Grafik auch, und das ist ja auch durch die sozialen Netzwerke gegangen. Ist natürlich eine eindrucksvolle Grafik. Was kann man aus dieser Grafik herauslesen? Oh, 1970 bis 89 gab es 13 Tage. 1990 bis 2009 gab es schon 90 Tage. Und 2010 bis 2022 schon 143 Tage. Das heißt, im nächsten Zeitraum werden wir über 200 Tage liegen. Dann im nächsten Jahreszeitraum haben wir nur noch 100% Tage über 30. Der Trend ist klar. Oder was soll man aus dieser Grafik rauslesen? Ne? Im anderen Grund, dass so ein Eindruck erweckt werden soll, kann man da wirklich nicht reininterpretieren, diese Grafik. Vor allem, weil die Zahlen der Grafik total falsch sind. Über die Zeiträume und sowas brauchen wir jetzt gar nicht zu reden. Quellenangabe, ja, auch so ein Ding. Und ja, nachvollziehen konnte man das Ganze, und im Endeffekt wurden im Zeitraum 1970 bis 89 83 Tage gemessen, nicht 13. Relativ offensichtlicher Fehler. Und 1990 bis 2009 151 heiße Tage. Also nicht 90. So. Wenn man diese richtigen Zahlen reingeschrieben hätte, dann würde diese Grafik einen anderen Eindruck vermitteln als den Eindruck, den man jetzt hier sieht. Wie gesagt, wenn man den Trend hier weiterschreiben würde, wäre im Zeitraum 2030 bis 2040 hätten wir 365 Sonntage im Jahr. Ich meine, ja, nein, nein, nein, die versuchen uns nicht zu manipulieren. Es wurde sich entschuldigt, ja, Entschuldigung, es war ein Fauxpas. Nach nochmaliger Überprüfung hat die Redaktion festgestellt, dass diese Zahlen fehlerhaft sind. Wir korrigieren die Grafik schnellstmöglich. An unseren Aussagen ändern diese Zahlen jedoch nichts. Der Trend der Entwicklung zu mehr Hitzetagen bleibt davon unberührt. Ja, nur wenn man die Grafik mit den richtigen Zahlen genommen hätte, hätte es diese Aussage nicht gestützt. Und deswegen, ja, ich meine, fällt einem wirklich nichts mehr zu ein. Das ist Es jetzt ist auch halt gar schon nicht fast die so, Frage, was die Frage es ist ist. schon fast so wie eine Trotzreaktion. Die werden überführt, dass sie schludrig arbeiten, dass sie mit diesen Zahlen versuchen, die Leute zu manipulieren, aber sagen nein, nein, nein, nein, nein, aber setzen dann noch einen drauf. Ja, also Ja, mehr so kommt mir das Hitzeentwicklung mittlerweile schon fast vor. durch die heiße Luft, die durch solche Grafiken erzeugt wird, oder wie? Ja, wahrscheinlich. Die ganze Zeit. Das ist wie in dem alten Monty Python-Sketch. Nein, nein, nein, und nein. Ich meine, es ist natürlich ein kleiner Punkt, wo man sich dran aufregen kann, aber es steht ja für ein größer liegendes, dahinterliegendes Problem. Ja, und man hat halt weiterhin verschiedene Fraktionen. Die einen, die sagen, das stimmt gar nicht, das war ein ehrlicher Fehler. Man die Leute auf der anderen Seite des Spektrums, die sagen, das ist schon richtig, dass man das so macht, weil man muss die Dringlichkeit den Leuten ja beibringen und die bösen, bösen Leute, die das leugnen, die lügen ja auch und deswegen können wir für die gute Sache auch lügen. Und dann gibt es die Leute auf der anderen Seite des Spektrums, die entweder sagen, ja, was erzählt ihr uns für einen Blödsinn, und die Leute in der Mitte, die ja eigentlich nur noch sagen können, so, was jetzt, was stimmt denn jetzt überhaupt noch? Schöne Medienstrategie ist das. Hetzer in Mediengestalt. Genau. Ich muss mal eben sagen, dass ich vorhin den David Lynch meinte. Als Regisseur. Hier Rebels aus der Film, glaube ich. Okay. Sagt mir nichts. Also David Lynch schon, aber. Ja. Mulholland Drive. Wer den noch nicht gesehen hat, viel Spaß. Und erklärt mir hinterher, was er bedeutet. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich will ihn auch nie wieder sehen, diesen Rebels-Film. Okay. Aber mal Holland Drive hat auch so eine Wirkung. Da ist man irgendwie einen Tag lang, als hätte man irgendwie die falschen Pilze gegessen. Das hat mich echt schwer verstört, dieser Film. Will ich noch nicht mehr dran denken eigentlich. Apropos verstörend. Hier haben wir den Deutschen Journalistenverband, der sich über Journalisten aufregt, beziehungsweise über die Hetzer in Mediengestalt. Eine wunderbare Unterüberschrift. Und dann heißt es hier, kaum ist Putins Propagandakanal RT von der Mattscheibe verschwunden, rüstet der nächste dubiose Sender zum Ritt auf Deutschlands Wohnzimmer auf. Auf 1 heißt der Kanal, der aus Österreich kommt. Und dann geht es hier direkt los mit irgendwer von der Taz, der darüber berichtet hat mit Verlinkung. Also auf die Taz kann man sich hier berufen beim Deutschen Journalistenverband, ne? Die sind seriös und überhaupt nicht Hetzer in Mediengestalt oder so. Ja, dann diesen F1-Kanal, von dem ich bis vor kurzem noch überhaupt nichts wusste, nur dass er halt irgendwas mit Corona-Kritik irgendwie war. Und dann hatte ich dieses eine einen Ausschnitt gesehen, irgendwie von Holger hier von Massengeschmack, der sich über den Spendenaufruf von denen beschwert hat. Schon ein bisschen wie krass der Ausschnitt auch, ne? Und dann dachte ich zuerst so, ja, okay, irgendwas mit Spenden und so. Und dann hat er da so einen Ausschnitt gezeigt, der nach Holger wahrscheinlich beweisen sollte, wie furchtbar die sind. Und da hörst du dann so Sachen wie, ja, hier World Economic Forum und solche Geschichten, wo ich mir immer denke, naja, das stimmt halt, also sorry. Ich meine, das mag ja meinetwegen sein, dass die das nicht selber recherchiert haben und dann nur auf irgendwelche Züge aufspringen und das irgendwie dramatisieren, um den Leuten irgendwie einzureden, hier, wir sind die Einzigen, die euch hier aufklären oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht, dazu habe ich mich so wenig damit beschäftigt. Aber total, total falsch ist es auf jeden Fall nicht, was er da eingeblendet hat. In dem wahrscheinlich vermutet, wollte er das machen, damit man halt sich denkt, so ja, was sind das denn für welche? Aber es hat nicht so ganz funktioniert, Holger. Also, ja, also mag sein, dass die Quatsch versenden, aber da sind sie auf jeden Fall nicht die Einzigen. Und ob die jetzt mit Russia Today wirklich zu vergleichen sind, kann ich halt auch nicht sagen. Na, also keine Ahnung. Der Deutsche Journalistenverband ist auch irgendwie... Und ich der Printmaster merkt auch an, halt, wie kann ich so über RT so reden, wenn ich selber halt irgendwie oben das Logo der Ukraine oder die Farben der Ukraine im Logo habe. Journalisten sollten sich nicht mit Dingen gemein machen, auch nicht mit guten Sachen oder so, hat der Herr Friedrich dann. Nee, ich glaube, das war irgendwie falsch. Ich glaube, das heißt, in Wahrheit, Journalisten sollten immer gemein sein, außer zu guten Sachen. Irgendwie so war es, glaube ich, oder? Kann gut sein. Ja, ich fand es auf jeden Fall krass, wie man halt als Journalistenverband so reißerisch hier irgendwie formuliert und dann mit der Taz um die Ecke kommt, um irgendwelche anderen Medien zu diskreditieren. Also, weil wundert euch nicht, Leute, wenn sie dann irgendwann bei euch stehen und sagen, ja, diese Hetzer vom DJV und die können wir aber hier nicht mehr gebrauchen. Ja, ich meine, war doch letzte Woche schon. Da haben sie ja gesagt, ja, hier, Informantenschutz wird abgeschafft. Und was ich auch nicht verstehe, ist, bei diesen ganzen amerikanischen Plattformen haben sie diese Berührungsängste nicht, obwohl die auch komplett irgendwie mit Kapitalmarkt im Rücken, halt mit den schlimmsten Kapitalisten und wer weiß, was die da für Einfluss nehmen. Das ist ihnen alles egal. Gorka ist eine gute Quelle. Ja, hier haben wir einen Text aus dem Westfernsehen vom Hans-Hermann Tietje, ehemaliger Bildchef, Mediencoach, macht Medienberatung im Moment und ja, Publikumsverachtung, wie das Fernsehen mit seinen Zuschauern umgeht. Der redet allgemein über das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Deutschland. Ich fand es einen ganz interessanten Text zu lesen. Ne? Er beginnt über den Rundfunk Berlin-Brandenburg zu reden. Da komme ich gleich nochmal drauf, deswegen lasse ich den Teil mal weg. Die Organisation von Rundfunk und Fernsehen an sich ist heikel, wenn nicht dubios. Das beginnt schon beim Namen öffentlich-rechtlich. Das Konstrukt ist ein Etikettenschwindel. Statt öffentlich ist es voller Mauscheleien, Tricksereien und undurchsichtig, was die Besetzung von Posten und Räten anbelangt. Rechtlich, eher rechthaberisch, fragwürdig, zweifelhaft. Dem öffentlichen Rundfunk kann es völlig egal sein, was sie senden. Ihr Arbeitsplatz ist sicher wie die Rente. Das Verfassungsgericht schützt den Gebührenrundfunk und damit dessen Mitarbeiter. Jeder Kaufmann weiß, wer mit einem Produkt auf dem Markt Erfolg haben will, muss höflich und freundlich sein. Und genau hier offenbart sich ein Hauptproblem dieses Systems, die Publikumsverachtung von vielen Mitarbeitern. Etliche wollen gar nicht freundlich sein. Sie scheren sich nicht um Wünsche und Erwartungen ihrer Konsumenten. Jetzt geht's, Gendern wird abgelehnt von der Mehrheit der Bevölkerung. Trotzdem werden in den Nachrichtensendungen die Zuschauer und Hörer mit Gendersprache geradezu angehustet. Warum soll das Publikum den Kakao, durch den es gezogen wird, weiter bezahlen? Den Rundfunkbeitrag muss jeder zahlen. Die steuerähnliche Gebühr wurde installiert, um Staatsferne zu demonstrieren. Ja, jetzt wurden durch den Business Insider weiterhin dreiste wie belastende Dokumente zum Vorhaben publik an noch mehr Gebührengeld zu gelangen. Es wird weiter drauf losproduziert, das öffentlich-rechtliche Fernsehen besteht heute zu fast 2/3 aus Unterhaltung. Verträgt sich das noch mit dem Programmauftrag? Was verbirgt sich hinter diesem unbestimmten Rechtsbegriff? Für die Erfüllung des Auftrages sollen bei den Anstalten folgende Grundsätze gelten. Objektivität, Unparteilichkeit, Meinungsvielfalt. Sorry. Entschuldigung, ich kann den Satz gar nicht zu Ende lesen, ohne zu lachen. Sowie Ausgewogenheit der Angebote. Der letzte Punkt, na gut. Die Realität ist eine andere. Am Beispiel der Talkshows wird dies deutlich. AfD-Politiker sind kaum eingeladen, eigentlich gar nicht mehr. Das kann man durchaus begrüßen, wenn man die AfD verabscheut. Aber die Partei ist nicht verboten und viele Millionen Menschen wählen sie, aus welchem Grund auch immer. Talkshows seien kein Abbild des Parlaments, verteidigen sich Verantwortliche. Und was ist mit Unparteilichkeit und Vielfalt, wo doch die Politiker der Linkspartei ständig auf Sendung sind? Tja, es gibt Artikel 5 des Grundgesetzes, eine Zensur findet nicht statt. Wer es glaubt, sehe bitte die ZDF-Nachrichtensendung heute. Fast jeden Abend gelingt es der Redaktion, politische Tendenzberichte einzuschleusen. Hier wieder die Sprache. Konsequent werden Klimakleber nicht als Straftäter, Straftatbestand Nötigung, sondern als Aktivisten oder Demonstranten verharmlost. Was hat das mit einer objektiven Nachrichtensprache zu tun? Nichts. Ganz ernsthaft wird inzwischen die Frage gestellt, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein System außer Kontrolle, eine Gefahr für die Meinungsfreiheit darstellt. Ja, weiß nicht, vielleicht. ARD und ZDF halten sich für unersetzlich. Gern verweisen Sie auf Ihr weltumspannendes Korrespondentennetzwerk. In der Tat ist es beeindruckend. Ja, aber ist es wichtig? Es ist sehr redundant. Ja, was tun die dann da? Die lesen die Zeitung vor Ort. Ja, oder lassen sich von anonymen Geheimdienstquellen der jeweiligen Regierungen Nachrichten zustellen. Ja. Die sinnvoll sind. Aber das machen sie natürlich nicht umsonst. Kein einziges Sendesystem ist derart teuer. Keines hat so viele Programme, so viele Verwaltungen, so viel Überfluss. Wie wäre es beispielsweise mit der Vereinheitlichung der IT im kompletten System? Warum braucht jeder Sender bis heute seine eigene Haustechnik? Das sind ja schon Peanuts fast. Ne? Über Jahrzehnte war dieser Apparat ein Nistplatz für verdiente Parteisoldaten, die Journalisten waren oder sich so nannten. Wer braucht den Dinosaurier heute noch? Tja, klar, alles ein bisschen reißerisch, aber nicht unzutreffend. Ja, also ich meine, Beispiele gibt es mittlerweile genug. Ja, und diese kleine Provokation, jetzt sind das doch das ganze Programm. Es geht doch nicht nur um die Nachrichtensendung und so weiter. Du hast doch die ganzen Sendungen sind doch alle beeinflusst von, und, von, diesem, ja, von diesem Geist, der da eben durchfließt. Was weiß ich, mit Feminismus und so weiter, ist doch alles voll davon. Guck dir mal diese Comedy-History an, oder wie das heißt. Ja, da werden dann eben aus dem 15. Jahrhundert oder aus dem 3. Jahrhundert irgendwelche Sachen eben feministisch umgedeutet. Das ist einfach nur zum Kotzen. Kein Mensch braucht das, ne? Und das ist schon richtig. Das ist der Kakao, durch den sie einen ziehen, den man dann auch noch bezahlen muss. Das ist doppelt unangenehm auf jeden Fall. Ja, ja, es ist schon. Erinnert mich auch ein bisschen an das ZDF, die hatten mal eine Webseite, wo sie so ein bisschen ihre Fehler eingestanden haben oder so. Ja, erstens machen sie das, glaube ich, nicht mehr und zweitens waren das aber immer so Fehler in dieselbe Richtung. Ne? Die, ja, sind eben auch einseitig. Ja, finde ich auch politisch einseitig. Ja, sehr einseitig. Und es fehlt einfach eine einigermaßen ausgewogene Sache. Ja, ich meine, jeder sollte seine Meinung sagen dürfen. Warum nicht? Ja, nur es ist ja jetzt wirklich strukturell. Man sollte niemanden ausschließen halt, ne? Diese Zahlungen sind ja wirklich strukturell jetzt an die Politik gebunden und nicht mehr an die einzelnen, ja, GEZ-Bezahler oder so. Zwar am Ende schon hängt es von denen ab, aber die Bezahlung oder die, ob sie jetzt was kriegen oder eine Erhöhung kriegen oder nicht, das entscheidet dann halt die Politik heute nicht mehr. Über die Bürger mit ihrer, ja, ihrer Bereitschaft auch, ne, zu bezahlen oder nicht zu bezahlen. Ja, konnte man es früher noch so ein bisschen besser ablesen, aber heute gibt es ja die Verweigerer, ne? Das sind ja auch nicht gerade wenig. Naja. RBB stoppt interne Untersuchungen. Ja! Ist da jetzt schon alles aufgearbeitet? Nee. Und die komplette interne Untersuchung wird auch nicht gestoppt, aber ja. Also es geht um die Affäre von der Intendantin, ehemaligen Intendantin. Die hat ja ihren goldenen Fallschirm bekommen und dann muss natürlich intern alles aufgearbeitet werden, ja. Gut ein Jahr spürten Anwälte der Kanzlei Lutz Abel, nichts mit Abel zu tun, den Rundfunk Berlin-Brandenburg der Affäre um Ex-Intendantin Patricia Schlesinger nach. Sie sichteten angeblich 17.000 Dokumente zu Abendessen der gefeuerten Senderchefin, ihren Reisen, Dienstwagen und Bonuszahlungen. Jetzt gab es einen Zwischenbericht. Eine Zusammenfassung der vorläufigen Ergebnisse und die interne Untersuchung dauert an, bis der Verwaltungsrat die Compliance-Prüfung in einer langen Sitzung am vergangenen Dienstagabend überraschend stoppte. Also haben die gar kein Interesse an der weiteren Aufarbeitung? Ja, doch, doch, aber angesichts der parallelen Untersuchungen von Landesrechnungshöfen, Staatsanwaltschaft und interner Revision und der enormen Kosten halten wir eine Fortsetzung der Untersuchung für nicht vertretbar. Ja, gut, da ist mal wieder einiges schiefgelaufen. Also im Endeffekt, ja, die haben so einen Schock bekommen über ihre internen Sachen, dass das an die Öffentlichkeit gekommen ist, dass sie ganz schnell alle, es wurden halt von allen möglichen Leuten ganz viele Untersuchungen eingeleitet, dass bloß niemand auf den Gedanken kommt, die wären untätig. Und jetzt laufen halt mehrere parallele Untersuchungen dazu und da wird Geld verbraten ohne Ende. Allein für diese Untersuchung, die jetzt gestoppt wurde, mit allen Rahmensachen, sind über 2 Millionen Euro jetzt geflossen. Ne? Also für diesen Zwischenbericht und sowas haben die 1,6 Millionen Euro bekommen und weitere Unternehmen wurden auch eingeschaltet. Und wie wurden die denn eingeschaltet? Die Vergabe sei freihändig erfolgt, nicht dokumentiert worden, aus Zeitdruck, wie es aus dem Sender hieß. Natürlich. Moment mal, das hatte ich doch eben schon mal von jemandem gehört. Seltsam. Das ist aber merkwürdig. Das konnte sein, ein Modell oder so. Hashtag Einzelfall, ja. Ne? Also bei der Aufarbeitung von der Korruption und Compliance-relevantes Fehlverhalten wurde Compliance-relevantes Fehlverhalten an den Tag gelegt. Und ja, lustigerweise, die Rechtsanwaltskanzlei Lutz Abel war von dem Auftrag selber ein bisschen überrascht. Laut dem Fachportal Juve handelt es sich für Lutz Abel um die erste interne Untersuchung dieser Größenordnung. Deshalb soll es in der Branche für Verwunderung gesorgt haben, dass die Compliance-Beauftragte die Wirtschaftskanzlei hier einlud und den Auftrag an die vergeben hat. Ja, aber eben, ja, Zeitdruck, ne? Zeitdruck. So. Nee, das ist auch das Beste. Die haben jemanden engagiert, so der dafür gar nicht qualifiziert war oder zumindest in der Vergangenheit solche Projekte nicht begleitet hat. Ich meine, man kann natürlich, man weiß ja, wenn man etwas zum ersten Mal macht, macht man es immer hundertprozentig perfekt. Ja? Wie ist es ja auch anders. Und gut, ich meine, die ganzen internen Untersuchungen laufen weiter, da wird Geld verbraten ohne Ende. Weiterhin gilt aber die Devise: Ziel ist es nicht, die Zahl derer zu erhöhen, die früher in RBB-Führungspositionen saßen und derzeit ohne Arbeit Gehalt beziehen. Wer sich etwas zu Schulden hat kommen lassen, der muss auch mit den entsprechenden Konsequenzen rechnen. So, und deswegen muss alles restlos aufgearbeitet werden. Das ist der Kommentar zu dieser Sache jetzt hier gewesen, ja? Das ist eine Sache, mit dem zu Schulden tun lassen, ne? Meine, die Leute scheint ja irgendwie so ein bisschen eher das hohe Gehalt geschockt zu haben und dann haben sie gesagt, ja, weg mit der, aber die anderen haben auch alle so hohe Gehälter und die Nachfolger auch und so. Also ihnen hat es nicht so richtig was gebracht, habe ich den Eindruck. Nicht so, wie man es gerne gehabt hätte. Nämlich, ja, dass man dann die Leute für die Lüfte anstellt oder so höchstens, ne? Tja, also fest steht doch, rechnet man die bekannten Honorare zusammen, haben sie die Marke von 2 Millionen Euro längst überschritten. Die Kosten übertreffen hiermit bei weitem den Betrag, auf den der Sender den Schaden durch Schlesinger zuletzt taxierte. Nur so nebenbei. Ja, der Hebel reibt sich die Hände. Schildbürgerstreich, echt. Das ist nicht zu glauben. Ja, also ich meine, hat Handeln Konsequenzen? Ich meine, wir reden hier über Berlin. Ne, das darf man dabei auch nicht mal vergessen, aber tja, ja, kommen wir mal zu einem interessanten, etwas ausgewogeneren Sache vom Chefredakteur von Telepolis in eigener Sache. Ne, ich gebe ja auch oftmals Quellen von Telepolis an, weil die meiner Meinung nach ein Spektrum abdecken, was dem normalen öffentlichen Overton-Window nicht ganz entspricht. Hier kommen halt Meinungen des gesamten politischen Spektrums wirklich zur Geltung. Von dem linken, extrem linken Spektrum bis zum, ja, sagen wir mal, tatsächlichen rechten Rand. Keine Extremmeinungen so da. Also ich meine, Deutschland verrecke, hat man da schon mal gelesen, aber das andere Pendant von der politisch anderen Seite würde man hier nicht finden, aber die bilden halt noch ein breites Spektrum ab und machen das halt mit Ansage und versuchen das zumindest zu machen. Und im Gegensatz zu allen anderen, die halt sagen, ja, wir machen fair and balanced, ne, wir bilden, das sind, ja, öffentlich-rechtliche zum Beispiel, die sagen, wir bilden ja das ab und so, versuchen die es tatsächlich. Also ich habe zumindest den Eindruck, ja, also ich habe, ne, bei Telepolis hat man zu jedem Thema die Pro- und Contra-Meinung in der Regel und es ist auch erfrischend, auch mal, was man da für Meinungen hört. So, in eigener Sache. In Telepolis hat sich in den vergangenen 2 Jahren neu aufgestellt. Im Zentrum stehen Transparenz, Professionalität und die blinden Flecken der anderen. Steigende Zugriffe geben uns recht. Telepolis bietet überparteilich aktuelle Informationen und pointierte Einschätzungen für eine Gesellschaft und Welt im Umbruch. Das ist die Vision, die sie sich gegeben haben und die sie versuchen mit Leben zu füllen. Ja, mehr oder weniger. Ich will sie jetzt nicht zu sehr loben. Alles hat seine Grenzen, aber der Ansatz ist ehrlicher und konkreter, als viele andere das machen. Beides ist notwendig. Als ich die Reaktion Anfang 2021 übernahm, stand Telepolis vor seinem 25. Geburtstag und hat in den 2,5 Jahrzehnten auch seinen Charakter verändert. Gestartet als Magazin für Netzkultur, immer technisch, oft philosophisch, manchmal nerdig, waren die Berichte in den letzten Jahren politischer geworden. Um ehrlich zu sein, wir wissen gar nicht so genau, wann der Trend eingesetzt hat. Waren es die Anschläge vom 11. September und der epochale Krieg gegen den Terror? War es die sogenannte Migrationskrise, die eigentlich eine Krise der globalen Macht- und Wirtschaftspolitik war und ist, aber in unserem Land heftige und nachhaltige Auswirkungen hat? War es die Corona-Pandemie? Sicher ist, wir werden an unserem Kurs festhalten und die gesellschaftlichen und geopolitischen Entwicklungen eigenständig und kritisch begleiten. Wichtig ist mir als Chefredakteur eine transparente Fehlerkultur. Wenn also inhaltliche und schwerwiegendere als die genannten Lapsus passieren, finden Sie nach der Korrektur immer einen redaktionellen Hinweis unter dem jeweiligen Beitrag. Für Hinweise über den Button Fehler melden Sie mir stets dankbar. Gut, das machen alle, aber Telepolis, die sind halt auch ein bisschen transparenter. Telepolis ist und wird kein monothematisches Fachmedium. Wir können keine umfassende Berichterstattung garantieren. Es ist wichtig zu erwähnen, weil die Leserinnen und Leser oft nach weiteren begleitenden Konträren oder neuen Berichten fragen. Wir müssten, heißt es dann, über dieses oder jenes berichten. Solche Wünsche können wir aus personellen Gründen nicht erfüllen. Hinter Telepolis steht eine kleine 6-köpfige Redaktion. Nicht alle sind in Vollzeit dabei. Tja, und gut. Was wollen Sie in der Zukunft machen? Ungeprüfte Inhalte von externen Autoren, die Telepolis als Plattform für ihre Mission sehen, wird es zukünftig nicht mehr geben. Mit entsprechenden Tendenzen in der Vergangenheit werden wir uns kritisch und vor allem öffentlich und damit transparent auseinandersetzen. Ja, also da schränken die das jetzt schon ein bisschen ein, was sie machen wollen, aber trotzdem So. Telepolis bleibt offen für alle, die ihre Inhalte und Positionen nachvollziehbar belegen und seriös begründen können. Grenzen bestehen bei Rassismus, Sexismus und anderen unethischen Positionen. Ja, schwammig, aber naja. Telepolis ist weder rechts noch links, sondern immer demokratisch und kritisch in alle Richtungen, vor allem aber gegenüber den Akteuren in unserem Land. Wie gesagt, das sind natürlich Floskeln, die alle immer mal wieder sagen, aber denen glaube ich das mehr als vielen anderen Leuten. Mit einem großen Fragezeichen natürlich immer. Eingebetteten Journalismus, wie er in privaten und öffentlich-rechtlichen Medien immer mehr um sich greift, wird es hier nicht geben. Ja. Ja, heißt, werden, klingt eigentlich ganz gut, oder? Werden immer für eine breite Debatte eintreten und dafür kämpfen, ignorierte wie tabuisierte Themen aufzugreifen und wichtige Fragen zu stellen. Beispielsweise, was läuft falsch in der Debatte um den medial inszenierten Rammstein-Skandal? Warum steht der sozialdemokratische Bundespräsident mit ruhendem Parteibuch Frank-Walter Steinmeier im Verdacht, Recht gebrochen zu haben und weiteren Rechtsbrüchen Vorschub zu leisten? Inwieweit haben sich die Aktivisten der letzten Generation verrannt? Welches Werk verrichtete die AfD und welchen Beitrag leistet eine an sich selbst scheiternde Linke? Welche Werte vertritt der ukrainische Staat? Wie frei kann die Debatte über den russischen Krieg gegen ihn geführt werden? In den Debatten um diese und andere Fragen gibt es viele blinde Flecken. Und ja, fand ich einfach nur mal ganz interessant, weil wie gesagt, ich bringe ja viele Artikel von Telepolis und das ist halt eine der wenigen deutschsprachigen Outlet-Seiten, die halt Mainstream-Charakter hat. Wo halt unbequeme Meinungen auch mal ein Forum finden und nicht direkt von vornherein ausgeschlossen werden. Hoffen wir mal, dass es weiter so läuft. Weil, das schrauben sie jetzt ein bisschen zurück, ne? Fremde Meinungen zumindest. Ja, wie gesagt, einige Einschränkungen habe ich ja angemerkt und ich will sie auch nicht zu viel loben, aber im Gegensatz zu sehr vielen anderen Nachrichten-Outlets können die halt solche pauschalen Floskelsätze mit mehr Überzeugung sagen, weil ja, auch da findet nicht 100%ige Meinungsfreiheit statt, aber das ist ja in Deutschland sowieso nicht möglich. Und also Telepolis ist auf jeden Fall eine gute Plattform im deutschsprachigen Raum. Ich meine, eine andere ähnliche Ausrichtung des Meinungsspektrums würde mir jetzt so gesehen überhaupt gar nicht einfallen. Vielleicht die NZZ, aber das ist ja schon wieder kein deutsches Medium. Naja. Kommen wir zu den wichtigen Themen. Warnung vor rassistischer und sexistischer KI. Ja, die Vereinten Nationen, die haben natürlich immer wichtige Sachen zu bereden und da haben die sich jetzt auf ein Memorandum of Understanding haben die quasi geäußert, dass man international dafür eintreten soll, dass die Datenbasen und die Trainingsdaten für KI-Systeme genau, relevant und repräsentativ seien. Sie sollen auf Verzerrungen geprüft werden. Ja, das Thema hatten wir schon öfters. So, ja, die weißen patriarchalischen Programmierer, die haben ihre Vorurteile in die KI quasi mit eingebaut. Und deswegen haben Gesichtserkennungssoftware haben halt Probleme, dunkelhäutige Personen voneinander zu unterscheiden oder eindeutig zuzuordnen. Das hat überhaupt nichts mit Lichtverhältnissen oder anderen Sachen. Das ist auch das einzige Beispiel, was hier immer wieder genannt wird. Nein, das bin ich nicht, sagte Williams, als die Polizei ihm das Foto des Gesuchten zeigte. Denkt ihr, alle schwarze Männer sehen gleich aus? Ich meine, ich will das Problem jetzt gar nicht kleinreden. Es ist eher das Problem, dass diese Technik unreflektiert eingesetzt wird. Ja, dass es da halt Rassismus und Sexismus in der KI gibt, ist natürlich eine totale Übertreibung. Diese Systeme dürften gar nicht für sowas benutzt werden, dann hätte man das Problem gar nicht. Aber nee, Rassismus und so, weil künstliche Intelligenz kann diskriminieren, unter anderem aufgrund von Race, Geschlecht, Alter, Behinderung, Nationalität, Religion und Sprache. Staaten sollen Menschen vor Schäden und Diskriminierung durch KI-Systeme schützen. Ja, und deswegen sagt der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, dass Staaten fördern, also bei KI-Forschung fördern soll, dass die Systeme transparent sind. Das heißt, KI-basierte Entscheidungen sollen erklärbar sein. So, also die Sachen müssen offengelegt werden und von staatlichen Institutionen, die sollen das quasi checken, ob da nicht irgendein Bias. Ne? Man kann sich schon vorstellen, wie da irgendwie die Leute sich vor den Code setzen und dann machen die erstmal Steuerung F und geben einen Patriarchat oder. Nein, es ist strukturell, ja? Das passiert von ganz alleine. Fließt das so hinein? Weißt du? Ja, also generell, das ist ja auch eine Gefahr, die generell der KI inhärent ist. Ne? Wenn du ein System hast, wo die Leute die Parameter festsetzen und dann sagen, ja, das System ist aber unabhängig und objektiv, aber in der Wahrheit haben die internen Parameter gesetzt, die ihrer Ideologie entsprechen oder die die irgendwie anders ausnutzen können. Das ist die große Gefahr von diesen KIs. Und diese Gefahr, die halte ich für größer, dass halt so eine KI eingesetzt wird. Im Hintergrund wird sie manipuliert, aber die Bevölkerung soll quasi damit gefügig gemacht werden, weil gesagt wird, ja, es ist ja quasi wie Gott unfehlbar, ne, deswegen müsst ihr euch diese Entscheidung jetzt anpassen. Diese Gefahr halte ich für sehr viel größer, als dass jetzt die Maschinen zum Leben erwachen und uns alle umbringen. Ja, und dieses Szenario, da wird ja sehr viel drüber geredet. Ich finde das andere Szenario sehr viel wahrscheinlicher. Da sollte man ja drüber reden. Ja, es ist auch wieder diese Gleichbehandlung praktisch, die da nicht richtig gewährleistet ist und Ungleichheit gleich Ungerechtigkeit. Ne? So wird das offensichtlich behandelt. Also es ist den Menschen so intuitiv drin. Ne? Tja, ich meine, so wie es jetzt gerade läuft, würde quasi die Ferda Attermann aktiv in den Quellcode von solchen KIs eingreifen. Ja. Ich kann das, glaube ich, gar nicht. Oder? Sonst hätte die doch jetzt nicht so einen scheiß Job. Ja, Integrationsbambi für Mesodöse. Wer erinnert sich noch damals? Dann hat er ein bisschen Flecken bekommen, weil er sich mit dem Erdo hat ablichten lassen. Und dann hat er sich ja auch eigentlich verdrückt und wollte nichts mehr mit uns zu tun haben. Und jetzt dieses schöne Foto von ihm, das wir jetzt gerade nicht sehen. Vielleicht möchte der Chris ein Stück hochscrollen, damit wir das tolle Tattoo sehen, das Mesut da präsentiert. Man sieht es hier halt nicht so richtig gut aus. Es ist schlechter Einfluss, denn der Typ ist schlechter Einfluss für ihn, oder? Gehe ich von aus. Ja. Aber wir haben hier unten rechts neben der Brustwarze einen heulenden Wolf. Und wir haben auch drei Halbmonde in dem Tattoo. Und zusammen drückt man damit als Türke normalerweise seine Liebe zu den grauen Wölfen aus, zu den türkischen ultrarechten Nationalisten. Hat die sich die Bäuche geschminkt oder direkt zu Augen gemalt? Was meinst du? Das sind doch diese Fettsuits, oder? Mann, ey, überraschend tut das auch nicht mehr, ne? Von dem Özil, oder? Ja, aber der Mann ist halt nicht nur Träger von einem Integrationsbombi, sondern auch von hohen deutschen Orden und so. Wir haben hier im Endeffekt einen Rechtsradikalen, der mit den höchsten deutschen Ehrungen überhäuft worden ist. So kann das nach hinten losgehen, wenn man blind einfach jedem was umhängt, der irgendwo anders herkommt. Und sagt, du bist aber ein ganz toller dafür, dass du hier bist und hier dein Bushido machst. Nimm das mal, Bushido. Ja. Vielleicht wollen sie wirklich neue Sixpack zeigen. War auf jeden Fall eine dumme Idee von Mesut, weil jetzt, der ist auch Deutscher, dummerweise. Ich glaube, die wollten eigentlich mal müssen wir Leute in unserer Passgemeinschaft hier dulden, die extrem fiese Rechtsradikale sind? Sollten wir die nicht loswerden? Tja. Auf die Insel oder nach Australien oder so. Nee, einfach nur, er ist ja Türke, er kann ja Türke bleiben, aber er muss doch nicht Deutscher sein, wenn er für eine ultranationalistisch rechte türkische Bewegung eintritt. Oh. Nicht wirklich, ja. Ja, und zumal wir auch eine Öffentlichkeit haben, die sich ganz viel Gedanken darüber macht, wer wie rechts ist, ne? Der? Ja, es sind die ganz feinfühlig, die Deutschen, ne? Vielleicht sollten wir nochmal 100 Millionen draufhauen. Irgendwie, um nochmal ein paar Stiftungen gegen Özil oder so zu machen. Aber Özil ist ja auch schon zu alt. Wir könnten Gefährder fragen, was sie dazu sagt. Die wird wahrscheinlich sagen, ach komm, der will doch nur spielen. Amadeo, Antonio, Veronika Kracher, Bildhauer News. Ja, die sollten eigentlich alle mal Stellung nehmen. Genau. Fände ich jetzt gut. Die Gefährder ist doch mit dem im selben Dartclub. Gefährder hat das gleiche Tattoo. Oh, mutmaßlich. Ja, ich hab's nicht gesehen. Aber am Pferderfuß. Ja, das war eigentlich schon die ganze News. Also, ja, wie gesagt, keine große Überraschung, aber irgendwie trotzdem assi. Jo. Ich meine, es ist im Endeffekt so, als würde jemand halt aus irgendeiner älterer Bundesliga, als würde Philipp Lahm mit einem NPD-Tattoo auflaufen und es fröhlich zeigen halt. Ja, und hier war auch eine Geschichte mit Rassismus. Und die Geschichte mit Rassismus ist im Endeffekt dieses kleine Kind, was wir hier sehen. Ich mache das mal ein bisschen größer. Vielleicht sieht man das. Das hat hier so. Rassistenkind? Ein Rassistenkind? Ja, wahrscheinlich über die Eltern oder Oh so, mein einer Gott. von beiden. Weil ihr müsst mal auf die Frisur achten. Dieses Kind hat halt so eine Frisur wie hier der Mann, der sich hier mit dem Kind gleich fotografieren lässt. Und das ist also ein Spieler hier von den Chicago Bears, von der Footballmannschaft. Und das Kind ist scheinbar ein Fan von ihm und hat sich deswegen die Haare so gemacht. Und das Problem ist natürlich, warum das rassistisch ist, weil dieses Kind, das hat eine helle Haut und hier sein Idol, der Footballspieler, der hat eine dunkle Haut und das geht natürlich gar nicht, ne? So eine Ich das richtig Frisur. sehe, dann ist auch schwer übel genommen, ne? So eine Frisur ist ja nur für Dunkelhäutige und das hat ja auch ein Sportkommentator gesagt, der hier zitiert wird mit White parents need to educate their children on what exactly. Nee, und what is exclusively black culture? Also, das ist verboten. Nein, nein, nein! Der Sportler fand das wohl nicht so exklusiv. Ja? Natürlich nicht, weil der Mann Ey. ist halt Ja, ist kein Profi. Profi. verrückter Spinner, so wie irgendwelche Journalisten. Hat er denn das Kind nicht gesagt? Unglaublich, wirklich. Die Hater und der Hass sind so unfassbar laut im Netz. Allein für die Überschrift Aber möchte ich Moment, eigentlich ich schon ausrasten. habe hier letztens ein bisschen was umgestellt, ja. Wir werden jetzt Was denn? limitiert auf -6 dB bei den Ah, Weltrekorden. was? Also wir sind nicht mehr so unfassbar laut. Also, diese Frau hat nach dem Text zu urteilen an der Fleischbeschau slash Vogue-Beschau Germany's Next Top Mogul teilgenommen. Und Ja, war das sie nicht ist diese, die mit das offengelegt hat, gewonderte die das da Dicke, ne? alles Gewonderte Dicke. durchläuft? Die Und das war geht. doch, glaube ich, diese, die gesagt hat, was da alles so passiert, dass sie denen die Füße schmieren, damit die umknicken und so. Die war das, glaube ich. Du bist da mehr Das drin kann als sein, ich jo. im Game, habe ich das Gefühl. Ich bin da nur durch Zufall, irgendwo war das verlinkt und da habe ich mir das mal angeschaut und das war auch tatsächlich ganz interessant, auf Naja, jeden Fall. Zufall, ne? Alles an ihr sei kritisiert worden, sagt sie, von ihrer Hautfarbe bis hin zu ihrer lauten Stimme. Ich schlage dir die Fresse ein oder ich fetze dir dein Gesicht mit Säure, drohen die Verfasser solcher Hassnachrichten. Ja, weil die hatten die nämlich auch so hingeframed als die Zicke da. Weil Jemand das habe hingen ja ihr alle immer schließlich in der so. Nähe ihres Zuhauses aufgelauert, erzählt sie. Ging ja alle immer so Rollen dazu gewiesen und die war halt die Böse. So haben sie das gemacht. Und die Leute natürlich, die sich da aufregen, waren solche Leute, das sind nicht die bösen Patriarchalen, ne? War auch dazu Aber das sagen. ist eigentlich gar nicht der Kern des Artikels, weswegen ich den mitgebracht habe, sondern es geht dann um die Meldestelle Hessen gegen Hetze. Die ist ja extra eingerichtet worden und da steht ja auch hier in der Bildunterschrift 36.500 Beiträge in gut 2 Jahren. Davon seien letztlich über 8.100 Fälle strafrechtlich relevant gewesen, also weniger als ein Ach du Viertel, Kopf. teilte der hessische Justizminister mit. Wo war die andere Zahl? Genau. In Hessen wurden bisher 320 Tatverdächtige identifiziert und es gab bislang 90 Urteile. Also diese Zahl von 36.500 runtergebrochen auf 8.000 runtergebrochen auf 320 Täter runtergebrochen auf 90 Urteile. Oh man. Ja. Ja, Und wir 90 wundern uns, dass wir Leute. Hasen finanzieren. 90 Leute können auch laut sein, wenn die alle auf eine Person einschreien, schon. Und natürlich Lübcke, Hanau und so weiter. AfD bereite für solche Gewalttaten einen Nährboden, warnte der CDU-Politiker Wer schreibt und so das? weiter und so fort. Ja, ich glaube aber, dass das wahrscheinlich gar nichts mit der Dame zu tun hat, ne? Weil die Nee, beschwert sich bestimmt es zu geht dann nur Recht. noch, also wie gesagt, es geht eigentlich gar nicht um sie, sondern eigentlich um diese Zahlen, auch für mich jetzt hier. Sie sagt dann nur noch, sie setzt sich jetzt auch gegen Hass ein und hat ein Buch geschrieben. Vielleicht ist das auch mehr der Anlass hier für diese Geschichte. Aber ich fand diese Zahlen so lustig halt. 33.000, 8.320, 90. Das ist Allerdings, ey. halt, da sieht man halt, wie wichtig der Kampf Das ist die gegen Essenz. Hass Das ist so ein im bisschen Netz. wie beim Goldschürfen. Ne? Das ist immer nur ein bisschen Ja. Und Nanas. Ja. 8-8 macht's möglich. Ja, jetzt müsst ihr alle ganz stark sein. Oh. Bundesjustizministerium streicht Förderung für Beratung bei Online-Hass von HateAid. Ja, also unsere Freunde, unsere fast schon Familienmitglieder, so gern haben wir die von HateAid, ne, die haben jetzt auf einmal Probleme, hier, ja, wenn die Opfer im Stich gelassen, ne? Klarzukommen, so, ja. Also man muss dazu sagen, also es geht hier um 600.000 Euro, die nächstes Jahr nicht bekommen. Und nur um es in Relation zu setzen, das ist ungefähr ein Drittel von den Mitteln, die bekommen. Ja, die haben ungefähr 700.000 öffentliche Förderung, 1,6 Millionen private Förderung, dann noch ein paar freie Spenden dazu, nur dass man es ungefähr weiß. 600.000 oder so, ne? Bei HateAid, da steckt ja die Alfred Landecker Foundation und Dingens dahinter. Campact. Die stecken ja dahinter. Ne? Und im Endeffekt, die Haushaltskürzungen wurden jetzt nicht großartig gesagt. Und HateAid sagte im Endeffekt so, ja, aber wir haben doch im Koalitionsvertrag, stand doch drin, es muss ausgeweitet werden. In einer Zeit, in der rechtsextreme Bewegungen weltweit Zulauf erhalten und Menschen auf der Straße wie im Netz attackiert werden. Hier zu sparen heißt es, die Demokratie zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt zu schwächen. Oh Gott, mit 12 Mitarbeitenden macht diese Teil rund ein Viertel der gesamten unserer Organisation aus. Speziell zu digitaler Gewalt geschulte SozialpädagogInnen und PsychologInnen bieten eine in Deutschland einzigartige Anlaufstelle für Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet, die digitalen Angriffen ausgesetzt sind. Darunter sind beispielsweise KommunalpolitikerInnen, JournalistInnen oder AktivistInnen, die durch koordinierte Hasskampagnen mundtot gemacht werden sollen. Ja, laut eurer. Ja, Lisa. Ja, sagt Annalena von Hodenberg, die Geschäftsführerin von HateAid. Und, ja, das erzählen sie auch schon mal länger. Ne? Sorry, den jetzt kann ich einseitig nicht Indizien beweisen oder so. Ja, aber das von Hodenberg-Ding haben wir jetzt schon ein paar Mal lustig gemacht. Die ist ja nicht erst seit gestern dabei. Genau. Ich weiß, die ist ja die Gründerin, aber erwähne ich trotzdem immer mal ganz gerne, weil das ja so ein satirisches Ding ist. So, ja, gut, ich meine, der politische Aktivismus muss noch mehr unterstützt werden durch so Sachen wie HateAid, weil wo können die Aktivisten ja, denn dann die machen, ihre ist Konkurrenten blockieren? Annalena Hodenberg ist unser Dick-Ass-Man. Für die alten, richtig alten Letterman-Zuschauer. Tja, der Rotstift geht mal, um. Ja, genau, hier geht es nämlich auch weiter mit der Amadeo und Hunde Stiftung, wurden wir kurz vorm Stream noch darauf hingewiesen. Haushaltskürzungen der Bundesregierung treffen die Demokratiearbeit gegen Hass im Netz. Demokratiearbeit. Das Bundesministerium der Justiz teilte mit, das ist das Projekt Firewall. Fire. Du. Demokratie will burn. Ab 2024, warum nicht sofort? Nicht mehr fördert. 1 von 11. Das heißt 911, was ihr wählen müsst, nicht 111, aber gut. Das Projekt baute seit 2021 ein erfolgreiches bundesweites Trainernetzwerk zur Auseinandersetzung mit Hass im Netz auf und wurde über die 3 Jahre mit insgesamt 744.000 Euro gefördert. Für uns als Amadeo und Thun Stiftung bedeutet diese Nachricht, dass wir eine erfolgreiche Arbeit Hass abgeschafft oder wie nach 3 Jahren abstampfen müssen. Für die wir keine alternative Finanzierung haben. Wir verlieren nicht nur 5 hochqualifizierte Mitarbeiter. Naja, die werden schon bei ARD und ZDF unterkommen. Keine Angst. Sondern auch ihr Know-how. Know-how. Ja, Hass und Hetze Know-how, ja. Sondern auch noch ein bundesweites Netzwerk, was über 110 MultiplikatorInnen. Wieso müsst ihr den Rolodex vernichten, oder wie? Damit der Kontaktbeamte nicht bekannt wird, oder wie? Die überall in Deutschland nach modernsten digitalpädagogischen Standards zum Umgang mit Hass im Netz geschult haben. Engagierte Jugendliche, keine Kleinigkeit. Die sich gegen Hetze in sozialen Netzwerken einsetzen, werden nun allein gelassen. Ja, keiner beaufsichtigt sie mehr und sagt, nee, ihr müsst schon erstmal gucken, ob das nicht vielleicht ein Linker ist, den ihr da anmeckert, weil das wollen wir ja nicht. Das ist unverantwortlich. Das hat verheerende Folgen in Zeiten, in denen der Umgang in sozialen Netzwerken immer rauer wird. Das ist der rauer, wenn doch eure ganzen Sachen so erfolgreich sind, verstehe ich nicht. Laut der Hate Speech Forsa-Studie, bla bla bla bla bla. Ja, jede Menge Leute haben es schon mal erlebt und die Menschen leiden, gibt uns Macht und rettet unsere Firewall. Hashtag rettet Firewall. Wir würden uns wünschen, dass die Bundesregierung diese Entscheidung überdenkt und sich damit hinter die in diesen Zeiten so wichtige Demokratiearbeit stellt. Die engagierten Jugendlichen dürfen nicht alleine gelassen werden. Free Willy, nee, rettet die Firewall. Und dazu passend habe ich hier noch schnell gefunden einen kleinen Einschub. FDP-Bundestagsabgeordnete von der FDP, Linda Teuteberg. Frau Teuteberg, bevor wir gleich miteinander reden, erstmal ein Tweet, den Sie, glaube ich, vor 2 Tagen abgesetzt haben. Blenden wir nochmal für die Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Der Bürgerrat ist weder Ergänzung und Bereicherung noch bloß überflüssig. Er ist Symptom des Ressentiments gegen die parlamentarische Demokratie. Sie, also diese parlamentarische Demokratie zu verteidigen und zu stärken, setzt voraus, Ihre Idee und Ihre ungeschriebenen Voraussetzungen zu verstehen. Ich habe das mal für mich interpretiert und Sie können mir gerne widersprechen. Mit anderen Worten, Bürgerräte gibt es nur, weil die Bürger nicht verstehen, was parlamentarische Demokratie ist oder es einfach nicht verstehen. Ey, was? Nein. Oder weil der Moderator nicht verstehen. Also Bürgerräte gibt es nur, weil Politiker nicht verstehen, was parlamentarische Demokratie ist. So wäre es richtig. Ja, es ist ein Astrotoffing-Rat, ist das. Das habe ich ganz sicher nicht gemeint. Es haben ja auch nicht Bürger das initiiert, sondern Bürgerinnen und Bürger haben den Deutschen Bundestag gewählt, sie haben Landtage gewählt und auch ihre kommunalen Vertretungen. Mir geht es darum, klarzustellen, dass die Idee der Bürgerräte leider allzu oft aufsetzt auf den Vorurteilen, die es gegen unsere parlamentarische Demokratie gibt, nämlich auf der Illusion und dem Vorurteil, dass es eine größere Kompetenz, eine größere Integrität und eine größere Repräsentativität gäbe mit solchen Ersatzgremien. Und das ist falsch. Die Idee der Repräsentation im Parlament ist nicht die, dass man dieselben soziologischen Merkmale haben müsste. Dann könnten wir uns ja Wahlen sparen und das Statistische Bundesamt erheben lassen, wie sich bestimmte Merkmale in der Bevölkerung abbilden und so den Bundestag zusammensetzen. Es geht mir darum, die Idee der Repräsentation und der parlamentarischen Demokratie engagiert zu verteidigen. Aber jetzt sagen Sie Ersatzgremium, das will doch gar keiner. Bärbel Baas hat gerade eben, konnten wir sie zusammen anhören, hat doch gesagt, das Parlament. Also ist es doch eigentlich nur noch mal etwas, so ein sozusagen ein zusätzlicher Fakt, wo Sie Ihre Entscheidungen vorbereiten können. Na, dazu muss man ja zweierlei sagen. Zum einen gibt es schon heute in den gegebenen Institutionen und Formaten ganz viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. Und das tun auch viele Menschen in unserem Land, die sich engagieren in demokratischen Parteien, um Inhalte ringen, damit auch um Wahlprogramme und auch zwischen den Wahlen immer wieder debattieren, Veranstaltungen machen, an denen Bürgerinnen und Bürger teilnehmen können, zum einen. Und zum anderen ist es doch viel wichtiger, dass wir uns auf das Gelingen der parlamentarischen Demokratie konzentrieren, auf Anhörungen und Beratungen zu Gesetzen, die diesen Namen verdienen, wo die Abgeordneten ihrer Funktion nachkommen können. Das wäre die bessere Antwort auf den Druck, unter dem unsere Demokratie steht. Aber bei Anhörungen werden ja auch immer nur vor allen Dingen immer die gleichen Expertinnen und Experten geladen. Ich möchte jetzt aber noch mal aus Ihrem Programm zur letzten Bundestagswahl zitieren. Da schreibt die FDP, Abgeordnete würden durch die Einschätzung und Erfahrung und Ideen der Bürgerrat-Teilnehmenden besser informiert. Das heißt, sie stellen sich schon gegen ihre Partei. Nein, jeder kennt das, dass bei Wahlprogrammen es immer verschiedene Punkte gibt, wo auch nicht jeder jeden Punkt gleichermaßen teilt und trotzdem wird das mit Mehrheit entschieden. Es gibt übrigens auch unterschiedliche Vorstellungen davon, was die Funktion von Bürgerräten ist. Vor einigen Jahren übrigens, auch als Herr Schäuble diesen Vorschlag gemacht hat, war noch nicht die Rede davon, dass man die Ernährungsgewohnheiten zum Beispiel erhebt der betreffenden Person und dann festlegt, in welchem Anteil Vegetarier, Veganer und andere da drin sein sollen. Also in Wahrheit gibt es ja auch sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was Bürgerräte sind. Aber klar ist doch, weder der Zufall per Los noch eine Repräsentativität nach soziologischen Merkmalen ist die Idee von Repräsentativität, die unser Grundgesetz hat. Und ich finde, darüber lohnt es zu sprechen und etwas dafür zu tun, dass die Vorteile der Demokratie, nämlich Legitimation durch Verfahren und auch ihre Lernfähigkeit, dass wir das, was immer in Sonntagsreden als Vorteil gegenüber autoritären Systemen beschworen wird, in dem Sinne fördern, dass wir die Menschen stärken, die sich schon heute engagieren. Sowohl in Parlamenten als auch an der Basis in den demokratischen Parteien und in den Veranstaltungen und Formaten, die es schon heute gibt. Da haben Sie noch mal einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Bitte um eine kurze Antwort. Sie sagen, natürlich sind es Leute, die sich auf den Veranstaltungen zu Wort melden. Da hat Bärbel Baas vor kurzem in einem Podcast von Phoenix mal gesagt, das sind immer die gleichen Leute, die sich da melden. Wir wollen doch mal ganz andere Leute zu Wort kommen lassen. Ob Sie sicherstellen können, dass das bei einem Bürgerrat ganz andere sind, ist ja höchst zweifelhaft. Wichtig ist, finde ich, wir müssen Angebote machen. Ich mache das ebenso wie viele andere Kollegen mit vielen niedrigschwelligen Veranstaltungen, wo jeder Bürger, jede Bürgerin hinkommen kann. Und das ist wichtig und auch der Austausch. Und ansonsten, finde ich, sollten wir die Gesetzgebungsverfahren und die Anhörungen auch nicht verächtlich machen. Auch da wird proportional verschiedene Sachverständige und Betroffene eingeladen und angehört. Die Meinung von Linda Teuteberg von der FDP zu. Ja, zu diesen. Ja, recht basiert. Zu diesen Experten kann man, da kann man, glaube ich, aber auch einiges dran aussetzen, wenn sie sich da immer suchen. Also. Ja, das auch. Ich meine, aber die Kritik am Bürgerrat ist ja okay und ja, nur in dem Fall kommt es dann eben von der Regierung, ne? Oder vom Staat selber sozusagen. Und ja. Der Bürgerrat. Ja, trauen die sich irgendwie auf ihren eigenen Entscheidungen nicht über den Weg oder so. Also. Na, ja, ich denke mal, die wollen das halt, AstroTurfen. Ne? Die wollen da irgendwelche Leute haben, die dann sagen so, das hatte ich ja schon mal hier gesagt, es geht ja um Ernährung jetzt irgendwie, was sie jetzt als erstes da irgendwie machen sollen. Und dann werden die sich da wahrscheinlich halt denken so, ja, eigentlich brauchen wir denn überhaupt so viel und so, das wird ja alles weggeworfen und so, ne, und eigentlich brauchen wir das doch gar nicht und Fleisch, ja, wäre doch eigentlich besser, wenn die Leute nicht so viel Fleisch essen und dann hast du dann so Sachen, was die Leute so in der Theorie irgendwie meinen und dann rennen sie dann damit los und irgendwelche Grünen kommen dann und sagen, ja, das ist ja Volkeswille jetzt hier, ne, der Bürgerrat hat es entschieden und sie wagen es jetzt hier dem Bürgerrat zu sagen, dass das nicht gut ist oder so, jetzt müssen wir doch hier sofort die Gesetze ändern und feministische Agrarpolitik betreiben oder was weiß ich. Mal gucken, wie das dann ausufert oder so, aber es ist zu befürchten auf jeden Fall, klar. Ja. Und noch mehr Leute, die reinquatschen im Prinzip nur, ne. Ich glaube, die holen die sich halt, damit die auf so einer oberflächlichen Ebene dann nur, ne, wie das immer so ist, in der Theorie halt. Ne, wenn du die Leute auf der Straße irgendwie fragst, ist das gut, dass es ein Paygap gibt oder ist das schön, dass wir so viel wegschmeißen oder diese ganzen Sachen halt. Die meisten Leute, die da nicht mehr drüber nachgedacht haben, dass so Dinge halt so sind, nicht ohne Grund, ne, dass es ja irgendwie sein muss, dass es irgendwo dran liegt. Ne, die sagen ja so, ja, ist doch nicht so gut, ne, ja. Und dann hast du so Leute, die dann halt meinen, ja, das kann man doch einfach ändern, müssen wir nur entscheiden und so. Und dann passiert das wahrscheinlich dann, naja. Naja, jedenfalls, dieses hier war jetzt mal wieder eine Veranstaltung von der Denkfabrik R21 und da ging es jetzt um Rechts, Fragezeichen zur Abgrenzung des politisch Legitimen und da haben sie sich hier die Frau Coutard unter anderem eingeladen, hier ehemals die von der AfD ausgetretene. Und ja, könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen. Ich wollte hier nur mal. Das ist auch sehr gut, auf jeden Fall. Ja, eine Stelle hätte ich mir auch rausgesucht, aber ja, und dieselbe ist. Die Frau, ich wollte hier nichts abspielen, weil ich es jetzt auf die Schnelle auch nicht mehr gefunden habe, aber die Frau Schröder nimmt dann nochmal Stellung zu der Veranstaltung mit den Woken, wo sie ja gesagt hat, es ist eine kleine Minderheit, aber die haben die kulturellen Produktionsgüter irgendwie in ihrer Hand oder irgendwie so war die Formulierung, ne, in den Medien und an den Universitäten und so, können die halt ihre Meinung halt ganz stark vertreten und das ist ihr ja ausgelegt worden als antisemitisches Dog-Whistling oder so. Und dazu ja, sagt ihr sie, und dem Nur, ne? Er hatte ja so ähnlich so gesagt, dass sie dann auch ausgeschnitten haben, die beiden einzigen Zitate hat sie dann gesagt. Ja, dazu nimmt sie ja hier jetzt halt eben ganz zurückgelehnt, wie sie da jetzt auch sitzt, halt Stellung und meint, Ja, und wir haben auch daraus gelernt, dass wenn man einfach sagt, nö, sehe ich nicht so, und dann vergeht das halt von selbst. Muss man sich nicht für entschuldigen, und das sollten die Leute dann, die Konservativen, sich mal auf die Fahne schreiben, dass sie nicht bei jedem Ding, wenn die Medienleute irgendwie sagen, so, jetzt seid ihr aber zu weit gegangen und hier und da und dort, ne, dass sie dann irgendwie nachgeben und sagen, ja, ach, Entschuldigung, so habe ich das doch gar nicht gemeint und so weiter und so fort, ne, sondern einfach nur sagen, nee, das ist Quatsch, was ihr da erzählt, und ja, und dann einfach auf der Position halt stehen bleiben, wenn die vernünftig war, und dann geht das halt vorbei und ist alles wieder gut. Ja, und das fand ich auf Oder jeden Fall gut, aussitzen lassen, oder? dass sie das da realisiert haben. Nee, noch nicht mal aussitzen, einfach nur, sondern sich halt diese Kritik einfach nicht zu eigen machen, wenn die halt Quatsch ist. Na, und nicht immer so sagen, so von wegen, ja, ihr seid die Experten oder so, und da bin ich jetzt wohl zu weit gegangen oder so. Ja, also das wäre schon gut. Das Einzige, was mir dazu direkt eingefallen ist, dass sie ja dann in ihrer Weltkolumne direkt nochmal so ein Ding geschrieben hatte, wo sie sich über den Begriff Kulturmarxismus aufgeregt hat. Wo ich mir auch wieder so denke, ja, Frau Schröder, das wäre aber eigentlich auch was, wo ich mir eigentlich denken würde, da solltet ihr mal ein bisschen entspannt damit umgehen, weil ja, das ist halt ein legitimes Konzept von den Linken selber und keine Verschwörungstheorie oder irgendwie abwertende Sache von Rechten oder so, die eigentlich Bolschewismus bedeutet und bla bla. Haben wir ja auch schon ausgiebig drüber gesprochen. Das war Ja, jetzt ich wollte nur. nochmal sagen, der eine CDU-Mann, der da saß, hatte auf jeden Fall einen guten Punkt, fand ich, als er meinte, dass ja, dass früher die Politik den Leuten vor Ort einfach ein bisschen mehr vertraut hat, sozusagen, und nicht alles bis ins Kleinste regeln musste und wollte. Und dazu passt ja auch, dass der Lanz den Habeck letzte oder vorletzte Woche wo gefragt hat, ob er dann nicht ein schlechtes Gewissen hat wegen seiner patriarchalen Art oder so. Fand ich auch sehr witzig. Okay. Okay, Estrella, good news. Ja, genau, das hatten wir ja vor ein paar Wochen. Irgendwie die Dame hier, die hatte ja so ein GoFundMe gestartet, weil sie da in einem Rechtsstreit mit ihrem Verlag war. Und bei ihrem Buch ging es ja um die Psychologie der Wokeness, und der Verlag wollte das nicht veröffentlichen, und sie wollte dann darauf klagen, dass es veröffentlicht wird. Und das hat sich jetzt quasi erledigt, weil der Westend Verlag hat jetzt übernommen. Das ist ja dieser Verlag, wo unter anderem auch das eine Buch von Kubicki erschienen ist, wo es um Meinungsfreiheit geht, und auch das Buch von der Judith Bassert, das Schäm dich Buch, das ist ja auch beim Westend Verlag erschienen, und jetzt halt eben hier die Estrella ist dann auch untergekommen, und es soll wohl auch noch ein bisschen erweitert werden. Eigentlich war es ja schon fertig geschrieben, das Buch. Sollte ja eigentlich schon erschienen sein, aber jetzt wird es halt Frühjahr 2024, und sie hat auch nochmal gefragt, ob es noch irgendwelche Sachen mit Psychologie und Wokeness gibt, was den Leuten noch einfällt, die man vielleicht da drin noch behandeln sollte. Also wenn euch da was einfällt, könnt ihr euch ja bei Twitter bei der Dame nochmal melden. Ja, der Zizek, der Slavoj Zizek, der Bühnenkünstler, Slavoj Zizek. genau, hat mal wieder hat ein langes Interview gegeben, der Taz, ja, das ich eigentlich zum Lesen empfehle, aber ja, das ist ein bisschen verwirrt einen hinterlässt sozusagen. Oder man muss Nein, eben. sag bloß. Zizek hinterlässt einen Ja, verwirrt. Das ist ja total. Ja, Ja, er hat so ein also bisschen so Standpunkte, mit denen er keine Neubrotung. Rechte, ne? Das ist immer wieder Ja, interessant auf jeden Fall also bei ich ihm. habe damit schon gerechnet, mit den Standpunkten von ihm, aber gut, ich meine, ich habe ihm auch schon mal zugehört. Und da ist ein Windbeutel aus meiner Sicht, und der hat den anderen Windbeutel gefunden, den Unfried Ja. von der Taz, und da haben sie ja gemeinsam gewindbeutelt. Ich würde ihn Und eher als klassischen Linken sehen, halt. als Ja, eigentlich schon, ja. Marxisten, er ist ein Ja. Marxist, Aber beim und Meat-Takeover, ja, der aber rote halt Gulag. nicht, also ich würde ihn jetzt auch nicht, ich hätte ihn auch nicht als Woke eingeordnet. Also ich würde ihn eher als so einen, ja, standardklassischen Sozialisten sehen. Ja, aber im Endeffekt, ich habe es gar nicht geschafft zu dem Bereich, wo es um woke Linke ging, weil ich mir vorher die Schnauze voll hatte. Er Und hat dann von Habermas gelabert und so, dass er rechts wäre. Und ich weiß nicht, ob das stimmt. Er hat sich übrigens auch, fand ich auch ganz interessant, sich selber als Deutschen bezeichnet, ne? Wie Deutsche oder so. okay. Jo. Bist du sicher, dass du das nicht mit Unfried verwechselt hast? Aber Nicht egal. Jedenfalls hundertprozentig. Kriegskommunismus. Warum brauchen wir Kriegskommunismus? Das ist quasi so wie Kriegswirtschaft unter Nazi-Kram und so und also gegen den, also im Zweiten Weltkrieg von den Alliierten und so. Und jetzt brauchen wir Kriegskommunismus wegen der Ja, man könnte vermuten, dass Klimakrise. er das Buch von Eva Herrmann, von dieser Herrmann da auf, nicht Eva Herrmann, von der Frau Herrmann da Ach, das braucht aufgreift. er überhaupt gar nicht lesen dafür. Das ist bei denen noch Standard. Ne? Lesen Also, nicht. und ich frage mich auch wirklich an diesen Sachen, weil wir haben das hier jede Woche, mindestens einen Artikel über, wir brauchen jetzt Kommunismus wegen dem Klima. Aber das ist natürlich nur eine Verschwörungstheorie, ne? So ein Dass bisschen das hat er das ja auch irgendwas gesagt. miteinander Man zu müsste tun jetzt hat mit und diese ganze Scheiße kolportiert wird, um hier irgendwie den Demokratie mal Kommunismus ablegen oder so. einzufügen und den Genau. hier Planwirtschaft und diese ganzen Geschichten. Ne? Aber das ist natürlich weit hergeholt, ne? Das ist überhaupt nicht offensichtlich für jeden, der mal einmal in der Woche irgendwo sich so einen Kram hier von der Es ist, wenn linksextremen man Seite keine irgendwie anschaut. andere Handhabe sieht, wenn man nicht mehr sieht, wie das sonst gehen könnte, außer in der Weise, dass man das einfach bestimmt. Ne? Ja, die wissen ja Also, auch wir haben mir alles, schon Leute ne? gesagt, so, irgendwann wird es wahrscheinlich auf Zwang hinauslaufen, weil so Ja. klappt es ja nicht oder so. Ja, der alte Windbeutel hier, der weiß natürlich genau Bescheid. Ja. Klimakommunismus, In the end, you Kriegskommunismus. go to Gulag. Er rührt ja immer Ja. nur ein bisschen so in dem Zeug. Ja, und das ist auch diese Geschichte hier. Wir brauchen ein Maximaleinkommen. Das ist auch gut, Dann ja. können wir den unnötigen Konsum verringern, sagt Da freue ich mich so. irgend so ein Philosoph aus Japan dieses Mal. Und der ist für einen Degrowth-Kommunismus. Und ich wette, der hat das Buch von der Dingsbums auch nicht gelesen, weil das ist ja einfach der Standard bei diesen Leuten. Und warum braucht man die Scheiße wegen Klimawandel? Deswegen braucht man Kommunismus wegen Klimawandel. Und dann müssen wir natürlich den Es ist Rechtsstaat schon alles abschaffen, schon weil der cool. Rechtsstaat sorgt ja dafür, dass die Leute unnötigen Konsum Hat die Hermann auch gesagt, anstellen. wir müssen grün schrumpfen. Ne? Und da kann man kein Wachstum dann mehr haben oder so, schon gar nicht irgendwie am BIP. Das ist ja auch Ja, und die ja, Leute das wissen das ist natürlich. Die wissen unmenschlich. ganz genau, was nötig und unnötig ist, ne? Und ganz Genau. besonders nötig ist das Anzugsbudget von hier Wolfgang M. Schmidt und den ganzen Leuten. Das ist alles nötig, ne? Und Ja, die unnötig. entscheiden auch 2001 bis Unnötig 2003 ist das dein iPhone rauskommt. Fleischmittagessen. Das ist nicht mehr nötig. Ja, genau. Ja, werden Sie sich dann umgucken. Ja, hier haben wir einen interessanten Fall der Corona-Nachlese. Kündigung einer Referentin im KZ-Gedenkstätte wirksam. Was ist passiert? Die Frau hatte laut Gericht Ende Januar 2022 bei einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen vor etwa 3000 Teilnehmenden von einem reaktionär-faschistoiden Staat gesprochen. Zitat: Wir haben es hier mit der schärfsten Faschisierung im Staat und Gesellschaft zu tun. Also das Zitat, seit der Gründung der Bundesrepublik. Ja, und das war quasi laut Gericht. Dem Gericht zufolge gibt es begründete Zweifel an der Verfassungstreue der Klägerin und deswegen ist die Kündigung durch die KZ-Gedenkstätte Dachau rechtens. Die zutreffende Wiedergabe von historischen Fakten und der Respekt vor der Geschichte der Gedenkstätte sei essentielle Voraussetzung für die Tätigkeit. Die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses sei der Arbeitgeberin somit nicht zuzumuten. Also, ja. Gut, ich meine, man könnte jetzt zynisch sagen, okay, die arbeitet, also die hatte dann einen 450-Euro-Job, hat Führung halt geleitet. Ja, die war jetzt keine zentrale Mitarbeitende da. Aber, ja. Wir haben es hier mit der schärfsten Faschisierung im Staat und Gesellschaft zu tun seit der Gründung der Bundesrepublik. Und das, Ist ja noch nicht mal ein ja, Vergleich mit irgendwas. eine solche Geisteshaltung und die damit eingehende Herabwürdigung der Demokratie stünden nicht im Einklang mit dem öffentlichen Dienst der Länder. Eine solche also ja, also staatliche Übergriffe als schärfste Faschisierung in Staat und Gesellschaft seit der Gründung der Bundesrepublik, das ist eine Herabwürdigung der Demokratie, darf man so nicht sagen. Ja, alles klar? Schon interessant. Das Also es geht ist hier nur um zivilrechtliche Sachen, ne? Also das man denn für ein kann deswegen Paragraph? gefeuert werden. Herabwürdigung der Demokratie habe ich noch nie gehört. Ich kenne auch nicht Ja. alles, aber. Also, ne, der Staat ist zu übergriffig und achtet die Rechte der Bevölkerung nicht, ist eine Herabwürdigung der Demokratisierung, das zu sagen. Also nicht mal irgendwie Verharmlosung oder Relativierung des Holocaustes oder so, darum geht es ja gar nicht. Ne. Ja, ne? Nur... Meine Güte. Tja. Die Gerichte hörig sind, ne? Das wird sie lehren, glaube ich. Die kommt nie wieder auf die Idee. Die war so schlimm, die war wahrscheinlich nur Führerin in der KZ-Gedenkstätte, um sich am Leid der Leute zu ergötzen oder so. Also über die Dame wurde ja auch relativ, ja, wie halt aus linken Kreisen über solche Leute geredet wird, ne? Ja, ja, hier gab es einen ganz merkwürdigen Fall, wo Neonazis angeblich ein Paar überfallen haben und dann quasi Stunden später, als dann die Polizei bei denen war, da haben die nochmal dann angegriffen und dann die Polizei angegriffen. Laut diesem Artikel. Auf Droge, ja. Oder so. Schlimm. Wie, die haben dann draußen gewartet, bis die Polizei kam oder was? Nun, da steht ja noch nicht mal so drin, nur dass es Stunden später gewesen und die waren 13, 16, 18 und 35 Jahre alt, diese Leute. Kehrte die Gruppe zurück und dachte. Ja, der 35-Jährige, meine ich, der Anführer war. Ja, 13, ach, dass die 16, Frau auch noch dabei. Das ist das Mastermind dahinter. Wahrscheinlich nicht. Allerhöchst wahrscheinlich. Ah, der 35-Jährige ist der Redelsführer, okay. Ja, dann sollen die das mal ausermitteln, was. Vielleicht haben die irgendwas genommen oder so. Tja, Idioten gibt es. Verfassungswidrigen Organisationen gibt es auch noch, ja. Ja gut, wenn er den Arm ausgestreckt und die Borde gerufen hat, dann ist das, reicht das schon. Dann reicht das schon, ja. Okay. Ja, wie gesagt, seltsamer Fall, aber ja, Idioten gibt es. Staatsanwaltschaft will Freispruch für Polizeiinspekteur anfechten. Ja, hier haben wir eine MeToo-Angelegenheit. In dem Verfahren ging es um die Frage, ob der ranghöchste Polizist des Landes seine Machtstellung als Vorgesetzter missbrauchte, um die Kommissarin zu sexuellen Gefälligkeiten zu drängen. Was passiert? Einen Abend war man in einer Bar und der Inspekteur und die Dame haben Zärtlichkeiten ausgetauscht. Dann ging man kurz nach draußen und ging rein und dann ging es mit den Zärtlichkeiten weiter. Und ja, die Dame hat halt gesagt, ja, das stimmt nicht und ich wollte nicht, ich habe mich geekelt und er wollte halt seine Machtposition ausnutzen und hat halt gesagt, wenn was geht, dann hätte sie eine gute Karriere vor sich und sowas. Ja, im Endeffekt sagt das Gericht, es sei nicht zu klären, ob der Inspekteur in der Nacht die jüngere Kollegin von einer Stuttgarter Bar genötigt habe, ihn intim zu berühren. Nach Einschätzung des Gerichts sei der Austausch von Zärtlichkeiten in der Bar einverständlich. Dies zeige das Überwachungsvideo aus der Kneipe, was ihm übrigens wohl den Arsch gerettet hat in dieser Sache. Ja. Die Polizistin, die in dem höheren Dienst befördert werden wollte, sei geschmeichelt vom Interesse des Inspekteurs gewesen. Und das Gericht hält die Aussagen des mutmaßlichen Opfers insgesamt für nicht überzeugend. Die Hauptkommissarin habe mehrfach Erinnerungslücken geltend gemacht. Er hat keine klaren Aussagen getroffen, was genau vor der Bar passiert sei. Aus Sicht des Gerichts wirkt es auch nach Rückkehr in die Bar so, dass die beiden wie vorher Zärtlichkeiten austauschen, viel mehr schmusen, die beiden Beteiligten einverständlich weiter. Richter Peterke betonte, man erkenne auf dem Video nicht, dass die Polizistin sich, wie von ihr behauptet, ekelte. Kein Ekel, gar kein Ekel, sondern das Gegenteil von Ekel. Stattdessen habe sie den Inspekteur gestreichelt und den Kopf auf seine Schulter gelegt. Sie machte anhaltend mit. Ja, also freigesprochen, aber natürlich geht das in die nächste Instanz, weil in einer Mitteilung von Freitag heißt es, dass für die Fortführung des Disziplinarverfahrens die Rechtskraft und die Gründe des Urteils entscheidend seien. Also der Staatsanwalt will weiter ermitteln, weil das ist so ein ganz klarer Fall hier. Seinen Job wird er nicht bekommen, wird er nicht zurückbekommen, ja. Der Inspekteur der Polizei wird nicht ins Amt zurückkehren. Nicht alles, was strafrechtlich folgenlos bleibt, ist auch in Ordnung, würdig und recht, sagte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel. Ja, also... Hat er auch den Arsch vergoldet, wa? Spitze. Tja, während des Prozesses seien in diesem Kontext nicht nachvollziehbare Sachen zutage getreten. Für Polizei und das Innenministerium sei durch den Strafprozess ein Schaden entstanden, ja. Also er ist schuld. Obwohl er freigesprochen wurde, hat er den Schaden verursacht, natürlich. Ja, nun werde man Dinge neu aufbauen, insbesondere was Werte und Führungskultur angeht. Ach du Scheiße. konkrete Vorschläge werden zeitnah vorgebracht werden. Mit dem Urteil endet nach zahlreichen Verhandlungstagen zumindest vorläufig ein Verfahren, das bis in höchste Kreise von Polizei und Politik erhebliche Wellen schlug und wegen dem sich seit vielen Monaten auch ein Untersuchungsausschuss im Landtag mit sexueller Belästigung und den Beförderungspraktiken bei der Polizei beschäftigt. Der Herr ist unschuldig, aber sein Leben ist im Eimer. Also zumindest die Karrierelaufbahn. Ja, vor allem diese Vorhaltung, wegen ihm hätte sich da jetzt irgendwas verändert, dann müsste man was verändern oder so, das ist doch irgendwie auch eine Frechheit. Ein riesiger Skandal, alles, das ganze System muss reformiert werden, weil... Haben Sie die einfach ja, warum jetzt Leute? Genau? Also furchtbar. Ja, also... Ne? Ich will jetzt nicht zu viel reininterpretieren, was da jetzt genau passiert ist. Die Frau darf nicht schuld sein. Das ist die Faktenlage, wie sie hier behauptet wurde von der Dame, wie es im Prozess gelaufen ist, ist unglaubwürdig. Ja, keine Ahnung, was da los war. Und vor allem, was halt besonders interessant ist, wie der gesamte Apparat an der Sache weiter festhält. Nein, Disziplinarverfahren muss kommen. Nein, wir gehen in die nächste Instanz. Und das Gericht hat der Öffentlichkeit genau erklärt, dass die Aussage der Nebenklägerin eine aus ihrer Sicht offenkundige Falschbelastung sei. Das heißt, der Polizist kann sie wahrscheinlich sogar verklagen deswegen. Aber nein, seinen Job darf er nicht weiterführen. Ja, macht gute Laune sowas, ne? Restart of Germany's reactors, can it be done? Ja, hier hat ein Think Tank, Radiant Energy Group, hat mal eine Studie erstellen lassen, eine technische Studie, was die Atomkraftwerke in Deutschland betrifft. Erstmal werden ein paar Sachen gesagt, ja, wir importieren immer mehr Geld und CO2-Bilanz, alles wird teurer. Ich meine, warum der Atomausstieg Blödsinn ist, die Gründe weiß jeder. Die werden ja nur ideologisch überspielt. Dass es da Probleme gibt, ist ja jedem intellektuell klar. Die Frage ist nur, will man diese Probleme überspielen oder nicht? Und die haben jetzt eine ganz steile These in den Raum gestellt. Und zwar, man könnte innerhalb von 9 Monaten in einem Best-Case-Szenario 6 Atomreaktoren wieder neu anfahren und 8 Reaktoren innerhalb 9 bis 12 Monate neu anfahren. Von den bereits stillgelegten Reaktoren. Die haben einfach mal technisch untersucht, wie weit ist der Rückbau denn tatsächlich jetzt, hat tatsächlich stattgefunden. Was müsste ersetzt werden? Ist das verfügbar? Wie sind die Lieferzeiten und so weiter und so fort? Relativ umfangreich tatsächlich, ja. Und zusammengefasst, rein technisch ist es möglich. Es gibt nur 2 Hürden. Hürde Nummer 1 ist halt die deutsche Gesetzgebung, die es de facto verbietet. Und die Hürde Nummer 2 ist das mangelnde Fachpersonal. So, das wären die einzigen beiden Hürden, rein technisch gesehen, von Generatoren, von Teilen, von diesen ganzen technischen Sachen wäre es möglich, sie wieder anzufahren. Ja, was interessant ist, weil ja oftmals so Sachen im Raum stehen, wie die Sachen sind unwiederbringlich zerstört worden oder die wurden absichtlich so zurückgebaut, dass es besonders teuer wäre, sie wieder anfahren zu lassen. Die rein theoretische Möglichkeit, dass man die Sachen wieder anlaufen lassen kann, ist okay. Und hier hat man mal einen Kostenrahmen und einen zeitlichen Rahmen aufgebaut und die Kosten, die wieder aufzubauen, wären geringer als die zusätzlichen Stromkosten, die wir derzeit haben bei den ganzen Importpreisen, die wir da auch zahlen müssen, von 2 Monaten. Also das, was wir jetzt an 2 Monaten mehr für, also als volkswirtschaftlich, in 2 Monaten mehr bezahlen für den Strom, weil wir den importieren, weil wir die Atomkraftwerke nicht haben, wären quasi die Kosten, die ganzen Sachen wieder instande zu setzen und wieder laufen zu lassen. Und dann hätte man einen geringeren Strompreis, was natürlich der Wirtschaft vielleicht auch gut tun würde. Vielleicht würde sie dann nicht abwandern. Interessant, dass sich jemand traut, das zu sagen. Ob das jetzt alles so realistisch ist, weiß ich nicht. Nachgerechnet habe ich das alles nicht, aber es sieht zumindest, was die technischen Sachen angeht, detailliert aus. Die haben sich über Generatortypen, werden diese großen Schaufeln überhaupt noch gebaut und sowas, haben die sich Sorgen gemacht und haben das recherchiert. Also doch recht umfangreich, aber natürlich ein Wunschtraum. Wird so nie passieren. Meine erste Reaktion darauf war, dass ich laut gelacht habe, aber tatsächlich hat das Ganze doch einigermaßen Hand und Fuß. Ja, also man könnte, wenn man wollte, aber wir wollen ja nicht. Ja, einer der wichtigsten Gründe war ja, dass dann der Druck von der Kohle oder so weggehen würde. Also man will auf jeden Fall, dass man dann von Kohle runterkommt. Danach könnte man ja praktisch wieder dann Atomkraftwerke bauen. Tja. Ja, naja. Tja, der nächste europäische Schildbürgerstreich. Die F-Gase, da habe ich schon mal drüber gesprochen. Ja, die F-Gase sind die Kältemittel, die in so Sachen wie Wärmepumpen beispielsweise drin sind, aber auch in verschiedenen anderen elektronischen Geräten und Bauten benutzt werden müssen. Es geht einmal die ganzen F-Gase und um das SF6-Gas, da hatte ich auch mal separat drüber geredet. Im Endeffekt ist es so, es gibt zwei Lager in Europa, die einen, die sagen, wir müssen diese F-Gase quasi verbieten. Und dann gibt es eine Gruppe, die sagt so, ja, technisch gesehen ist das schwierig, das zu machen, weil dann können wir sehr viele Sachen nicht machen und es scheitert einfach an der Realität. Ja, wie so oft, Deutschland ist natürlich dafür, das zu verbieten. Wenn ihr jetzt euch denkt, ja, wir machen Wärmepumpe, bla bla bla bla bla. Ja, das hat ja Charles Habeck gesagt. Darüber habe ich ja schon mal geredet. Ne? Jetzt machen wir, die Wärmepumpen werden in den Markt gedrückt und dann in ein paar Jahren, müssen die Kältemittel ausgetauscht werden oder sie werden verboten oder sonst irgendwas. Die Theorie ist ja, dass man auf Ammoniak und andere Gase umstellt. Deutsche Firmen haben da einen Forschungsvorteil, so auch ein wirtschaftlicher Grund, warum andere Länder sagen, ja, unsere Industrie geht dann kaputt und es funktioniert alles nicht so. Und ja, deswegen wird das Ganze jetzt weiter verzögert werden. Es ist einfach nur so ein Schildbürgerstreich mal wieder. Ne, baut die Wärmepumpen ein, baut ganz viel mehr Transformatoren. Die Transformatoren, die brauchen auch dieses SF6-Gas, ja, weil die anders nicht genutzt werden können. Ja. Ach ja. Und das Frustrierende ist halt, dass wir als Deutsche sagen, verbietet das, aber gleichzeitig die treibende Kraft sind, baut das alles ein. Ja, Mann, weiß ich auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ja, ich habe ja letztens irgendwo gelesen, die Franzosen beschweren sich auseinander, dass die Deutschen in der EU immer gegen Atomkraft sind und dann aber hintenrum bei ihnen kaufen. Klar. Ja. Ja, die beschweren sich ja nicht darüber, dass wir es bei ihnen kaufen, sondern dass wir dadurch für Instabilität im Netz sorgen. Ja, dass das eine Doppelgesichtigkeit ist, da kritisieren sie eben auch, ne? Ja. Ja, Scott Morton geht auf, ja, von Sonneborn, ein Artikel. Ja, das ist eine Sache, die hat in Deutschland nicht so eine große Rolle gespielt, aber im EU-Ausland hat sie sehr hohe Wellen geschlagen, ja, aber ich meine, wir sind halt in Deutschland, das interessiert uns schon. Ja, während die Personalie Scott Morton in Frankreich im ganz großen Stil debattiert wurde, Zeitungen, TV-Runden, Wissenschaftler, ehemalige EU-Beamte, Oppositions- und Regierungspolitiker, Minister bis hin zum Staatspräsidenten, hatte die deutsche Presse ihren Standpunkt mal wieder von der Presseerklärung der Kommission abgepaust. Alles normal, eine Expertin. Bitte gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen. Worum ging es im Endeffekt überhaupt? Ja, da es an kompetenten Europäern für die Stelle gemangelt habe, hat man sich für die Streichung der EU-Staatsangehörigkeitsvoraussetzung entschieden. Und deswegen wurde diese US-amerikanische Forscherin quasi, sollte als Chefökonomin die EU-Kommission beraten. Ja, aber das funktioniert nicht so ganz, weil sie halt nicht EU-Bürgerin ist und deswegen hat sie Interessenkonflikte. Und wann immer Morton sich wegen ihrer zahlreichen Interessenkonflikte werde zurückziehen müssen, würden kompetente Europäer das Ruder übernehmen. Natürlich auch keine richtige Ausschreibung und so weiter und so fort. Ja, die Liste der Interessenkonflikte wird von der Kommission derzeit noch bearbeitet. Die Entscheidung, Morton einzustellen, ist jedoch bereits gefallen. Allerdings, inzwischen ist, wie eingangs erwähnt, die gefallene Entscheidung wieder gefallen. Weil die Dame gesagt hat, sie zieht sich aus dem Kreis der Bewerber zurück, weil, beziehungsweise, sie wurde ja schon gesetzt, aber weil sie selber diesem Schauspiel nicht aussetzen will. Die Liste der Interessenkonflikte von Fiona Scott Morton sei vertraulich, unterliege der Geheimhaltung und werde auch den Mitgliedern des Europäischen Parlaments nicht zur Verfügung gestellt, sollte sie eingestellt werden. Wie gesagt, sie wird nicht eingestellt, aber gute Voraussetzung. Und Morton hat keine Sicherheitsfrage aber erhalten, die normalerweise notwendig ist für Geheimhaltungsstufen, Sachen und sowas. Aber sie benötige auch keine, selbst wenn sie Zugang zu strategischen und vertraulichen Informationen erhalte, die für ihr Heimatland USA von vorrangigem Interesse sind. Also ja, die Lotte Harry oder was? Ja. Ja, aber wie gesagt, bevor die Personalie auf dem heutigen Treffen der EU-Kommissare erstmals zur Sprache kommen konnte, hat Fiona Scott Morton ihren Verzicht auf den Posten bereits mitgeteilt. Ja, es ist ein richtig schöner kleiner Skandal, der wie in der Europäischen Union öfters vorkommt. Nur wir kriegen es in Deutschland hauptsächlich nicht mit, weil, wie der Sonneborn es richtig gesagt hat, alles normal, eine Expertin, bitte gehen Sie weiter. Ja. Tja. Also wie gesagt, da gab es einige Sachen, es gab eine Protestnote von verschiedenen EU-Kommissaren, die Frau von der Leyen schriftlich aufgefordert haben, die Personalentscheidung rückgängig zu machen. War mir so nicht bewusst. Ja, wurde ja auch nicht richtig drüber berichtet in Deutschland. Ne? Ist ja auch egal. Ist ja nur die Europäische Union. Naja. Von so einer Kritik zieht die von der Leyen sich mal nichts an, ne? Ja, das sowieso nicht. Er hat die SMS gelöscht, hat sie gar nicht bekommen. Ja, und hier, international wird im Endeffekt der Niedergang von Deutschland beschworen. Einfach nur ein weiterer Artikel, wo einfach gesagt wird, gut, aus den bekannten Gründen, zu hohe Regulation, zu hohe Energiepreise, fehlgeleitete Wirtschaftssubventionen, beziehungsweise werden einige große Firmen werden mit Subventionen vollgestopft, aber kleine und mittlere Unternehmen, die auf Förderung angewiesen werden, die werden übergangen beziehungsweise scheitern an den Hürden. Und international hat sich quasi das Investitionsklima so stark geändert, dass halt deutsche Unternehmensanleihen beispielsweise nicht mehr so hoch geratet sind wie in den letzten Jahren. Und gut, dass das Investitionsklima eingebrochen ist, hatte ich ja schon vorletzte Woche, glaube ich, berichtet. Wir haben quasi negative Direktinvestments gehabt, also mehr Investment von Deutschland im Ausland als aus dem Ausland in Deutschland, was halt normalerweise nicht der Fall ist. Ja, und wenn Deutschland, das heißt ja, wenn Deutschland niest, dann kriegt Europa die Erkältung und das ist das Problem. Wir bewegen uns mittlerweile makroökonomisch auf Sachen hin, die seltsam sind. Ja, wirtschaftlich gesehen gibt es einen Median in Europa. Ja? Die wirtschaftlichen Verhältnisse in Europa sollen ja angepasst werden. Allerdings haben immer alle Leute gesagt, sie müssen nach oben hin angepasst werden. Ne? So Staaten wie Holland, Deutschland, Frankreich, Schweden, die sollen quasi die Vorgaben machen, an denen sich alle dann orientieren sollen. Aber de facto ist es jetzt so, dass die etwas reicheren Länder sich dem Durchschnitt der Europäischen Union eher angepasst haben. Ein Beispiel, Polen und Deutschland, klar, absolut gesehen ist Deutschland ein sehr, sehr, sehr viel reicheres Land als Polen, aber beim Pro-Kopf-Einkommen beispielsweise haben die Polen an Deutschland sehr stark aufgeholt und Deutschland ist nicht so stark gewachsen wie der Rest-EU-Durchschnitt, was dazu führt, dass die Polen, wenn der Trend weiter so geht, im Jahr 2030 ungefähr das gleiche Pro-Kopf-Einkommen wie die Deutschen haben. So. Ja, also Europa generell wirtschaftlich geht es Europa unterm Strich gesehen schlechter. Die wirtschaftliche Anpassung bringt Europa keinen wirtschaftlichen Vorteil, sondern es ist eine Anpassung nach unten und das Investitionsklima im Ausland hat Europa jetzt zwar noch nicht abgeschrieben, aber ja, es wird immer enger. Ja, kann auch schnell gehen. Dann hast du in zwei Ländern plötzlich eine rechte Regierung, die treten aus und dann ist die EU hinüber. Ach ja. Tja, die Leute warten weiterhin auf den Asteroiden. Ja, haben wir Pech gehabt. Wir haben ein Asteroid ist an der Erde vorbeigeflogen. Ja, das ist ja auch ein Steckenpferd von mir. Wie sieht das mit der Asteroidenerkennung, dem Asteroidenerkennungssystem weltweit aus? Ja, es gibt weiterhin sehr große Probleme. Ja, und eins der großen Probleme ist halt, wenn ein Asteroid ungefähr aus der Richtung der Sonne auf die Erde zufliegt, dann sehen wir ihn zu spät. Und jetzt haben wir wieder einen Asteroiden gehabt, ein 60 Meter Durchmesser Asteroid. Also wenn so ein Ding New York trifft, ist New York weg. Ne, der Kontinent überlebt, dafür müsste er nochmal doppelt so groß sein. Das wäre ein Kontinentkiller, also schon ein großer Brocken. Einer, man kann jetzt nicht sagen, das war ein kleines Ding, deswegen wird es übersehen. Nee, ein ziemlich großer Brocken hätte eigentlich auffallen müssen, aber unser Asteroiden-Frühwarnsystem hat das nicht erkannt. Nur unser Asteroiden-Spätwarnsystem, das sogenannte ATLAS-System, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, das hat quasi den Asteroiden entdeckt. Allerdings erst, wo er schon an der Erde vorbeigeflogen war. Können wir das System in Captain Hindsight umbenennen? Captain Hindsight, sehr gut, ja. Kleine Weltraumfakt. Ne, weil zwei Tage, nachdem das Ding an uns vorbeigeflogen ist, merken die, dass so ein Riesending an uns vorbeigeflogen ist. Wie viel Geld pumpen wir in diese Überwachung und so? Ich glaube, die Studie wurde von Michio Kaku durchgeführt. Ja, ja gut, also das kennen wir ja, das System, aber mittlerweile ist es ja nicht mehr so katastrophal wie noch vor anderthalb, zwei Jahren. Da war ja quasi die gesamte Südhalbkugel würde nicht überwacht mit diesem Asteroidenwarnsystem. Das ist ja mittlerweile wieder der Fall. Aber der Punkt ist halt der, es fliegen ja auch mehr, es werden ja perspektivisch mehr Asteroiden auf die Erde zufliegen, weil wir uns in so einem Sektor im Weltraum bewegen, wo halt einfach mehr Asteroidenaktivität sein wird in den nächsten Jahren. Deswegen könnte man das System doch ein bisschen weiter ausbauen. Ja, weil diese Meldung ist jetzt keine Katastrophe, aber ja, wenn das irgendwo eingeschlagen wäre, wäre es schon ganz schön schlimm gewesen. Selbst im Meer hätte das eine ziemliche Tsunami-Welle ausgelöst. Ja, wie gesagt, doppelt so groß wäre Kontinentkiller gewesen. Also, ja. Können wir doch mit Zuversicht in die Zukunft schauen, nicht wahr? Ich hatte so ja die Asteroiden mit Hate Speech irgendwie ablenken. Die Zukunft wird schön. Denn wir haben das nicht gesehen, weil wir ja noch weiter weg von der Sonne sind. Wir sind ja hier in der Nähe des Van Allen-Gürtels. Da sieht man das nicht so gut, weil die ganzen Asteroiden, die hier rumfliegen, versperren uns den Blick. Die heißen Asteroids, weil die so viel Steroide nehmen. Tja. Astroturfing. Deswegen sind die auch so groß. Astroturfroids. Mhm. Ja, geht in den Wald, lest Miete pro Kopf und Knicklicht, geht auf thatsafespace.net und abonniert. Fördert, was der Freiheit dient. Zerschmettert, was ihr schadet. Auch das. Wie ein Asteroid auf Berlin. Nee, das habe ich jetzt nicht gesagt, oder? Doch. Lass euch nicht ändern. Ja, Leute. Ja, und wird es ein Löwen oder ist es doch eher ein Wildschwein? Hund, Katze, Maus. Es war ein deutscher Löwe, also ein Köter. Ich dachte, die haben einen Schau-Schau da gesichtet oder so. Ja, ich habe mir gedacht, eigentlich ist das ja sinnbildlich für sämtliche feministischen Diskurse. Ne? Also die Löwen. Frage, ob es eine Löwin ist oder nicht doch eher ein Schwein ist. Stellt sich auch nicht regelmäßig. Das Selbstbild ist Löwin auf jeden Fall. Ja. Aber das wir sind aber keine Löwen, ne? Löwen schnuppern sich irgendwie am Hintern und so. Das machen wir ja alles nicht, ne? Das ist Quatsch. Ich war ja der Meinung, das ist Mannbärschwein. Ja, genau. Das stimmt natürlich nicht. Auch. Hat sich jetzt ja, bisher noch nicht herausgefunden. Vor dem uns El Gore gewarnt hat, ja. Das nächste Sommerloch kommt bestimmt. Ja. Mit Bonus. Auch ein Bonusloch, genau. Mit Bonus. Na dann, gute Nacht, Tomboy. Nachtchen, Bob. Nacht, Marianne. Marianne ist sie? Oh, das hätte ich nicht gewusst. Kriegst du 100 Euro im Quiz für, glaube ich. Marianne. Ich bin was am Biegen hier. Falls sich einer wundert. Kulturmarxismus. Auf Biegen und Brechen. Kulturmarxismus. Nein, nicht Kulturmarxismus. Was sagt die Frau Schröder? Achso, ja, wenn du da Lust hast, kannst du nochmal anmachen. Minute 40, habe ich gesehen. 39, 30 oder so. Da ja, kam das. Bei der Denkfabrik. Okay. Das Denkfabrikat. Ja. Ich weiß nicht, ich weiß. Gebastelt. Aber das finde ich, glaube ich, so schnell nicht mehr. Na, ja, macht ja nichts. Dann gucken wir es nächste Woche. Ja, vielleicht. Schönes Wochenende, Restwochenende. Schönes Wochenende ist gut. Frohe Ostern. Ich war gestern, vorgestern einigermaßen unterwegs, deswegen hatte ich nicht so das Wochenende. Einigermaßen unterwegs. Ja. Alles klar. Einen guten Morgen, Mamon. Mein Sohn auch wieder nicht. Ja, das Hasen. Da bin ich doch eh zu alt auf. Trink doch nicht mehr oder so. Mach doch nichts mit Frauen oder sowas. Bitte nicht. Tschüss. Ist das mal ausnahmsweise? Ich raus.